Sonntagabend, 18 Uhr. Der Bundespräsident, naja, die Weltraumaffen sind da. Jo, hallo. Ja, guten Abend. Heute ja, der Bundespräsident wurde gewählt. Heute senden wir live aus Mittelerde. Was sagst du dazu? Was bedeutet das denn überhaupt, Herr der Kringel? Ich verstehe es. Du hast es falsch verstanden. Ich hatte eigentlich Herr der Kringel geschrieben. Ach so. Das L ist in der Übersetzung verloren gegangen. Dann habe ich es falsch geschrieben. Jetzt. Der Unterschied ist ja nicht so groß, finde ich. Aber leid. Ja. Wollen wir gleich mit Cringe anfangen? Ja. Vielleicht, weil es einfacher ist. Aber ein bisschen cringe, okay. Boah, ist das im Bundestag da oder was? Wo sind die da? Sekunde. Die Leute sehen noch nichts. So jetzt. Ach so. Aua, eine Augen so. Aua. Und denkt dran, wir sehen das schon seit 3 oder 4 Minuten, das Bild. Ja. Nur für euch. Damit ihr es nicht. Nee, Moment. Ja, der Bundespräsident wurde gewählt in der Bundesversammlung. Und da gehen ja nicht nur Berufspolitiker und solche Leute hin, sondern auch Menschen wie du. Von denen wurde der gewählt. Menschen wie du und ich. Wer bist jetzt du und wer bin genau. Ich? Ja. Das ist ich doch bin, der Gunnar der... Lindemann links von der AfD und rechts, das ist der Typ von der, die Frau von der CSU, oder? Ich glaube, ja. Ich bin der Fotograf, ey. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Ich bin das graue Schild mit dem Adler da rechts. Lady Betrayer ist sogar die Kleine, ne? Ich bin Jax Poller vor der Tür. Jax brodelnde Bundesversammlung. Sie findet das immer komisch, wenn sie so angeguckt wird, wegen ihrer Klamotten. Obwohl sie doch da Dozentin ist oder so. In der Uni. Wir hatten wir nicht mal sowas wie Würde des Hohen Hauses und so? Oh, kann man da so hingehen? Muss man da so hingehen? Was ist das für eine Aussage? War das die mit dem Sekret beim Harald Schmidt? War das nicht auch Lady Betray? Ich glaube, ja. Das ist ja auch schon wieder 30 Jahre her. Oder? Das ist lange her. Ja, 20. Ja, gut, die Lady Bitch, die macht ja jetzt ihren Weg durch die Institutionen. Deswegen kann die auch nicht immer im Fernsehen sein. Schon klar, aber man kann sich auch nicht immer als 16 verkaufen. Wenn man ihr meint die Dame Hündinnenstrahl, so. Ja. Die Dame Hündinnenstrahl, genau. Lady Betray, oh Gott. Meine ja, und hier auf der Tasche, ich weiß nicht, ob man das hier so gut sieht, da steht dann irgendwie Nazis raus, no AfD. Ich finde das gut, wie die Würde des Bundestags so bewahrt wird und so ein Akt, sowas wie eine Bundespräsidentenwahl nicht ins Parteipolitische, ins Lächerliche, ins was weiß ich, gezogen werden muss. Wie hat jemand so schön geschrieben, ab 5 cm Make-up muss man keine Maske tragen. Ach so funktioniert das, ja. Das ist ja eine gute Idee dann. Dann hoffe ich mal, dass es da keine Pflicht für gibt. Aber kann mir jemand sagen, wo ich den Umhang herbekomme? Ich will auch als Regenbogen-Man durch die Gegend fliegen können. Ja, den Stoff kann man bestimmt schon ganz gut kaufen. Und ist ja die Bluse ist auch daraus gemacht, oder was, ja? Ja, aber da will ich was Männlicheres haben. Ach so. Vielleicht noch mit so einem R drauf für Regenbogen. Und ich habe eben schon bemerkt, sie hat eine interessante Bio, die Dr. Hündinnenstrahl. Sie sagt nämlich, sie ist für Linguistik, Gender, Rassismus, Rechtsextremismus und Intersektionalität. Was ich spannend finde, weil das sind ja eigentlich Sachen, die sich widerstreiten. Und obwohl auf der anderen Seite auch nicht. Vielleicht meint sie so einen Mohammed Amjahid-Rassismus. Ja, ich fasse das mal kurz zusammen. Graue Wölfe rechts. Linksextremismus selber auch. Was wir denn haben, bitte in allen Bereichen des Lebens und in der Sprache. Oh, der Dan aus dem Chat weist mich gerade darauf hin, dass es den Umhang im Amazon Herr der Ringe Store gibt. Danke, dann werde ich da gleich mal hinsurfen. Genau. Ja, da kommen wir aber nachher noch dazu. Zum Herrn Menschen wie du und ich. Ja, also ich habe mir heute bei Phoenix den ganzen Livestream dazu gegeben und ich war auf jeden Fall ziemlich baff, also die meiste Zeit habe ich halt was anderes gemacht, als dazu zu gucken. Ich Alter, habe wie es du nur. guckst dir zwei Nee, stinklange Livestreams an einem Tag an. ich habe es Erst nicht Bundestag, geguckt. Ich habe dann nur. Bundespräsident und dann Super Bowl oder was? Ich habe da nur zugehört und das andere ignoriere ich jetzt mal. auf jeden Fall, ja, mittendrin ist dann plötzlich so, ja, und das ist hier ja die Drag-Queen, irgendwas mit, wie war das? Viagra, irgendwas. Und ich dachte so, okay, ja. Ja. Und der eine Kommentator hat irgendwas erzählt von wegen, es gibt ja den schönen Sponti-Spruch, sowieso irgendwie kriege ich nicht mehr zusammen, aber dachte ich auch so, okay, ich gucke da gerade Phoenix und habe irgendwas von Sponti-Sprüchen erzählt. Und auch sonst so, also ich meine, diese ganze Geschichte mit dem, ja, na, wie hieß er hier, der Kandidat von der AfD. Ich will mal Höcke sagen, aber so hieß er nicht. Otte hieß Ach er. so, ja. Und ja, also das ist ja schon nicht so ganz üblich. Also in den meisten Fällen ist es auch überhaupt nicht möglich. Also du kannst nicht für den Bundestag oder für einen Kreistag oder für ein was weiß ich nicht was irgendwelche Sachen da kandidieren für eine Partei, wenn du einer anderen Partei angehörst. Also du kannst das schon machen, wenn du jetzt keiner Partei angehörst, aber halt eben nicht, wenn du irgendeiner Partei angehörst. Und also jetzt einer Partei angehörst, Ja, oder vielleicht musst du das für wenigstens die wie der du Palmer nicht. dann, dass du es explizit sagst, ne, dass es nicht für die Partei dann ist. Naja, das ist, glaube ich, Dafür. wieder was anderes, weil das beim Palmer ist irgend so eine Wählergemeinschaft. Da gelten an irgendwelche anderen Regeln wiederum. Also, und das ist halt wirklich Gesetz. Also, man muss da so eine Erklärung abgeben, eine staatliche Erklärung, dass man in keiner anderen Partei Mitglied ist, wenn man jetzt als Vorschlag von irgendeiner Partei da irgendwo kandidieren will. Und also, da ist es halt explizit ausgeschlossen bei so ziemlich allen Sachen. Und diese Geschichte jetzt hier, da geht das jetzt wohl, weil das halt nur ein Vorschlag ist. Im Endeffekt, den da jeder von den Leuten einreichen kann, die da halt irgendwie ja in der Bundesversammlung halt Mitglied sind. Und das haben sie dann im Endeffekt gemacht mit dem, aber ich fand das auf jeden Fall auch wieder viel von dem Zeug, was sie da irgendwie geredet hätten, so als wäre es irgendwie das Selbstverständlichste auf der Welt. Fand ich ganz schön merkwürdig. Also. Wieder so die Formulierung, auch dieser eine Typ, der, ich glaube, von der CDU oder wen interviewt hatte, wo er dann so meinte, ja, sie hätten ja eigentlich den Otte schon lange ausschließen müssen, war irgendwie so die Formulierung von dem Journalisten von Phoenix. Und das haben sie dann irgendwie festgemacht daran, dass er ja von dieser Erasmus-Stiftung irgendwie der Vorsitzende war. Und da hat dann der, ich glaube, das war Dobrindt, der, mit dem er das Interview geführt hatte, der hatte dann irgendwie gemeint, dass ja diese politischen Stiftungen angeblich ja, dass da halt auch nicht so wäre, dass die nicht so parteinah irgendwie sein müssten, wie sie eigentlich sind. Fand ich auch ein bisschen komisch, aber okay. Aber generell dieses Ganze so nach dem Motto, ja, so nach dem Motto, warum hat man den nicht schon lange ausgeschlossen und dann das auch noch verglichen mit dem Sarrazin, den aus meiner Sicht halt auch nicht aus der SPD hat ausschließen müssen, aber es wurde halt so dargestellt, als wäre das eine anerkannte Tatsache, der niemand irgendwie widersprechen kann, dass man doch solche Leute da irgendwie aus den Parteien ausschließen müsste. Fand ich ganz schön heftig. Ja. Und wie wir ja hier schon gesehen haben, gab es da alle möglichen Leute. Also das mit der Bundesversammlung läuft ja quasi so, dass der Bundestag einmal dieser Bundesversammlung angehört und dann noch die Länderparlamente. Und die Länderparlamente können da halt sich entscheiden, wen sie da, also die jeweiligen Fraktionen in ihrer Stärke können halt entscheiden, wen sie da hinschicken und machen dann das teilweise auch so, dass sie dann nicht dann andere Abgeordnete da hinschicken, sondern irgendwelche Leute, irgendwelche Schauspieler, irgendwelche Sänger und so. Ich erinnere noch daran, wir machen das ja schon eine ganze Weile. Das ist tatsächlich schon die zweite Bundesversammlung, über die wir reden. Beim letzten Mal hatten wir da die enttäuschten Gesichter von Frau Weißband und Frau Nockhuhn, die da irgendwie rumstanden, nominiert von irgendwelchen Grünen. Und ja, dieses Mal hatten wir hier zum Beispiel den Igor Levit. Und den wollte ich euch jetzt mal vorspielen. Igor, alle AfD-Mitglieder haben ihr Menschsein verwirkt, Levit. Genau den, ja. Wow, also ein Typ für Als starke Worte. Wahlmann von den Grünen in Niedersachsen, jetzt kennen Sie die großen Konzertsäle dieser Welt, aber wie ist es denn, Teil einer solchen parlamentarischen Großveranstaltung zu sein? Also zuallererst ist es eine Ehre, hier sein zu dürfen. Ich kenne auch einige, es ist auch irgendwie ein kleiner Kindergeburtstag gerade und es ist einfach eine schöne Veranstaltung. Und endlich einander zu sehen nach so langer Zeit ist auch wunderbar. Wir wollen gleich noch weitersprechen. Sie haben Frank-Walter Steinmeier schon mehrmals getroffen. Und es gibt eine besondere Gelegenheit, davon haben wir gleich ein paar Bilder vorbereitet. Denn man muss wissen, während der Pandemie haben Sie angefangen, täglich Hauskonzerte zu geben Genau. und die zu streamen, live über Twitter, im Internet und damit ein großes Publikum erreicht. Auch Frank-Walter Steinmeier, der hat Sie dann eingeladen. Eines Ihrer Livestream-Konzerte 2020, im April war das, im Schloss Bellevue zu geben. Und davon wollen wir uns mal einen Ausschnitt anschauen. Das wollen wir mal nicht, aber ich höre mal ein bisschen weiter. Wildwald hat da halt gespielt, weil er ja so toll spielt und darauf hinzuweisen mit den ja, Veranstaltern von irgendwelchen Konzerten und dass das halt nicht ging und so weiter und so fort. Schön, wie die sich da cross-promoten können. Schwierig. Gegangen. Sie können teilweise jetzt wieder in großen Konzertsälen spielen, wenn auch mit Auflagen, aber trotzdem ist die Situation für viele Kunst- und Kulturschaffende nach wie vor sehr schwierig. Wie lange wird es dauern, bis wir wieder auf einem Niveau vor Corona angekommen sind? Das kann Ihnen niemand beantworten. Die Situation ist schwer. Die Last, die sehr viele Kolleginnen und Kollegen tragen mussten, die vergangenen 2 Jahre war immens. Aber nicht nur Künstlerinnen und Künstler, auch diejenigen, die hinter uns stehen, Agenturen, Veranstalter, Produktionsbüros, alle, die dafür sorgen, dass es Veranstaltungen und Konzerte gibt, sind erschöpft, aus nachvollziehbaren Gründen. Und wie lange es dauern wird, bis diese psychische Erschöpfung auch besser geworden ist, das kann Ihnen niemand beantworten. Wir haben auch gehört, dass Frank-Walter Ja. Steinmeier 2 Jahre her sehr für Geduld geworben hat und für Zusammenhalt in der Pandemie. Sein Ton hat sich während der Pandemie auch verändert durchaus. Er ist auch mahnender geworden. Beispielsweise hat er auch die gemahnt, die sich nicht impfen lassen. Ja. Was muss noch passieren, hat Frank-Walter Steinmeier gefragt. Wie finden Sie es, welche Worte, wie viel deutliche Worte muss ein Bundespräsident oder darf ein Bundespräsident in so einer Situation finden? Das ist etwas, was ich an Frank-Walter Steinmeier sehr schätze, persönlichen Umgang und so, wie er auch unser Land repräsentiert. Wir müssen deutlich sein, er muss deutlich sein, er muss aber auch Empathie zeigen gegenüber der Gesamtbevölkerung. Er muss aber rote Linien ziehen gegenüber denjenigen, die diese Pandemie nutzen als Katalysator, um im Grunde genommen den gesamten Staat in Frage zu stellen und unsere Gesamtdemokratie. Und das tut Ja, er auch diese vorbildlich ab. woken Intersektionalen, die überall jetzt ihre Regeln aufstellen und so, die meint er ganz sicher, oder? Ja, und ich muss dazu auch sagen, dass was er jetzt gerade gesagt hat, hat überhaupt nichts mit dem Amt des Bundespräsidenten zu tun. Also, Der das ist nicht dem Bundespräsident seine zieht keine rote ja eben, Linie. das ist nicht dem seine Aufgabe, irgendwelche roten Linien zu ziehen und irgendwelchen Leuten zu sagen, was sie zu tun und zu lassen haben. Also. Und wie ist das überhaupt, wenn der Olaf sagt, es gibt keine roten Linien mehr und der Frank-Walter zieht welche? Wer hat denn dann recht? Das ist egal, es geht nur darum, Führungsstärke zu bezeugen oder so. Ja, aber da führt ja nichts im Endeffekt. Ja, ist egal, es klingt aber so. Es ist so, Es wir reicht haben jetzt vielleicht. diese Oder mehr können sie auch Veranstaltung nicht vielleicht. Ne? Mehr ist nicht drin halt. Keine Ahnung. und es werden halt die Klakeure befragt. Super. Ja, ich finde den Steinmeier toll. Ja, super. Art und Weise. Und da deutlich zu werden, ist nicht nur seine Aufgabe, ich weiß auch, dass er es genauso sieht und da auch sehr deutlich auftritt. Jetzt sind Sie als Wahlmann der Grünen nominiert heute für diese Bundesversammlung, sind auch Mitglied der Grünen, Ja. daraus machen Sie kein Geheimnis. Nein. Wie sehr bedauern Sie es denn, dass die Grünen keine eigene Kandidatin aufgestellt haben? Ich war bei der Entscheidungsfindung nicht dabei und schätze und mag Frank-Walter Steinmeier aber so gerne, dass mir diese Entscheidung heute sehr leicht fällt. Das ist eben abgesprochen. Das ist einfach abgesprochen. Und ich meine, die wollen halt keine Überraschungen erleben an dieser Position sozusagen. Dann einigen sie sich auf irgendeinen. Eine Abstimmung ist das vielleicht noch, aber keine Wahl mehr natürlich. Ne? Ja, im Prinzip können die halt machen, was sie wollen. Ne? Also sie müssen es ja nicht. Die anderen Leute hätten ja auch alle noch etliche Leute irgendwie da vorschlagen können. Wir haben auch ewig lange darüber geredet, dass die Linken ja wieder irgendwen vorgeschlagen haben, der auch nicht bei denen dann Mitglied ist. Ja, es ist ein bisschen überflüssig. Um irgendwelche Zeichen zu setzen und alle setzen dann Zeichen. Und ich meine, können sie ja im Endeffekt auch ihre Zeichen ersetzen. Ich sehe das relativ entspannt, was mir auf jeden Fall bei dieser ganzen Geschichte, auch jetzt mit dem, was er gesagt hat, ne? Also ich hatte das die ganze Zeit immer wieder im Hinterkopf, ich werde das auch nicht vergessen, dieses Ding, was meistens nach irgendwie so auch so komplett vorbeigegangen ist, wo wir hier die ganze Zeit über irgendwelchen Extremismus reden und wo man sich da jetzt irgendwie wieder hier bewusst sein muss und so. Herr Steinmeier ist derjenige, also ja nicht alleine, sondern aber bei ihm ist es halt aufgefallen mit diesem Gratulationsschreiben in Richtung Iran, von wegen hier Gratulation für die islamische Revolution im Namen der Deutschen. Und da hat er ja ein bisschen Ärger gekriegt und die Entschuldigung war dann, ja, das ist so gang und gäbe, das haben meine Vorgänger auch gemacht, so nach dem Motto, das hat sich irgendwie so eingebürgert, dass wir das jetzt machen. Und da muss ich aber ganz ehrlich sagen, also nicht in meinem Namen, ne? Also ich stehe da nicht dahinter und ne, die ganze Zeit und auch wieder bei dieser Geschichte, diese Worte Hass und Hetze sind alle Nasen lang irgendwie gefallen, in irgendwelchen Rückblenden, die sie da eingespielt haben, mit Herausforderungen für den Steinmeier. Und dann haben sie auch irgendwie eingespielt, dass er da in der Holocaust-Gedenkstätte von Israel eine Rede gehalten hat. Und da hat er dann irgendwie, haben sie so einen Ausschnitt gezeigt, wo er irgendwie gesagt hat, ja, ich habe ja gedacht, die Deutschen hätten aus der Vergangenheit gelernt, aber es ist scheinbar nicht so irgendwie. Das war irgendwie so die Aussage, wo ich mir auch so denke, ey, was ist das überhaupt für eine Aussage? Also das ist ja gerade so, als ob das jetzt irgendwie, es ist doch für diese Gesellschaft jetzt aktuell heutzutage, ist es doch nicht charakterisierend, nichts aus der Vergangenheit gelernt zu haben. Was soll das denn? Ja. Also, und wenn da die Messlatte so hoch liegt, dass es quasi überhaupt gar keine Bekloppten mehr zu geben hat, ja, dann kann man das über alles und jeden sagen, dass niemand irgendwas aus irgendwas gelernt hat, weil irgendwelche Bekloppten, die in der Vergangenheit hängen, die gibt es überall. Also. Allerdings, ja. Und auch zum Beispiel auch in allen extremistischen Bereichen. Also da können wir genauso gut sagen, wir haben nichts aus der DDR gelernt. Ja. Also. Ja, also. Ja, so eine totale Aussage eben, ne? Das fand ich ganz schön krass auf jeden Fall. Und das sind auch wieder so Sachen, die gehen halt einfach so durch. Ja. Man könnte sich einfach hinstellen als Bundespräsident und irgendwie sagen so, ja, wir sind quasi alle noch genauso doof wie früher. Hallidullido. Ah ja, aber ist ja, vielleicht hat er sogar recht, ne? wenn man die Entwicklung sieht, so in letzter Zeit. Wenn du siehst, dass das Goethe-Institut und hier die Mann-Stiftung den Herrn Amjahid durch Amerika kutschieren, damit er da den Leuten erzählen kann, wie scheiße Deutschland ist. Das sind offensichtlich die Zeichen der Zeit. Das Land, in dem man irgendwie, dem man was verdankt, Dreck drauf zu schmeißen und das Nest zu beschmutzen. Ja, es geht alles. Ne? Also da ist man super schnell so und da kann man sich dann noch selber für auf die Schulter klopfen, wie toll man da irgendwie die Leute als Arschlöcher da irgendwie hinstellt oder so sein. Also ja, geschichtsvergessen, revisionistisch. Das kann man einfach so im Vordergrund stellen. Das geht ganz prima. Ne? Los. Also, da haben wir auch gleich noch mehrere Beispiele aus anderen Bereichen. Aber ja. Ja. Naja. Nicht schlecht. Ja, ja. Kaum hatten wir. Jetzt haben wir wieder einen neuen alten Bundespräsidenten, ist ja wunderbar. Ich dachte, das war, ist doch mal eine ganz schöne Gelegenheit, einfach mal zurückzublicken. Und hier haben wir so ein paar nicht besonders gute Zitate, aber allein einfach mal durch die Liste der Bundespräsidenten zu gehen, ist ja ganz interessant. Zitat hätte ich jetzt dem Sascha Lobo zugeschrieben, aber gut. Sascha Lobo? Ja, der schreibt auch mal so, als wenn, also mir kommt das so vor, als wenn er so eine Flasche Rotwein dabei leer gemacht hätte oder so jedes Mal. Ja, das finde ich nicht das denkwürdigste Zitat. Ich meine, es gibt ein paar spicige Zitate, die haben sie den Artikel nicht geschafft, kann ich direkt spoilern. Aber gut, wie gesagt, es geht auch hauptsächlich darum, einfach mal zu reflektieren, was wir für einen Qualitäts-Bundespräsidenten haben. Ja, das Zitat von Titel von Nummer 9. Zitat von ihm hat es hier doch reingeschafft. Ich habe es ja jetzt schon erwähnt. Das ziemlich aussagt. Aber fangen wir doch an. Theodor Heuss, der allererste Bundespräsident. Ne? Bekannt nach Brücken, die neu gestaltet werden müssen, in vielen Plätzen. Und ja, dass er wohl ein bisschen seiner Zeit voraus war. Eigentlich müsste man anregen, dass alle unverheirateten Männer fortgeschrittenen Alters mit Herrlein angeredet werden. Da wären dann die unverheirateten Frauen, die aus sich und ihrem Leben etwas gemacht haben, bald die Anrede Fräulein los. Also der wird heutzutage direkt reinpassen, würde ich sagen, oder? Ja, nur, dass er so einen weißen Mann bemerkt. Fräulein sagt, oder? Bitte? Sagt doch kein Mensch mehr Fräulein zu irgendwem. Und wenn, dann sagt man es vielleicht zu jungen Frauen generell. Nee, egal, das ob die raus. Verheiratet sind. Fräulein gibt es im Prinzip gar nicht mehr. Soll nicht mehr benutzt werden, so. Mhm. Also wir reden hier von 50er Jahren. Ne? Mhm. Hören Sie mal, Fräulein. So sehen wir auch bei der Zeit weit voraus. Da sagst du zu niemandem nicht mehr. Ich reagiere nicht mehr pikiert jedenfalls. Wenn mich Bedienungen im Restaurant längere Zeit ignorieren, benutze ich das. Fräulein. Zum Kellner kannst du das sagen, aber nicht zur Kellnerin. Fräulein. Ja, dann kommen wir zum nächsten. Heinrich Lübke. Ne? Der war ab 59 dran bis 69. Auch zwei Amtszeiten und ja, der ist ja für relativ komische Zitate bekannt gewesen. Ne? Mhm. Zum Beispiel, liebe Damen und Herren, liebe, People of Color, sag ich mal. Ja, und da haben sie heute behauptet bei Phoenix, das hätte er nie gesagt. Ja, das ist halt, es ist halt nicht dokumentiert, dass er das gesagt hat. Es ist, wird ihm mal angedichtet. Hier in dem Artikel wird eins erwähnt, was ihm in Anführungszeichen nicht angedichtet sein solle. Equal goes it loose, also quasi gleich geht es los. Equal goes it loose, soll er zur Königin Elisabeth gesagt haben. Das ist aber dokumentiert, dass da ein Journalist das erfunden hat. Der hat das irgendwann mal in seine Memoiren geschrieben. Ja, ja, Lübke, ne? Der alte Redenschwinger. Manche meinten ja auch, der hätte am Ende ein paar geistige Probleme gehabt, aber das ist ein anderes Thema. Ja, Gustav Heinemann war dann ab 69 dran mit einer Amtszeit bis 74. Ja, gut, was soll man großartig von ihm sagen? Ne? Erster SPD-Bundespräsident. Das Zitat kannst du bringen. Ja, hast du ein gutes? Weil hier war jetzt nicht so. Achso, ich dachte, da wäre eins. Ja, keine Ahnung. Also in dem Artikel steht es keins oder was? Ja, gut. Ach was, ich liebe keine Staaten, ich liebe meine Frau, fertig. Also. Wenn das spicigste Zitat von dem war, weiß ich ja, auch nicht. Ja, das haben sie heute bei Phoenix auch vorgespielt und das fand ich ehrlich gesagt ganz gut. Das sollten sie sich wirklich für heute mal wieder auf die... Ja, also es ist für einen SPD-Mann, ist es gut, muss ich auch sagen. Weil das ging nämlich noch weiter danach und das war auch vernünftig, weil er irgendwie gemeint, so Staaten sind halt Zweckbündnisse im Endeffekt. Und so sehe ich das eigentlich auch. Also muss man sich halt leisten, bringt halt ein bisschen was, kann man sich überlegen, was man damit anstellt. Aber so dieses Ding von wegen... Romantik oder so, da irgendwie zu entwickeln für so ein komisches System. Also, das spare ich ja, mir auch für genau. Menschen auf. Also. Ja, ich meine, das ist halt alles, ne? Wie Babys küssen, wenn Politiker Babys küssen. Warum küssen die Babys? Ich finde es seltsam. Naja. Ja, das machen ja in Europa eigentlich sowieso eher nicht, oder? Ich habe noch nie einen deutschen Politiker ein Baby küssen sehen. Das ist eigentlich so ein amerikanisches Ding, oder? Ja, ja, also das ist das erste Beispiel, was mir eingefallen ist. Ich bin, ja, gut. Früher haben wir sowas auch gemacht. Es gibt bestimmt irgendwo ein Bild, wo Merkel ein Baby küsst, oder? Kann ich mir nicht vorstellen, ne. Das gibt es, glaube ich, nicht mehr. Es gibt dieses Bild, wo sie die Bratwurst isst. Das ist nah dran, oder was? Und das mit den Papageien. Ja, als nächstes kam dann Walter Scheel, auch mit einer Amtszeit, 74 bis 79. Das ist der erste, an den ich mich erinnere. Yay! Der zweite FDP, ne, nach dem Brücken Theodor Heuss. Der hat so gern gesungen. Hoch auf dem gelben Wagen. Ja, das haben sie heute bei Phoenix auch erzählt. Siehst du mal. Braucht er gar keinen Phoenix gucken, Weltraumaffen. Zack. Hier ein schönes Zitat. Es macht nicht den verantwortungsbewussten Politiker aus, Meinungsforschung zu treiben, um zu wissen, was populär ist, was ankommt und dann das Populäre zu vertreten. Die Aufgabe des Politikers ist es, das Richtige zu tun und es populär zu machen. So, Oh, das hört sich aber schon so ein bisschen nach Grünen an. Doch, ist aber mein besseres Zitat als, was war das hier? Anderes Zitat von dem SPD-Typ war, ich finde es richtig, dass man zu Beginn einer Jagd die Hasen und Fasane durch Hörnersignale warnt. Also in dem Kontext ein qualitativ besseres Zitat, finde ich. Ja, als nächstes kam der Karl Carstens, 79 bis 84, auch eine Amtszeit. Und ja, der war ein bisschen auf Krieg gebürstet. Ein Wehrpflichtiger leistet mehr für den Frieden als die Friedensbewegung. Mein Stiefvater, echte, wahre Geschichte, mein Stiefvater hätte den eines Morgens fast überfahren. Huch. Da waren wir in Bayern in Urlaub und er wollte Brötchen holen fahren. Und auf dem Weg, wo sonntags morgens oder samstags morgens sonst kein Schwein ist, niemand um die Uhrzeit, 7 Uhr morgens, kam dann die ganze Entourage von Carstens mit Leibwächtern an. Der ist nämlich viel gewandert. Das war der Wanderpräsident. Ich wollte schon sagen Walk of Shame, aber okay, früh morgens wandern. Ja, das mit dem Wandern haben sie bei Phoenix heute auch erzählt. Hat sich richtig gelohnt, ich merke das schon. Ich bin jetzt voll informiert. Tja. Aber das diese Welt ist nicht heil, aber ist auch nicht heillos. Das hat er dann gesagt, wo er fast überfahren wurde. Ja, Richard von Weizsäcker, 84 bis 94, endlich mal wieder zwei Amtszeiten. Ja, ich meine, Weizsäcker ist natürlich der Wiedervereinigungspräsident auch, ne? Ist klar. Sich zu vereinen heißt teilen lernen. Ja, es wäre fatal, wenn beim Bürger der Eindruck entsteht, auf ihn käme es gar nicht an. Denn die da oben machen ja doch, was sie wollten. In Wirklichkeit wissen doch wir Politiker oft selbst noch keine Lösung und sind dringend auf Mitberatung angewiesen. Also ein bisschen hilflos hört sich das Ganze auch an, muss ich sagen. Aber hey. Ja, zudem hatten sie bei Phoenix so ein wenig schmeichelhaften Einspieler, wo er sich irgendwie so ein Kriegshaker oder sowas da irgendwie anguckt. Auf jeden Fall wirkte es, ja, da stand da halt irgendwie mit so einem Blumenkranz um den Hals und irgendjemand führte was auf, was ziemlich, ja, also ich glaube, wenn man das jetzt so irgendwie, solche Laute irgendwie ausstoßen würde, würden die Leute meinen, man macht sich rassistisch über irgendwie lustig oder so. War nicht so das Wahre. Aber hat mich erinnert an so einen berühmten Clip von Prinz Charles, wo er irgendwie so zwei Sätze in so einem Pidgin-Englisch spricht und sich dann so zur Kamera dreht und so ganz verschmitzt guckt und sich selbst darüber freut, wie flüssig er das ausgesprochen hat. Und ja, das habe ich da so ein bisschen wieder gesehen. Muss aber nachgoogeln, ist sehr lustig. Tja, ja. Und dann kam der Roman Herzog mit einer Amtszeit. Ich würde sagen, zumindest in meinem Gedächtnis, einer, der eher einen Eindruck hinterlassen hat. Ähnlich mit dem Ruck durch Deutschland. Genau, durch Deutschland, ne? Muss ein Ruck gehen. Alle sind angesprochen, alle müssen Opfer bringen, alle müssen mitmachen. Das war halt, nachdem das mit dem blühenden Landschaft nicht so ganz Blut ist im Schuh. Nicht geklappt hat und der nach China gefahren ist und gesehen hat, oh Gott, was bauen die hier, viele Fabriken? Müssen unbedingt mit dem Welthandel mitziehen. Ne? Das ist ja ganz wichtig. Ne? Ja, also Wirtschafts-, internationale Öffnung. Ne? Ich meine, die 90er, Anfang 2000er Jahre waren ja trotzdem, ja, also gut, ich meine, es gab einige Problemchen in der Zeit. Müssen wir jetzt mal nicht drauf rumreiten, aber war ja an sich eine ganz gute Zeit. Oder Roman Herzog Wirtschaft ausbauen konnte. 1999 kam dann der Johannes Rau von der SPD wieder. Ne? Und ist schon lustig, dass genau der gesagt hat, ein Bundespräsident kann keine Schleiflackfigur sein, der nie Anstößiges sagt und nie anstößig wirkt. Komisch. So viel Kontroverses hat er gar nicht gesagt. Nee, war mehr so ein Pastor-Typ, oder? Eben, Bruder Johannes. Ja. Auch wieder sehr, ja, sehr Vanilla, sag ich mal. Kann mich nicht an viel erinnern. Also ich meine, er ist aus Nordrhein-Westfalen, ich bin ja auch in Nordrhein-Westfalen, aus Nordrhein-Westfalen auch, deswegen kann ich mich daran erinnern, aber außer, dass er mal Ministerpräsident war und dann Bundespräsident, weiß ich auch nicht, kann ich mich an nichts erinnern, was er getan hat. Ist euch noch irgendwas im Hinterkopf geblieben? Das Einzige, was ich mich da noch erinnern kann, ist, dass über diese ganzen Sachen, wie sich damals irgendwie, ich glaube, Ingo Appelt und noch irgendwie so drei Leute über den lustig gemacht haben, die ihn nachgemacht haben. Das war irgendwie mal eine Zeit lang so richtig in Mode. Irgendwelche Kabarettisten halt. Aber ansonsten ist von dem bei mir auch nichts hängen geblieben. Ja, Ja, das ja. war halt so ein, ja, sehr, sehr immer so ein feierlicher und so. Der hat, glaube ich, sehr dieses, hat wollte dieses Amt mit Würde und so vor allem. Dass dieses Ding war, glaube ich, seins. Ich glaube, politisch war der nicht so. Eigentlich ist das Amt, das fragt ja auch gerade jetzt hier der Iron Tonic im Chat, eigentlich ist das Amt ja auch nicht wirklich politisch einflussreich. Wir brauchen es höchstens mal, wenn jemand ein Gesetz nicht unterschreibt, weil er verfassungsrechtlich Also man hat bedenklich eine ist. politische Bühne und man kann vor allem auch international quasi für Unterstützung trommeln, um irgendwie die Innenpolitik zu bewegen. Also ich würde das Amt jetzt, wenn das Amt wirklich von einem konträren Politiker mit einer eigenen Agenda irgendwann mal besetzt werden würde, dann könnte der was schon beeinflussen, auch wenn er formal natürlich nicht die Macht hat. Aber informell hat er sie. Ja, um das nochmal fertig auszuführen, was macht er? Erstmal natürlich die ganzen Gesetze, die verabschiedet worden sind, muss er halt final unterzeichnen, bevor sie dann in Kraft treten können. Und könnte das quasi dann auch bleiben lassen. Was macht er noch? Der schlägt den Kanzler dann vor, wenn die Wahl vorbei ist, quasi. Das ist seine Aufgabe. Dann ist seine Aufgabe die Ernennung von den ganzen Ministern. Die, nachdem die dann sich da ausgehandelt haben, landen dann bei ihm und kriegen dann von ihm eine Ernennungsurkunde. Was macht er noch, wenn jetzt irgendwie ein Misstrauensvotum im Bundestag war, dann entscheidet er quasi, ob das dann dazu führt, dass der Bundestag aufgelöst wird und dann Neuwahlen kommen. Und das Gleiche quasi auch, wenn sich jetzt keine Regierung bilden kann, dann gibt es quasi auch von ihm die Entscheidung, dass der Bundestag aufgelöst wird. Ja, und dann halt diese Genau, und da ganzen geht es aber auch immer repräsentativen darum, Geschichten. dass er die ganzen Sachen ja nicht mitentscheidet, sondern nur formal prüft, ob das korrekt ist. Und da gibt es halt auch die Diskussion, wie weit sind diese Zustimmungen, die er gibt, Gewissensentscheidungen, Abwägungen oder wenn alles formal richtig ist, ob er es dann nicht auch wirklich unterzeichnen müsste. Das ist halt, ja, das ist dann wieder die politische Dimension der ganzen Sache. Aber an sich sagt man ja, das ist der Notar der Bundesrepublik, der gibt quasi Siegel, dass alles in Ordnung ist. Ja. Und es sind halt meistens irgendwelche Politiker, die halt im Politischen gefangen sind. Das ist beim Horst Köhler, der ab 2004 bis 2010 zwar wiedergewählt wurde, aber vorzeitig ja zurückgetreten ist. Der war eine Besonderheit, weil der kam gar nicht so aus der Politik. Ich glaube, der war auch so ein bisschen so ein Lückenbüßer-Kandidat, weil man keinen besseren gefunden hat. Er kam halt aus der Finanzwelt. Ja, der war der Chef des IWFs, vom Internationalen Währungsfonds. Und war dementsprechend international sehr vernetzt und war halt sehr wirtschaftsorientiert und sehr realpolitikorientiert, sage ich mal. Und er ist ja im Endeffekt auch über folgendes Zitat gestolpert: Ein Land unserer Größe mit dieser Außenhandelsorientierung und damit auch Außenhandelsabhängigkeit muss auch wissen, dass im Zweifel, im Notfall auch militärischer Einsatz notwendig ist, um unsere Interessen zu wahren, zum Beispiel freie Handelswege, zum Beispiel ganze regionale Instabilitäten zu verhindern, die mit Sicherheit dann auch auf unsere Chancen zurückschlagen, negativ durch Handel, Arbeitsplätze und Einkommen. Wirtschaftsorientiert, wie gesagt, und ja, es wird hier in dem Zusammenhang nur kurz zusammengefasst. Köhler trat als erster Bundespräsident von seinem Amt zurück, nachdem Äußerungen von ihm zum Auslandseinsatz der Bundeswehr in Afghanistan kritisiert worden waren. Gut, das Zitat, was ich gerade gesagt habe, ist Realpolitik vom Feinsten, aber darüber ist er im Endeffekt gestolpert. Die anderen Zitate, die hier sind, sind also so ganz ohne Kenntnis der Klassiker, Goethe und Schiller, sollte man doch nicht sein Abitur machen. Ja, fand ich das Zitat, was hier unterschlagen wird im Artikel, doch interessanter. Ne? Also Realpolitik vom Feinsten. Ich Ja, fand ihn ehrlich fein. gesagt auch einen guten Präsidenten, einfach weil er aus der Praxis kam. Aber vielleicht war das einfach Aus auch der nur mein. Praxis, ja. Keine Ja. Ahnung, ob das die Praxis ist, aber gut. Ja, bei mir Also bleibt bei er ihm hat vor das halt allen alles mit dem Dingen, wirtschaftlichen Auge gesehen, bei mir bleibt nicht mit von dem ihm vor politischen. allen Dingen hängen ein anderes Zitat, und zwar als er damals den Papst, den Deutschen, begrüßt hat. Da hat er gemeint, cool. Orientierung kann nur von Orientierten kommen. Und irgendwie auf dem Rollfeld, wo er da irgendwie gelandet ist, das war irgendwie so das Ding, wo ich mir auch so dachte, ja, okay. Ja, gibt ja auch keine Leute, die sich mal irgendwie an schlechten Sachen irgendwie orientieren oder so. Aber gut. Tja, ja, aber auf jeden Fall, das mit dem Rücktritt war so gut, dass es der Nächste auch direkt gemacht hat. Das war ja dann Christian Wulff. Ja, ne? Ja, ich weiß überhaupt gar nicht, ob man den auch absetzen kann, den Bundespräsidenten. Ja, ne, ich glaube, aber das ist halt der Punkt. Inwieweit könnte ein Querulant wirklich sich da hinsetzen und wirklich formell in dem Rahmen die Entscheidung treffen? Das habe ich ja schon gesagt, ist es eine Gewissensentscheidung oder muss der Bundespräsident formal das einfach nur quasi beglaubigen wie ein Notar? Das nee, da kann ich Sachen zurückgeben. Nee, es geht um Verfassungskonformität. Der ist praktisch die letzte Instanz, die prüfen soll, ob ein Gesetz, das er unterschreibt, mit der Verfassung vereinbar ist. Ja, und wenn er oder seine Gremien dann da Zweifel dran haben, dann schickt das zurück und sagt, guck da nochmal drüber. Aber er kann nicht sagen, ja, nee, das gefällt mir jetzt nicht, das unterschreibe ich nicht. Na, er kann halt sagen, es ist formell nicht in Ordnung. Das, ja, aber es muss halt auch was dran sein an der Begründung, sonst, ja. Also man kann wahrscheinlich ein paar Stöcke in die Speichen halten, aber also im Endeffekt, ich weiß nicht, was passiert, ich glaub, man wenn kann, der Bundespräsident sich auch meldet und einfach keine ein Amtsenthebungsverfahren, da bin ich mir sicher, aber so weit würde man es ja nicht kommen lassen. Das ist dafür, nee, da ist es einfacher, den Großteil der Armee auf deine Seite zu bringen und dann in die Radiosender zu übernehmen. Das, ja, okay. Das ist doch eher die Sache von Kanzlern. Die machen doch das historisch gesehen eher, oder? Aber gut, ich weiß nicht, ich habe Tropico gespielt früher oft. Ja gut, ich meine, Christian Wulff, er trat zurück, nachdem bekannt geworden war, dass er sich regelmäßig von Geschäftsleuten auf Reisen hatte einladen lassen. Naja, an sich nur, weil er sich so einfach dann irgendwann total daneben benommen hat in der Öffentlichkeit. Weil er dem Bildredakteur, Chefredakteur aufs Band gebrüllt hat, wie ein Brüllaffe. Weißt du, ich erinnert ihr euch ja. Doch noch dran, oder? Ja, erinnere ich mich noch dran. Vor allen Dingen war der gute Mann ja mal hier bei mir in Hannover, der Obermotz von Niedersachsen. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass ich ihn furchtbar fand früher. Aber da kannte ich auch einen Wein noch nicht, den wir jetzt haben. Und jetzt... würde man sich den durchaus wieder zurückwünschen. Der ist ja aufgefallen die Woche, ne? Weil... Der fällt bei mir immer auf. Das war schon eine ganz, ganz seltsame Angelegenheit. Weil am Anfang war es wirklich eine ziemliche Medienkampagne, wo eine ziemliche Lappalie einfach richtig aufgeblasen wurde. Aber der ist da halt von einem Fettnäpfchen ins nächste getreten, bis man halt auch wirklich keine Sympathien mehr mit dem hat. Ja, haben. Aber das Problem war ja auch, dass er dieses Mediending ja aufgezogen hat. Guck mal meine hübsche junge Frau, guck mal und so. Naja, das schlägt dann halt irgendwann zurück. Wenn du das, aber ich meine, das weiß halt auch eigentlich jeder, der sich mit der Bild-Zeitung und der Neuen Post und der Bild der Frau und Gala und so einlässt, dass das halt ruckzuck auch in die andere Richtung gehen kann. Nur der Herr ist auf der Welle der Gefälligkeiten geritten. Ne? Er hat ja nur mit Journalisten zu tun gehabt, die immer nur positiv über ihn geredet haben und ihm einfache Fragen gestellt haben und genau das, was er dann hören wollte, dass er direkt seine Talking Points runterrasseln konnte. Aber wo die dem halt irgendwann, dann war er auf einmal in der Situation, dass er tatsächlich irgendwie mit den Journalisten reden musste und das hat ihn einfach richtig aufgeregt. Das konnte er gar nicht glauben. Was erlaubte euch, mich hier so auflaufen zu lassen, so nach dem Motto. Ne? Ja, er ist auf die Medienwelle ins Amt gekommen und wieder aus dem Amt rausgespült worden. Und jetzt ist er so eine Witzfigur, dass hier in dem Artikel steht, der Fußballfan Wulff hoffte nach der WM 2010 darauf, die Fußballweltmeisterschaft 2014 noch im Amt zu erleben. Irgendwann will man ja auch mal einen WM-Pokal überreichen. Ja, noch in meine Amtszeit fallen. Tat es nicht, die Aufgabe übernahm dann sein Nachfolger. Ne, ein bisschen, ja. Ja, ein bisschen gemein. Aber wie gesagt, er hat sich alle Sympathie verspielt. Dann kommen wir zum Bundesgauk, ne, der Joachim Gauck, ab 2012 bis 2017. Ne, auch, ja. ne, ungerade Zahlen, weil der Wohlfahrt, also sie sind halt mehrmals einige Jahre durcheinander gekommen, einfach nicht drauf achten, sag ich mal. Ne, ja, und ich meine, ich glaube, über Gauck muss man nicht viel sagen, der ist noch böse im Gedächtnis geblieben, ne, und an denen waren ja sehr viele Hoffnungen geknüpft als Versöhner und dass mal wieder ein bisschen Raison durchs Land geht und dass ein bisschen weniger Spaltung vorherrscht, aber er hat ja aktiv die Leute in Gut und Böse eingeteilt und drauf rumgedrescht bei jeder sich bietenden Gelegenheit. Ja, der Bundesgauk, ne? Muss man sonst noch irgendwas sagen, ne? Euer Hass ist unser Ansporn, ne? Erinnert euch noch, ne? Hat nee, er nicht auch sich nicht, zum, nicht mehr, zum Impfen was gesagt? Der hat sich da auch jetzt zum Impfen so geäußert, dass die Leute alle Trottel wären oder irgend sowas. Was, euer Hass ist unsere Impfung oder was, hat er gesagt? Ach ja, der Bundesgauk. Und dann der Frank-Walter Steini, ne? Ich sag nur, der Spaziergang hat seine Unschuld verloren. Och, genau, oh. Ja. Das ist noch in ein paar Wochen erst her. Das hatte ich auch gesehen, diese Veranstaltung. Genau, da hat er das gesagt. Da habe ich mir auch gedacht, alter Schwede, ey, Spaziergang hat seine Unschuld verloren. Ja. Das hat ja, der Kaiser damals auch gesagt. Der Bundespräsidenten, was ist der euer Spaziergang hat seine Unschuld verloren, aber Sozialismus und so weiter ist natürlich nach wie vor super erstrebenswert und fantastisch, ja. Ja, also mein Lieblingspräsident ist Horst Köhler. Welcher ist eurer? Einer von denen, die noch kommen, eventuell. Ja, okay. Ansonsten keiner. Bisher. Der Geist der zukünftigen Präsidentschaft. Ja, ja. Bismarck darf man nicht sagen. Stimmt. Aber der war ja nicht Präsident, der war Kanzler. Ja. Hindenburg. Ah, stimmt. Den meinte ich. Der bin ich gecrashed wie die Hindenburg. Die Schnurrbärte haben dich verwirrt, nehme ich an. Ja, genau, die Schnurrbärte und die Pickelhauben. apropos Pickelhauben, Bundeswehr. Marcel Bonert, erinnert sich noch jemand? Das war der junge Mann, der hat irgendwo in der Medienabteilung der Bundeswehr gearbeitet und hat die Chuzpe gehabt, die falschen Sachen zu liken. Und ich weiß nicht, jetzt kriege ich es wieder durcheinander. War es die Veronika oder war es die andere? Es war nicht die Veronika, es war die andere aus Österreich, die... Oh. Mir fällt auch gerade ihr Name nicht ein. Frau Strobel war sie, ne? Natascha Strobel, die. Die war als Expertin von Panorama herangezogen, um zu sagen: genau. Ein Like ist ja kein Follow. Ein Like stimmt ja dann dem zu. Und deswegen stimmt er dem zu. Und ja, was war es, wo er zugestimmt hat? Irgendwelche Bilder, die mit dem Hashtag. Was mit Bundeswehr gehashtaggt waren und den hätte er nach seiner Aussage einfach stumm großflächig geliked. Und unter diesen Sachen waren halt eben auch ein Bild, wo irgendwelche Bücher aus dem Antoyos Verlag irgendwie sichtbar waren. Und das war dann für die Expertin Frau Strobel, war das dann halt offene. Jetzt sich wohl alles auf. Offene hier. Sympathien für Rechtsextremismus. Ja, also genau, der Mann war Social Media Referent im Verteidigungsministerium, so genau. Und dann gab es noch diese Kleinigkeit, dass er sich ja auf irgendeinem Profil als Head of Social Media bezeichnet hat und das war wohl irgendwie verkehrt. Und weil er da nicht der Head war, sondern nur einer von den Leuten da. Aber es haben halt damals schon diverse Leute, die ihn halt kennen, sich sofort hinter ihn gestellt und gemeint, das wäre totaler Quatsch, was sie da irgendwie verzapft haben. Und ja, also war halt so übel, dass sie dann vor allem die Strobel, zu der Zeit kannten die ja noch nicht so viele Leute, ich glaube. Nicht die Strobel, die Strobel. Strobel, ja. Ja. Ja. Und der Herr schütze uns vor Österreicherinnen. Und ja, die Leute haben ja sofort den ganzen Kram da von ihr ausgegraben, ne, bei irgendwelchen Antifa-Veranstaltungen, wo sie da irgendwie geredet hat, dort so Zeug zwar online, aber ja, also wenn das da irgendwie Zustimmung dann ist, dann ist die Strobel halt als Rechtszustimmung. Und warum sind solche Leute da irgendwie Experten, um dann im Kaffeesatz zu lesen, wer jetzt hier irgendwie rechtsextrem ist? Also. Ja, zumal sie offensichtlich Unrecht hatte. Die Bundeswehr hat jetzt wie lang? 2 Jahren fast, ein Urteil gesprochen, sozusagen, die Untersuchungskommission, und hat ihn von diesem Verdacht, mit Rechtsradikalen zu sympathisieren, freigesprochen. Die Zeit sagt, das wusste man eigentlich schon seit Anfang letzten Jahres, aber unter anderem haben halt irgendwelche Untersuchungen des militärischen Abschirmdienstes, der auch in die Sache verwickelt war. Das muss man sich mal überlegen. Ja. Also da hätte man fast eine Karriere, nicht nur eine Karriere, sondern wahrscheinlich auch den Menschen dahinter ruiniert. Ja. Weil die hier Natascha gemeint hat, ja, könnte schon sein. Der sieht irgendwie auch so aus. Der ist so adretter Haarschnitt, das haben die oft, die Nazis. Aber ich meine, es wird ja mit aller Macht versucht, Bundeswehr, Polizei und ähnlichen Gruppen halt sowas zu unterstellen, damit man hinterher da den strukturellen Rassismus in die Bresche fahren kann und all die anderen Sachen, um noch weiter daran zu arbeiten, dass die Polizei nur noch die Leute kontrolliert, die halt nicht marginalisiert sind. Oder wie auch immer man sich das vorstellt. Ja, hat sich in Luft aufgelöst. Ja, das nächste Ding geht auch direkt dazu. Das ist hier nämlich die Reaktion von Panorama da drauf. Und dreimal dürft ihr raten. Die sind sich natürlich keiner Schuld bewusst. Dieses ganze Ding hier ist halt so aufgebaut, so nach dem Motto, ja, wir wiederholen nochmal die Anschuldigungen, die wir hatten, und weisen darauf hin, dass sie jetzt dieses Verfahren eingestellt haben. Und daneben sieht man ja auch, dass sie da direkt, ne, weitere Informationen, das war hier 23.07. 20, ne, Schlossen irgendwo Bundeswehr, so Social verlinkt, Media ne? Leiter sympathisiert mit Rechtsradikalen, dem Oberstleutnant gefallen einschlägige Beiträge, und das steht ja immer noch so, ne? Also das ist halt, ja, tralala. Also dieses Archiv ist natürlich von dieser Woche jetzt, und ja, dem Panorama-Zuschauer, für den liest sich das dann wahrscheinlich so wie diese furchtbare rechtsextreme Bundeswehr. Sie schützt hier den rechtsextremen Bonat und rechtsextrem, und jetzt haben die Rechtsextremen gewonnen. Rechtsextrem. Na, also fand ich auch widerwärtig wieder. Das ist Rechtsextremismus. Es ist recht extrem, was die da machen bei Panorama. Rechtsextrem. Jetzt habe ich es verstanden, ja, okay. Ja, und apropos, Phaser auf Betäubung. Piu, piu. ja, also das hier ist vom Bayerischen Rundfunk, hier ist zwar kein Logo dran oder so, aber hier oben seht ihr es, ne, www.br.de, da kommt das her. Und ich kriege schon das Kotzen, wenn ich hier daneben sehe, mehr zum Thema Antifaschismus in Deutschland, warum es die, in Anführungsstrichen, Antifa nicht gibt. Also wir sind komplett auf Linie beim Bayerischen Rundfunk. Inszenierter Skandal. Nicht Nancy Faeser, sondern der Shitstorm ist das Problem. Innenministerin Nancy Faeser steht in der Kritik wegen eines Artikels für die Zeitschrift Antifa, der NS-verfolgten Organisation. Ja, wie viele NS-Verfolgten sind denn da noch Mitglied in dieser Organisation? Doch Faeser und der. Ist das nicht so wie Flüchtling in Palästina? Ist das nicht ein erblicher Status? Wahrscheinlich, ja. Muss einfach Kommunist sein, dann bist du verfolgt, Stimmt, oder? dann bist du praktisch sowieso und dann, ja. Dann bist du eigentlich wie Sophie Scholl, ne? Also kann man nicht anders sagen. Könntest du so einen Blog aufmachen, irgendwie mit Vor allen einer Dingen weißen Rose heutzutage in drunter? Deutschland, ne? Da ist das ja gang und gäbe. Gott, diese Frau, echt. Ja, auf jeden Fall, VVN sind keine Gefahr für die Demokratie. Der inszenierte Skandal ist es, ein Kommentar. Ja, man könnte doch trotzdem erwarten, dass er jetzt irgendwie was sagt, so dass er sich dann so ein bisschen so leicht distanziert oder so. Ne, das können die hier Irgendwie. nicht. Die können das Können die alles nicht, nur ne? Wahrscheinlich. umdrehen. Weder der BR kann das noch die Nancy kann das, ne? Ist die deutsche Innenministerin eine linksradikale Antifa-Aktivistin? Fragezeichen. Hat die Ampelkoalition einen verfassungsfeindlichen Maulwurf im Herzen der freiheitlich-demokratischen Ordnung installiert, Das sind schon mal nette Strohmänner hier, die Bavarischer Rundfunk. Nee, das, was man der Frau vorwirft, ist, dass sie keinen Plan hat. Dass sie es nicht sehen will oder kann. Das ist das Ding. Den Eindruck könnte man bekommen, wenn man derzeit Schlagzeilen der Bild liest. Oder Twitter öffnet. Natürlich sind die Vorwürfe komplett hanebüchen. Welche Vorwürfe denn? Dass sie eine linksradikale Antifa-Aktivistin ist, ein Vorwurf, den kein Mensch erhoben hat. Ja, jetzt du aber nicht so, als würdest du die Taktik nicht kennen. Die, ja, die Story extrem konstruiert. Passiert, ja. Welche Story denn? Hat dass sie, das sie einen nicht Artikel geschrieben hat, den jeder nachlesen kann. Ist extrem konstruiert. Ja, ja. Und doch muss man annehmen, dass der inszenierte Skandal seine Wirkung in bestimmten Kreisen nicht verfehlt. In bestimmten Kreisen. Das ist immer das Problem, das sieht. Meinen Sie eine kleine heimatlose Clique? Ich glaube schon, oder? Ja. Aber eine Verschwörungstheorie. Ja, und wenn man von Ihnen die Probleme oder die, ja, die Probleme, die anderen damit haben, nicht anerkennen möchte, das, daher kommt das doch. Da gibt es nicht einmal einen wirklichen Vorfall. Ist eigentlich gar nichts passiert, außer dass der Weltchefredakteur Ulf Borschert einen Text in seiner Zeitung geschrieben hat. Hilfe! Der Ulf hat Text geschrieben, Leute. Ja, und der gut, ist aber weg, weil er nicht dieser Don Adolfo denn dahin war. Für den er sich hinterher entschuldigen musste. In Klammern, den entsprechenden Text hat er inzwischen wieder gelöscht. In diesem Text wird betont, dass der Bayerische Verfassungsschutz die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, Bund der Antifaschisten und so weiter, als linksextremistisch beeinflusste Organisation einstuft. Ja, nee, das ist aber nicht der Grund, warum man sich dafür entschuldigen musste. Das ist doch einfach die Wahrheit. Das ist doch eine Tatsachenfeststellung. Ja. Und dass Nancy Faeser für deren Magazin Antifa einen Gastbeitrag geschrieben hat. Ja. Ja. Soweit so durchschaubar konstruiert. Ja. Was? Durchschaubar konstruiert, ja. Einfach Ablauf. Der super Holocaust-Überlebende, von dem wir alle wissen, dass das in dem Originalartikel nicht drin stand, auch, ja. Also, ich meine, das kann ja jeder, der die Welt bei sich in gedruckter Form zu Hause liegen hat, bestätigen, dass das da nicht drin stand mit den super Holocaust-Überlebenden. Und schließlich nahmen das sogar CDU-Abgeordnete auf, die in ihrer neuen Rolle als Opposition offenbar nach Orientierung ringen. Ach du Scheiße. Ja, das hast du natürlich wie kann auch man denn dass das, Smack? Dass sie das auch der ja. AfD und Publikation Junge Freiheit noch zuschreiben, natürlich. Ja. Also der Poschert, der denkt sich dann so, wie könnte ich die AfD und die Junge Freiheit auf meine Seite ziehen? Ich weiß. Ich schreibe super Holocaust-Überlebende. Ja, das war dann irgendwie Copy-Paste-Fehler oder so, ne? Und dann, und dann entschuldige ich mich dafür. Schachmatt. Ebenso die Bild. Bekanntlich auch im Hause Springer beheimatet. Ja, oh, Schachmatt, würde ich sagen. Also da verdichten sich die Anzeichen. Tja, wie kriegt man solche Positionen vereint? Irgendwie? Und schließlich sogar zu den Überabgeordneten, ja. Ja, aber nochmal, was du am Anfang gesagt hast, wird hier wieder sehr wichtig. Das ist vom Bayerischen Rundfunk. Ja. Das liest sich wie Hengame. Ja, also aber so wenn du von dieser Smugness und diesem Bla, nicht gerade dafür bekannt, auf dem rechten Auge besonders sehstark zu sein. Ja, ich kann dir schon genau sagen, was sie sagen würden dazu. Das ist ja nur ein Kommentar. Das ist ein Kommentar, das ist journalistisch, das ist vollkommen okay, wir können doch kommentieren, das ist ja die Meinung des Autors, ein Kommentar. Ja, und dann schreiben sie, tatsächlich ist diese Vereinigung weder eine linksextreme Bedrohung noch verfassungsfeindlich, ganz im Gegenteil. Das mag der Bayerische Verfassungsschutz nicht gerade dafür bekannt, auf dem rechten Auge besonders sehstark zu sein, dafür aber sehr aufmerksam bei allen linken Aktivitäten anders sehen. Das ist so. Volontäre oder so, die ja schreiben. Bei auf. Allen linken Aktivitäten, ja. Halt aber trotzdem exakt so unwahr. Das hat selbst das Berliner Finanzamt erkannt, das dem Dingsbums Gemeinnützigkeit ja SAP dann aber Wahrheit, zuerkannte. Ja, und das habe ich vor allen Dingen noch gar nicht mitbekommen, weil dieses mit der Aberkennung, das habe ich auf jeden Fall mitbekommen, weil das ist nämlich auch dieses Ding. Ich hatte ja letzte Woche schon erzählt, dass die Fahnen von diesem VVN-BDA da auch bei dieser Veranstaltung mit dem, wo der Weil hier Ministerpräsident da war und die ganzen Leute da von diesem Freundeskreis Hannover, wo sie sich da über die Spaziergänger aufgeregt haben, dass die ja sich nicht von Extremisten distanzieren. Da sind die auch dabei gewesen von diesem VVN-BDA. Ich sehe die alle naselang bei irgendwelchen Geschichten. Und irgendwann war ich auch mal ja bei dieser Demonstration, wo die NPD gegen irgendeinen vom NDR irgendwie eine Demo veranstaltet hat. Und dann gab es so eine große Gegendemonstration, zu der ich hingegangen bin. Und da haben die fast die ganze Zeit nur darüber geredet, über diesen VVN und diese Gemeinnützigkeitsaberkennung, die irgendwie in der Woche davor irgendwie passiert war. Wo ich mir auch gedacht habe, ey, ich stehe ja bei einer Demonstration, wo es irgendwie um Journalismus geht und dass sie irgendwie eingeschüchtert werden von irgendwelchen Leuten, über die da irgendwie berichtet wird, von einem vom NDR. Und ihr redet hier irgendwie darüber, über irgendwelche linksextremen Organisationen und dass die doch gefälligst gemeinnützig zu sein haben. Also, und da stand auch einer rum, habe ich auch damals ein Foto von gemacht, mit so einer großen Fahne hier von der Sowjetunion, mit einem Bild von Lenin und Stalin hier und Konsorten drauf. Und ja, auch geil, ne? Und da rennt auch keiner hin und sagt ihm dann, er soll Leine ziehen oder so, er wäre da falsch auf so einer Demonstration oder so. Nö, das ist halt auch vollkommen normal, ne? Ja. Das ist ja, ist ja nicht extrem in irgendeiner Art und Weise, ne? Irgendwie. Also. Ja, hier, das mit dem Verfassungsschutz, also die Einschätzung, das erinnert mich auch an die Geschichte, dass sie der AfD immer vorhalten, sie würden vom Verfassungsschutz beobachtet oder sie würde geprüft ja. oder so. Ja, aber das ist und ja da, richtig. Da zählen halt solche Argumente nicht, ne? Das ist mal klar. Ja, also bei denen ist es ja richtig gar nicht überfällig oder so, das und bei denen nicht. Hier ist es ja überhaupt nicht richtig und auf dem rechten Auge blind und bla, ja. Ja, genau. Ja, so ein anders reden, so reden, ähnlich reden die aber auch. Ja, das meine ich ja, ne? Also das werden sie ja so entschuldigen, diese Doppelmoral meine ich damit ja nur. Ne? Von deren Ansicht ist es ja dann halt einfach nur so, dass die anderen halt verharmlost werden und die haben. Achso, ich meine, nee, so reden auch die AfD-Leute da so. Darüber, sozusagen, dass sie sagen, eben, sie sind auf dem linken Auge blind, ne? Ja. So. Ja, das stimmt natürlich, ja. Ja, dann schreiben sie hier, VVN wurde 1947 hauptsächlich vom politisch Verfolgten des Naziregimes gegründet. Ja, dann frage ich euch mal, lieber Bayerischer Rundfunk, lieber Herr Funk, der das hier geschrieben hat, wenn das überhaupt sein richtiger Name ist. Warum hat denn die SPD dann über Jahrzehnte diesen Unvereinbarkeitsbeschluss gehabt, wenn das doch alles so friedliche, freundliche Leute sind? Liegt das vielleicht daran, weil ja diese Kommunisten das Sagen gehabt haben, die ganze Zeit da gegen die SPD geschossen haben auch, dass es auch irgendwelche Sozialfaschisten sind und so ein Zeug? Könnte es vielleicht damit was zu tun haben, eventuell? Und damit, dass halt der VVN-BDA halt schon unter DDR-Einfluss stand vor der Wende und dass da die SPD halt gezwungen worden ist, mit der SED zu fusionieren. Und also. Ja, ich meine aber auch, was die sich alles auf die Fahnen schreiben an Zielen, das ist ja. Wie soll man sagen, es ist ja prädestiniert dazu, dass man vom Staat irgendwie Geld kriegt dafür oder so. In den Entnazifizierungen jedenfalls zu der Zeit war das doch sicher ein wichtiges Thema. Sicher, also, das ist jetzt kein Vereinsziel wie Handball oder so. Ich meine, das ist dann ziemlich weitreichend, was sie da vorhaben. Sozialstaatlichkeit, da kann man sich überall einmischen. Hm. Ne? Logischerweise waren viele KPD und SPD und spätere SED-Anhänger unter den ersten Mitgliedern der gesamtdeutschen zonenübergreifenden Vereinigung, ja. Und danach ist nichts mehr passiert und jetzt sind sie einfach nur super freundliche Überdemokraten, ja. Genau, so ist das wohl wahrscheinlich. Zu den Gründungsmitgliedern zählten aber auch Konrad Adenauer, der spätere Vorsitzende des Zentralrats der Juden, der katholische irgendwas und die evangelische irgendwie. Ja, das sind die ganz normale Linksradikale, die beim Ostermarsch irgendwelche, genau wie du sagst, diese Russlandfahnen hochhalten oder so, ja, genau, die können da gut zuhören, gut vorstellen. Verdienstvolles also. Eintreten gegen den Faschismus. Zwar gründeten SPD und CDU schließlich eigene Vorfeldorganisationen und auch Konrad Adenauer setzte sich nach seinem Austritt zur Bekämpfung an, wahrscheinlich weil er gemerkt hat, dass alles Kommunisten da das Ruder übernommen haben. Dennoch sind die Verdienste der Vereinigung ganz andere als die ihnen von Gegnern auch unterstellte kommunistischen Umtriebe. Tja, da ja. Weiß ich nicht, warum die denen das unterstellen. Vielleicht, weil wir da jahrzehntelange Praxis für haben. Auf jeden Fall sind die überall drin, wie ich sage. Die arbeiten mit Schülern, arbeiten mit dem GGB und Verdi und so weiter. Also die sind irgendwie an verschiedenen Stellen richtig. Ja, das hat man letzte Woche mit diesem Artikel von dem von der Bundeszentrale für politische Bildung. Da stand ja im Prinzip auch drin, dass sie die fortschrittlichen Kräfte gerne bündeln wollten, und fortschrittlich war da in Anführungsstriche gesetzt. Ein anderes Wort dafür wäre wahrscheinlich progressiv, ne? Und das ist ja auch Ja, dieses Ding, was genau. wir hier seit Jahren ja schon bemerken, dass dieser Progressivismus alle möglichen Sachen mit seinem, ja, wir sind ja nur für den Fortschritt, und dass da so eine richtige Strömung ist, wo dann alle möglichen Dinge zweckentfremdet werden und dann plötzlich überall das gleiche Lied gespielt wird. Und das ist ja genau das, was diese ganzen Leute da damals erreichen wollten, ne? Die Hegemonie halt, ne? Ja, damit trittst du dann auch so einen Über gegenseitigen Schutzeffekt los, irgendwie, dass das sich, ne, wie man hier sieht, der BR den vor Verhindern schützt, sozusagen. Ja. Ja, Die gute Hegemonie. alte Wagenburg. Ja, hier unten, genau. Die Ja, kennen wir doch von überall. Wagenburg-Hegemonie. Morgen kommt ein Artikel auf Bell Tower, danach eine Broschüre Dann wieder was beim SZ, bei der SZ. von der Dings hier, Rosa-Klepp-Stiftung. Fake-Skandale, ja, genau. Und was macht die angeblich in Anführungsstrichen linksextremistisch beeinflusste Organisation heute so? Gedenkt gemeinsam mit dem CDU-Bürgermeister und Opfer des Nationalsozialismus, arbeitet mit Schülerinnen im Religionsunterricht an einer Ausstellung oder nimmt zusammen mit Verdi und DGB, ja, steht ja hier auch, an einer Mahnwache gegen Corona-Spaziergänger teil. Ja, ist das überhaupt vielleicht ein Link nach Hannover hier? Und das ist ein Ich weiß Eintreten gar für nicht, wem es friedliches immer ist. Zusammenleben. Ja, genau, die anderen als Das wird Nazis dann noch beschimpfen. Als Eintreten für friedliches Ja. Zusammenleben und den Erhalt der Aufgelistet. Demokratie gelabelt, wenn man sich da hinstellt und andere Leute irgendwie dabei stört, ihre politische Meinung kundzutun. Ja, weißt du aber, wie der Volontär da drauf ist beim Bayerischen Rundfunk, ne? Ja, aber wenn das selbst beim Bayerischen, ich meine, hessischer Rotfunk, klar, das ist seit vielen Jahren so, aber Bayern war eigentlich immer so eine Bastion. Ja, aber das Weißt wissen du, wir wenn ja, das früher, wissen wenn wir ja Monitor spätestens. aus Das ist auch schon lange nicht mehr München so. Das ist schon lange nicht da. mehr Ja, so. München auch Das sowieso nicht, die Großstädte nicht, ne? spätestens seitdem hier Puls, ne? Also Puls vom Bayerischen Rundfunk, das hat ja überhaupt diese ganze Funkgeschichte vorweggenommen um mindestens 3 Jahre. Da hatten wir ja damals die Caroline Sinders, die weißeste Person aller Zeiten, die sie da bei der hier, na, wo war das da damals, als sie da irgendwie dieses. Republika, Nee, die hatten da so Tincoin. ein. Nee, die hatten so ein Panel in Amerika beim South by Southwest, wo sie dieses Ah, okay. Gamergate-Panel mit Mercedes Carrera und den Leuten da irgendwie hatten. Und da sind die Oje. extra hingefahren, aber haben sich dann da nicht in dieses Panel gesetzt und darüber berichtet, sondern die haben die Sinders da rausgeholt, die dann irgendwie sagen konnte, ja, ist alles Rechte und tralala. Also solche Frechheiten. Und also, die sind da schon lange weg. Also Puls war eine von den allerschlimmsten, was diesen ganzen Gamergate-Kram anging. Die hatten wir ja fast jede Woche mit irgendwelchen Blödsinn. Die haben sich doch richtig dahinter geklemmt, hinter den Kram. Also die Ja, haben soweit ich drei, weiß, war so ein vier. Gespräch, das unter diesem Label dann zu machen beim ZDF, beziehungsweise beim SWR, diese Jugendabteilung. Das ist hier vom Bayerischen Rundfunk. Ja, das weiß ich, aber die Jugendabteilung Funk ist ja grundsätzlich vom SWR. Ja, aber das ist ja später gekommen erst. Ich will ja damit nur sagen, dass dieses Puls-Ding halt ein Vorläufer davon war. Ja, total. Ja, stimmt auf jeden Fall. Ja. Statt Verfassungsfeindlichkeit und Linksextremismus muss man und so weiter viel mehr Eintreten für friedliches Zusammenleben und Erhalt der Demokratie attestieren. Also, wenn du diese Leute fragst, ob man dies, das und jenes verbieten sollte, irgendwelche Sachen, dann sagen die auch garantiert ja. Und das ist denen doch scheißegal, ob das verfassungsfeindlich ist oder nicht. Also, ob sich Leute da irgendwie demonstrieren sollen dürfen oder sowas. Und also. Ich weiß nicht, was die wirklich wollen. Also, wenn sie Entnazifizierung machen, so im Prinzip ist ja nichts gegen zu sagen. Ne? Ja, aber es ist ja Aber gerade das, das, glaube ich, wo sie ihren Anschluss da müssen wir finden, halt ne? mal, ja, müssen Das wir ist ja halt mal genau das Ding. reingucken, Das ist die ja Antifa-Zeitung. bei der Amadeo-Antonio-Stiftung genau das Gleiche. Das ist ja auch nicht alles verkehrt, was die sagen. Ja, so Aber ungefähr. damit schleichen sie sich ja rein überall. Und die haben ja da auch den Anschluss an sämtliche Leute. Es gibt ja hier auch alle möglichen Leute aus der FDP, die ständig verteidigen. Kuhle war auch bei einer Sache mit der Amadeo-Antonio-Stiftung da, wo sie da gegen dieses Deplatforming gesprochen haben. Da war der ja mit dabei bei dieser Veranstaltung von denen. Dieser Strasser hier von der Bundestagsfraktion aus dem Schwabenland, der Innenpolitiker, der andere, der hatte sich da ja auch hergegeben für irgend so ein Antisemitismus-Ding von der Antonio-Stiftung, seine grinsende Fresse. Und hier bei mir im Landtag, der Försterling, ist einer von den Abgeordneten da, der hatte, als es um diese Broschüre ging, wenn ihr euch noch erinnern könnt, diese Broschüre für die Kita-Leute und so, da hatten sie ja dieses Beispiel drin von der jüdischen Kita aus Hannover. Und das ist da ja auch Thema geworden im Landtag bei mir. Und da hat er die auch nur verteidigt, so nach dem Motto, ja, ist doch wichtig, wenn man irgendwie eine Handreichung macht, dann wissen die Leute doch auch irgendwie, worauf sie achten müssen und so. Und auch da so ein Scheiß. Also das ist ja gerade das, was man diesen Leuten vorwirft, dass sie einfach da nur irgendwie sehen, so, ja, das ist ja hier irgendwie, ne, für gegen Faschismus und für jüdisches Leben und so. Und das ist doch gut, so, wenn du da was dagegen hast, dann musst du ja wohl für Faschismus und gegen jüdisches Leben so etwas getrieben. Ja, das kann das ja nicht sein. Ja, solange man die mit Geld füttert, werden die auch weitermachen, werden die auch Sachen finden. Antisemitismus und so. Ja, im Bayerischen Rundfunk hat sie einfach einen ganz schön langen Artikel geschrieben. Sie hat ja ordentlich Mühe gegeben, die zu verteidigen. Fake-Skandale vergiften die Debatte. Ja, da ist was dran. Diejenigen, die sich am Shitstorm beteiligen, sollten sich überlegen, wem sie hier Vorlagen bieten und wem sie sich hier gemein machen. Ja, mit wem macht ihr euch denn da gemein? Mit irgendwelchen Kommunisten? Da muss sich niemand gemein machen. Die spielen ein Drehbuch ab, das sie schon lange geschrieben haben. Wollen CDU-Abgeordnete sich wirklich auf AfD-Niveau begeben? Ich meine, wo soll das denn hingehen? Die AfD ist im Sinkflug. Die anderen sind alle in der Regierung. Was glauben die denn, wer jetzt der Punching Ball wird für die Menschen? Ja, kannst du auch nicht jedes Thema politisch auf diese Ebene ziehen. Das alles irgendwie nur wie ein sonst so ein Niveau ist und AfD-Niveau und CDU-Niveau und so, das ist doch eh auch Schwachsinn. Ja, aber glaubst du, das wird nicht passieren? Natürlich wird das passieren. Die machen sie jedenfalls hier ja auch. Will ja, ja. man den Diskurs in Deutschland wirklich auf diese Weise vergiften? Die Weise, Vorwurf, indem man sagt, ja. die hat sich selber dazu entschieden, in diesem Blatt da irgendwas zu veröffentlichen und wir werfen ihr jetzt vor, dass das nur damit begründet sein kann, dass sie es halt nicht rallt. Dass nur weil irgendwo Antifa draufsteht, dass nichts Gutes ist. Und das Risiko, eigene Demokratie so weiter zu untergraben, will man einer Zeit Antisemitismus in Deutschland wieder zunimmt. Ja, wegen AfD und so, ne, nimmt das wieder zu. Und nicht wegen anderen natürlich, Sachen. Natürlich, natürlich. Wirklich eine Vereinigung. Nach Jahrzehnten des Wegschauens und Verharmlosens gegenüber Rechter. Weil ja, ich weiß noch, wie alle gesagt haben, das mit dem Lübcke, das war ja gar keine Gewalt. Das ist verharmlos. Ach ja, das haben sie übrigens dem Otte heute auch ständig aufs Brot Warte. Geschmiert, dass er nach der Lübcke-Geschichte gesagt hat, das wird jetzt benutzt, um rechte Positionen damit abzu... Ich weiß nicht mehr genau, also halt zu verunglimpfen war, glaube ich, die Formulierung. Ja, und das ist ja auch der Fall und nicht nur rechte Positionen aus meiner Sicht. Das ist ja deren Allheilmittel mittlerweile. Also das kriegt ja jeder gesagt. Das kriegt selbst ein Gunnar Kaiser gesagt, der aus meiner Sicht halt immer noch, ich werde das bis in alle Welt nochmal wiederholen, aus meiner Sicht wirklich das beste Video gemacht hat zu diesem ganzen identitären Bereich, der den größten Schaden im Endeffekt zugefügt hat mit vernünftigen Argumenten, wo diese ganzen Spinner, die sich über irgendwelche Gamergates und sowas da immer noch aufregen, damit sie da irgendwie ihr Fördergeld abkrapschen können oder beim öffentlichen Rundfunk angestellt werden, die können sich eine Scheibe davon abschneiden. Die werden in 10 Jahren nicht irgendwie was Vernünftiges da auf die Beine stellen, was auch nur annähernd da rankommt an das eine kleine Video, was der Kaiser damals gemacht hat, wo er diese ganzen Geschichten alle mal auf den Tisch gepackt hat und dieses ganze Ding von wegen so, ja, jetzt schließt du hier mal an bei uns, weil ne, wir wollen ja nur dies, das, jenes und im Hintergrund verbirgt sich dann dahinter aber eine Freiheit weg und alles genauso, wie wir uns das vorstellen mit unseren komischen Theoretikern von vor 100 Jahren oder so, irgendwelchem deutschen Idealismus und so Blödsinn. Und ja, also, und der darf sich dann von Karl-Heinz Paquet von der Naumann-Stiftung anhören, Walter Lübcke. sagen Sie das mal der Witwe von Walter Lübcke. Und also, er kotzt sich nicht im Strahl. Das kann doch echt nicht wahr sein. Das ist natürlich nur Drama, ne? So nach dem Motto, ja, hier, jetzt sage ich dir mal hier, was der Grund ist, warum wir dich nicht mehr einladen dürfen. Walter Lübcke. Ne, und die Worte führen zu Tatenscheiß, wo ich mich alles, ja auch... Mehr brauche ich gar nicht sagen! Ja, es ist doch so. Oh, es ist doch so, ne? Also das ist ja genau das Ding. Das wird immer nur wiederholt, die Worte führen zu Taten. Und das wiederholen die Leute so lange, bis sie dann irgendwann ihren Scheißmund zugehalten kriegen von irgendwelchen anderen Idioten, die dann auch sagen, ja, hier, die Worte führen zu Taten, hier, pass mal auf. Und dann werden sie sich wundern. Aber dann wird es zu spät sein, sich darüber noch zu beschweren. Über so ein Blödsinn. Also. Jahrzehnte des Wegschauens und Verharmlosen. Ja. Jahrzehnte des Wegschauens und Verharmlosen. Ja, die merken gar nicht, wie sie selbst auf Menschenkampf sind, so, ne? Gegen andere Menschen einfach kämpfen. Ja, Wegschauen und Verharmlosen. Das merke ich, wenn Herr Trittin mal wieder in der Talkshow ist und seine Marx-Zitate auspackt, dann merke ich, was das mit den Jahrzehnten des Wegschauens und Verharmlosen auf sich hat. Ja, das beten immer gut runter, ne? Kokolos. Ja. Ja, und gegendert wird natürlich auch GegnerInnen, ne? Das ist ja ganz wichtig, dass da sind wahrscheinlich auch Trans-Leute unter den Gegner. Dass Antifa nicht gleich schwarzer Block ist, sondern dass antifaschistische Arbeit in den meisten Fällen ein Dienst an der Demokratie ist. Seht das doch einfach mal ein, wenn euer Auto brennt. Aber ist ja das ist Arbeit an der Demokratie. Ja, so muss ich erst noch zeigen, ob Faeser wirklich effektiv gegen Rechtsextremismus vorgeht. Deswegen hat sie jetzt auch noch gleich nochmal was angekündigt. Ne? Ja, es gibt nämlich einen schwarzen Block und die könnt ihr dann vielleicht auch ablehnen, die gehen dann vielleicht noch euch zu weit, aber die ganze Ideologie dahinter, die ist dann wieder richtig und wichtig. Ne? Die können wir verharmlosen, ja. Und auch wenn man Innenministerin ist und das wird ihr halt vorgeworfen. Jetzt muss ich noch zeigen, wie effektiv sie tatsächlich gegen Rechtsextremismus vorgeht. Ja, weil einen anderen Job hat die in den Köpfen dieser Leute nicht. Ja, nee, hat sie auch nicht. Andere Jobs gibt es ja auch nicht. Die soll die CDU verbieten, endlich. Ja, Antifaschismus sollte zur DNA des Innenministeriums gehören. Übrigens, der kurze Artikel, den Nancy Faeser für die Zeitschrift Antifa geschrieben hat, thematisiert die menschenfeindlichen Bedrohungen des NSU 2.0, zu deren Opfern Faeser selbst zählt. Sie schließt mit einem Appell, gegen rechtes Gedankengut, rechte Drohungen und rechte Gewalt aufzustehen, jeden Tag und an jedem Ort. Ja, weil Linksextremisten natürlich niemandem drohen. Und das ist halt eben auch das, was ich denen vorwerfe. Und da haben wir ja selber schon Erfahrungen mitgemacht. Bei uns gab es ja damals auch mal für einen halben Tag oder so einen Artikel bei links unten in die Media, wo zwar nicht unsere Klarnamen da standen, aber definitiv wo behauptet würde, einer von uns sei irgendwie Mitglied bei der NPD-Jugendorganisation gewesen. Ja. Und solche Geschichten. Einfach mal behauptet und schauen wir mal, was davon hängen bleibt. Und das ist nämlich das, womit die arbeiten von früh bis spät. Und wenn man sich diese Statistiken anguckt, gegen welche politischen Akteure die meiste Gewalt gerichtet ist, dann ist es mit Abstand die AfD. Und zwar von solchen Leuten hier, ne, wunderbaren selbsternannten Antifaschisten. Und die drohen und die machen Gewalt. Und zwar mehr Gewalt. Und die hier drohen auch. Und das ist auch so ein Ding, also das ist natürlich wichtig und das ist auch das, was der Kuhle halt eben meinte, als er gesagt hat, sie sollen das lesen. Weil er meinte, für ihn war das halt so nach dem Motto, ja, die Drohung vom NSU, die werden halt von diesen furchtbaren Konservativen und so weiter halt nicht ernst genommen oder von irgendwelchen Maßens nicht ernst genommen, laut Herrn Kuhle oder laut diesen ganzen Heinis. Und deswegen sollten die sich das durchlesen, da könnten sie dann was lernen, dass das halt gefährlich ist, der Rechtsextremismus. Aber das Problem ist halt eben, es ist halt genau umgekehrt. Die Reihen ist halt nicht, dass das die Leute wissen, dass es natürlich nicht geht, dass man da Leute nicht bedrohen soll und so. Aber ihr habt es nicht verstanden, weil ihr seid der Meinung, das sind die den Leuten drohen, alleine die drohen nicht, das ist nur die Demokratie. Und die anderen Leute drohen aber auch, die drohen sogar teilweise noch mehr. Die drohen und von denen gibt es auch noch mehr reale Gewalt im Moment. Ja, Drohungen und Beleidigungen oder Bedrohungen, das sind ja so ein, ist eine Sache, aber wenn hier von neofaschistische und neurechte Umtriebe die Rede ist, dann möchte ich mal gerne wissen, was das überhaupt gemeint ist. Das sollen Sie mal vernünftig erklären, erstmal bevor Sie hier so hetzen gegen irgendwie was, so ein imaginäres irgendwas, so eine Frechheit. Also. Naja, dann würden die wahrscheinlich antworten NSU und NSU Ja, 2.0. das ist ja bei den Bedrohungen sozusagen, das ist. Was ist denn Walter Lübcke? Was soll denn dagegen Ja, aber machen? das sind für die, ich meine, Ja, alles. Keine roten ich denke, Linien. ich glaube schon, dass der Lübcke aus politischen Motiven erschossen worden ist, aber halt von jemandem, Meinst du, sie der. würden argumentieren, dass mit mehr Repressionen praktisch sowas wie Ja. mit dem Lübcke nicht passiert wäre, oder was? Ja, Das die ist doch Menschen leiden, unwahrscheinlich. gib den Sogar Antifaschisten unwahrscheinlich. Macht. Ja. Ja, die Waffen noch mehr wegnehmen, oder Kannst was? Ja. den, das ist Ja, das hat die überfällig. Wir Faeser doch müssen schon denen dringend Macht angekündigt, geben. dass es ein noch schärferes Waffenrecht in Deutschland Ja, gibt. weil der Rechtsstaat selber, ne, und im Zweifel für den Angeklagten und diese Dinge, das sorgt ja dafür, dass Leute, von denen wir ja wissen, dass sie ganz böse, fiese Menschen sind, dass die dann nachher noch freigesprochen werden oder so. Oder nachher haben die dann irgendwie eine Anstellung irgendwo oder irgendwelchen politischen Einfluss oder irgendwas. Können wir doch nicht zulassen, hallo? Ich Die finde Menschen das leiden. auch. Ich finde es auch irre, dass sowas wie eine Verschärfung des Waffenrechts in Deutschland kommt nach so einem Fall wie dem mit den zwei Polizisten, die da erschossen worden sind, wo der Typ wohl Dutzende schwarze Waffen besessen hat, ja, und diese auch an Bekannte verliehen hat. Und dann glaubt Frau Faeser wirklich, dass ein noch schärferes Waffenrecht für die Leute, die legal eine Waffe kaufen, weil sie Jäger sind, weil sie Schütze sind oder irgendwas. Das hilft dann ganz sicher. Das hilft genauso viel wie gegen die bewaffneten Kriminellen in unseren Städten. Nämlich ein Scheißdreck, Frau Faeser. Also dieser Aktionismus, es wird nur noch so, aber was können wir ja, oh, wir verschärfen das Waffenrecht, gute Idee. Das kommt bei den Leuten an. Dass wir in Deutschland sowieso schon das restriktivste Waffenrecht haben, was man sich vorstellen kann. Naja. Oh, manchmal schäme ich Ja. mich, dass ich Hesse bin, ey. Naja, für die Geschichte musst du dich ja jetzt persönlich nicht schämen. Gibt so Nur für anderthalb andere Tage, was meinst Dinge. Aber ja, auf jeden Fall hier habe die Linksfraktion Hessen aus gegebenem Anlass. Wir sind alle Antifa. Werde auch du Teil. VVN, BDA, Mitglied werden. Und alle hier mit antifaschistischer Aktion. Was ja übrigens auch, ich habe es mir nochmal angeguckt, dieses Video, wo sie dann Sacramento diesen Lehrer da interviewt haben, der mit seinen Kindern da ganz stolz erzählt hat, wie er die da irgendwie zum Kommunismus erzieht. Und da hat er ja so ein komisches, ja nicht T-Shirt, aber so ein ärmelloses da irgendwie an, wo ganz dick auf Deutsch antifaschistische Aktion draufsteht. Aber das ist natürlich alles vollkommen egal, ne? Da müssen wir überhaupt nicht drüber reden. Und unsere Rolle dabei mit solchen Organisationen oder so. Und Nee, das wird ja direkt als gute Sache erkannt, das ne? ist auch Klar. überhaupt alles überhaupt gar nicht, ne, da haben wir auch gar keine Verantwortung für irgendwas oder so. Das ist einfach nur die Demokratie und so weiter, ne? Also, und das sind ja auch hier alles nur Demokraten von der SED, für Demokratie und Frieden Mir und fällt ja auch gerade das Logo Fairness von und so. diesem VVNBDA auf. Warum ist das denn nur ein roter Winkel? Roter waren Kommunisten, soweit ich weiß, oder? Gerade für irgendwie bei einer Organisation, die sich für alle Verfolgten und Opfer des Naziregimes einsetzt, würde ich doch erwarten, dass da entweder mehrere Winkel sind oder irgendwie ein inklusiveres Logo. Ja, aber Kommunisten sind halt so viel Scholler als so viel Scholl. Also, Die sind so viel Schöller. so viel Scholler, ja. Aber so viel Scholzen sind die. Kommt hier runter. Hier unten sind wir alle Antifa. Booster für Niedersachsen. Ja. Genau, ich habe gestern mal ein paar Stunden reingehört hier bei dem Landeskongress der Jungen Liberalen Niedersachsen, den ich übrigens nie angehört habe, das um nochmal klarzustellen. Mittlerweile bin ich eh zu alt, aber auch die Jahre, die ich da noch hätte dabei sein können, ich habe da schlechte Erfahrungen noch von meiner Piratenzeit damals gemacht mit diesen Jugendorganisationen. Ich halte da nicht viel von. Aus meiner Sicht brauchst du was nicht. Und ja, deswegen habe ich mich da halt von fern gehalten. Und ich habe da gestern mal, wie gesagt, ein paar Stunden reingehört. Und wollte einfach nur noch so ein paar Eindrücke mal schildern, weil ich das so fürs Insgesamte, wie halt im Moment so die Stimmung, politische Stimmung bei solchen politischen Sachen und gerade für den Liberalismus in Deutschland so ist. Und sie haben sich auf jeden Fall tierisch damit gerühmt, mit diesem liberalen Feminismus. Ne? Das hatten wir schon ein paar Mal, dieses Thema. Da haben wir sicher Stark. diese zwei Leute, die eine aus Braunschweig, die Schinkenprinzessin, und dann noch eine aus Hannover, haben sich da ja irgendwie zusammengetan und diesen liberalen Feminismus-Landesarbeitskreis da irgendwie bei den Julis aufzumachen und halt ihren Kram, ja, halt den Laden zu zweckentfremden, dass er dann halt Feminismus veranstaltet. Komplett austauschbare Sachen, die in anderen Parteien halt genauso da irgendwie laufen. Aber man ist dann halt total concerned und macht sich Sorgen, weil der Frauenanteil ist ja so gering. Und da haben sie sich dieses Mal halt auch wieder drüber beschwert. Ganz besonders interessant bei der Sache ist, und das war vor ein paar Jahren bei der FDP auch schon mal so, als es so eine Eintrittswelle gegeben hatte. Und jetzt hier bei den Julis sind ja auch ganz viele Leute jetzt eingetreten nach der Bundestagswahl, weil die ja auch bei den jungen Wählern so beliebt waren. Das hatte ich halt auch gemerkt, auf jeden Fall, dass da richtig viel Interesse war von jungen Leuten. Aber dreimal dürft ihr raten, die überwiegende Mehrheit von den Leuten, die da neu eingetreten sind, sind natürlich wieder nur diese dreckenden, stinkenden Männer und haben da also wieder den schönen Frauenanteil schon wieder noch schlechter gemacht, weil dadurch, dass sie sich da engagieren möchten, gerne, ne, was erlauben die sich? Und da kann man sich nicht einfach mal freuen, dass man jetzt irgendwie so viele Leute dazu gewonnen hat, die da irgendwie gerne mitmachen wollen. Das geht natürlich nicht, sondern man muss da natürlich wieder drüber meckern, dass es halt zu wenige Frauen natürlich wieder sind, ne? Weil das ist natürlich falsch, ne? Und die Leute sind halt der Meinung, dass man das irgendwie ändern kann und ändern müsste und so. Dann gab es eine lange Debatte irgendwie über Vertrauenspersonen, was ja auch so ein Ding ist, was sie da irgendwie haben. Und das kenne ich halt auch noch aus meiner Piratenzeit, da ist das auch irgendwie aufgekommen mit diesen Awareness-Teams, nannte sich das damals bei der Piratenpartei. Und das war dann halt auch irgendwie so ein Ding, wo man halt so progressive Ansichten, parallele Rechtsprechungen, die nichts mehr mit eigentlichen Regeln und so zu tun hat, dann da irgendwie aufmacht, um gegen irgendwelche Leute dann da irgendwie zu feuern. So war es zumindest bei der Piratenpartei. Und hier auf der Seite steht das jetzt halt eben auch so nach dem Motto: Ja, hier, wenn du irgendwie wissen willst, wie dies, das, jenes geht, dann wende dich an die Vertrauensperson. Das ist natürlich irgendwie okay, ne? Also da will ich jetzt nichts gegen sagen. Das würde wahrscheinlich von diesen Leuten so kommen, so nach dem Motto: Ja, war es doch voll gut und so. Aber das, was sie da auf jeden Fall gestern irgendwie besprochen hatten, das ging eher so in die Richtung: Ja, wir müssen ja mindestens immer eine Frau irgendwie haben als Vertrauensperson, weil haben die anderen Leute da Hemmungen, sich dann denen anzuvertrauen und so. Und das sollten ja dann immer zwei sein, am besten mindestens und lauter so Zeug. Und ja, das ist nicht durchgekommen auf jeden Fall. Das hätte eine Zweidrittelmehrheit gebraucht wegen Satzungsänderungen. Das hat aber nur knapp unter die Hälfte von den Leuten wollten das dann auch tatsächlich so mit dieser weiteren Vertrauensperson, aber die anderen Vertrauenspersonen, die sie haben, sind natürlich immer noch da. Und ja, also aus meiner Sicht, da muss ich halt einfach sagen, so, wenn die Leute jetzt irgendwelche zwischenmenschlichen Probleme haben, dann müssen sie die erstmal selber lösen. Das machen erwachsene Leute so. Ich meine, gut, die sind ja teilweise noch ein bisschen jünger, aber bei der FDP gibt es diese Ombudsleute ja auch, ne? Haben die denn Nachfrage sozusagen, dass sie da eine zweite Person so aufgrund der Menge oder so bräuchten? Nee, das Das nehme kann ich, ich dir ne? nicht sagen, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, und wenn da jetzt wirklich irgendwelche Streitigkeiten sind, die sich nicht schlichten lassen, ja gut, dann kann man sich halt wen zum Streitschlichten dazu holen, aber warum muss das eine feste Person sein? Ne? Also, und B, das geht ja teilweise auch nochmal in diesen Beschreibungen, wenn sie dann da irgendwie meinen, warum das unbedingt alles Not tut, damit natürlich immer wieder so die extremsten Fälle genommen, irgendwie sexuelle Belästigung oder irgendwas. Und da sage ich mir dann wieder so: Leute, wenn das jetzt strafrechtlich relevant ist oder irgendwas, dann hat das auch nichts in eurem schönen Gremium verloren, wo man sich dann irgendwie mal überlegen kann, ob diejenige Person einem irgendwie persönlich sympathisch ist, die da irgendwie beschuldigt wird bei irgendwelchen Sachen. Sondern das gehört dann zur Polizei und nicht in irgendwelche Gremien. Ne? Also, das finde ich auch immer sehr befremdlich, wenn dann solche Extrembeispiele irgendwie rausgefischt werden. Das war zwar in dieser Debatte jetzt überhaupt nicht der Fall, das ist nur so eine generelle Anmerkung von mir. Also, ja, da bin ich auf jeden Fall ganz, ganz skeptisch, was es diesen Kram da irgendwie angeht, weil die tun immer alle so, als wäre das da irgendwie, weiß ich nicht wie. Ne? Also, im Endeffekt sind diese ganzen Leute, die in irgendwelchen politischen Organisationen sind, die sind ja alle über dem Durchschnitt, was jetzt die Bildung und sowas angeht. Und dann tun die immer alle so, als würden die sich da sonst sowas irgendwie antun. Als wenn sie sich gegenseitig Spinnefeind Ja, also, sollen. ich kapiere es halt nicht. Und diesen Leuten scheint es auch nicht aufzufallen, was das überhaupt für eine Aussage ist über den eigenen Verband und die eigene politische Arbeit und so, dass man pausenlos irgendwie meinst du, ja, wir brauchen ja aber dringend noch wen, der das alles hier regelt, weil, ne, also früher gab es sowas zwar nicht, aber heutzutage, ne, also, oh, lalalala, ne, was hier bei uns alles los ist eventuell, ne, also da denke ich mir auch immer so, also aus meiner Sicht ist das halt einfach nur so ein Hebel für irgendwelche Leute, die sich dazu berufen fühlen, da dann ihre eigenen Vorstellungen von Recht und Gerechtigkeit da irgendwie durchzusetzen, die dann natürlich abweichen von den Sachen, die tatsächlich der Fall sind. Aber das kann man dann halt eben dann damit ja rechtfertigen, dass die anderen Sachen ja nur patriarchal oder was weiß ich nicht was sind. Ne, halt. Was sind diese ganzen Leute, die das Rechtswesen am Laufen halten und die Demokratie am Laufen halten und so? Das sind die, die sich von früh bis spät hinstellen und sagen, alles ist total unfair. Und die ganzen ja, Schurken im Endeffekt kommen alle durch mit allem, weil ja unser System denen halt gewogen ist und sich auf deren Seite schlägt und Ja. so ein Zeug. Ne? Also jetzt nicht speziell die Julis da natürlich, aber das ist ja so ein genereller Zeitgeist im Moment. Vielleicht soll man sich da seinen Freibrief abholen, hier seinen Nein heißt Nein Freibrief. Statt in der App dann eine Vereinbarung zu machen, kriegst du das okay von dem Vermittler da oder so. Darf ich mal die Elli aus Duisburg hier angraben oder so beim Ja. Kongress? Ja, das war auf jeden Fall auch das, was bei rausgekommen ist bei diesem Landesarbeitskreis Liberaler Feminismus, dass die gerne eine Verlängerung der Strafbarkeit haben wollten in ja, irgendwelchen Fällen von sexueller Belästigung mit dem Argument, dass ja vielleicht später noch mehr Beweise irgendwie auftauchen. Und das ist, wenn man sich in irgendeiner Art und Weise auch nur oberflächlich mit diesen ganzen Sachen beschäftigt hat, absoluter Schwachsinn. Weil Ja, das das ist eine Problem ist ja schwierige Einschätzung von gerade Recht. bei diesen ganzen Sachen, dass da immer Aussage gegen Aussage steht und es überhaupt gar keine Beweise gibt. Ne? Also das ist halt so dieses Ding, so ja, da hat einer was gemacht, das wollte ich gar nicht. Ja, stimmt schon, Ja, wo soll dann hat die nach das 5 Jahren gemacht, plötzlich die was Beweise die andere herkommen? nicht wollte? Nee, habe ich nicht gemacht. So, und jetzt? Ja, und das ist halt eben das Ding, wo sie dann sagen, so nach dem Motto, ja, wir müssen jetzt das ganze System auf die Füße stellen. Also jetzt nicht die jungen Liberalen speziell, sondern halt eben die generelle Bewegung, ne, dass man dann halt einfach meint, so nach dem Motto, ja, dann kehren wir jetzt hier das einfach um und dann sollen die halt beweisen, dass sie nichts gemacht haben, dass sie unschuldig sind. Das sollte ja nicht so schwer sein. Und dann halt auch die Behauptung, dass natürlich die ganzen Leute, die da alle freigesprochen werden, wenn Aussage gegen Aussage stehen, natürlich alle schuldig waren und nur quasi ungestraft davon kommen. Das ist ja auch so ein Ding, was heutzutage da irgendwie ist. Ne? Aber ja, was die halt eben da verabschiedet hatten, aber das war jetzt nicht bei diesem Kongress, das ist schon eine ganze Weile her, das ist einfach nur nochmal zu diesem liberalen Feminismus und was dahinter dabei rauskommt, dass sie meinen, man sollte ja mal die Strafbarkeit einfach verlängern, weil da ja noch so viele tolle Beweise dann noch irgendwie auftauchen, ein paar Jahre später. Was vollkommener Schwachsinn ist. Ja, das ist Aber eine ja, originelle liberaler Forderung. Feminismus. Das ist unglaublich liberal, ist das. Das ist so liberal, man glaubt es kaum. Ja, und auf jeden Fall, es gibt halt zu wenige Frauen, ne, das hatte ich ja gerade schon gesagt. Und dann hat die alte und neue Vorsitzende, die mir auch schon mal begegnet ist, weil sie auch aus dem Raum Hannover stammt, die hatte dann da gesagt, dass man ja, obwohl man jetzt mit den Grünen im Boot sitzt, jetzt in der Bundesregierung, dass man natürlich als niedersächsischer Verband da jetzt nicht die Samthandschuhe auspacken sollte und so und dann auch kritisiert, dass die Grünen sich irgendwie auf die Fahne geschrieben haben, Ja, erstmal natürlich, dass die Grünen erstmal so sich gegeben haben, so nach dem Motto, hier die FDP ist jetzt so ein Zweckspartner, eigentlich würden wir ja viel lieber mit den Linken irgendwie regieren und wir wollen das auch alles links haben und es muss alles viel linker werden und so, was sie dann irgendwie von den Grünen Niedersachsen da irgendwie gesagt haben, jetzt auch, weil wir haben ja dieses Jahr eine Landtagswahl in Niedersachsen, wofür das da jetzt auch eine Vorbereitung war. Und ja, aber dann denke ich mir halt auch so, klar, auf dem einen ist es natürlich schön und erwarte ich natürlich auch, dass man sowas kritisiert, wenn sich da jetzt einer hinstellt und gesagt, wir müssen einfach nur linker werden und diese furchtbaren Liberalen halten uns davon ab. Aber auf der anderen Seite musste ich dann echt lachen, weil ich mir gedacht habe, so, ja, Mädchen, aber wenn ich, also am liebsten würde ich jetzt jemanden einladen von den Grünen, dass sie sich da jetzt mal hinstellen können, wo du gerade stehst und dann einfach nur erzählen, was sie darunter verstehen unter dem Linken. Und dann kannst du davon ausgehen, dass diese Hälfte von dem Scheiß oder drei Viertel von dem Scheiß, den ihr da irgendwie verabschiedet, dass es genau das ist, was die damit meinen, mit wir müssen linker werden. Ja, die werden ja auch sagen, so, ja, wir brauchen Feminismus und diesen ganzen Kram, wir brauchen das alles. Und Heudre. Ne? Also ich weiß ja, denn würde mich echt mal interessieren, was sie denken, was das bedeutet dann. Ja, Enteignung vielleicht so. Ne? Das ist dann was, wo man sagt, nee, machen wir nicht. Oder irgendwie hier Russland oder solche Geschichten. Und da haben sie natürlich auch viel drüber geredet, über Russland und so. Da war auch irgendwie der Konsul von Amerika hat da eine Rede gehalten auf dem Kongress, wo auch überhaupt kein Fleisch dran war. Also ich fand das total langweilig eigentlich, was er da erzählt hat. Und ja, und dann hatten sie auch noch einen von der American Chamber of Commerce, der da so ein Grußwort gesprochen hat. Und das weiß ich auch nicht, ob denen das überhaupt bewusst ist, weil da muss ich dann, fand ich auch interessant, weil man ist ja auch irgendwie der Fan gerade von Gesundheit und Gesundheit von Frauen ja vor allen Dingen, ne, die ja so wichtig ist und so. Also diese American Chamber of Commerce in Amerika ist die ja größtenteils verantwortlich und bekannt für ihre Lobbyarbeit im Bereich der Haftung. Weil die nämlich schon seit Jahren das gerne so haben möchten, dass da im Endeffekt für sämtliche Sachen, die Leute nicht mehr haftbar sind und auch meinen, dass quasi der Grund, warum das amerikanische Gesundheitssystem so unglaublich teuer ist, ja nicht daran liegt, dass das eine dumme Idee ist, das irgendwie for profit zu machen, weil man da quasi jeden Preis irgendwie erheben kann, weil die Leute auf ihre Gesundheit angewiesen sind, sondern die stellen das halt so hin, dass das größte Problem ist, die Haftbarkeit, weil ja in Amerika angeblich jeder wegen jedem Scheiß verklagt. Und zum Beispiel wie ein Kunstfehler und so. Und deswegen wird das ja so teuer, weil man sich dann dagegen wehren muss. Und da sollte man doch am besten irgendwelche Schiedsgerichte dann einführen, wo dann einfach nur irgendwer das dann entscheidet, ob da jetzt irgendwie was verkehrt war oder nicht. Und da gab es dann halt schon irgendwelche Beispiele, wo halt Leute wegen einer falschen Behandlung ihr Kind, was irgendwie ja, halt keinen Sauerstoff bekommen hat und man hat es zu spät gemerkt, dann hinterher behindert war und sowas und dafür dann ja, die Leute dann erstmal nicht haftbar gemacht werden können, weil es dann irgendwie so heißt, so ja, unser Schiedsgericht hat jetzt aber entschieden, viel Spaß mit deinem behinderten Kind, wir bezahlen da nichts für und lauter solche Sachen. Aber das ist natürlich alles egal, was Frauengesundheit angeht, Hauptsache wir können vernünftig abtreiben. Also ja, aber ja, keine Ahnung, was die in Niedersachsen machen. Hat irgendwas von Autos erzählt und Lieferketten und so ein Zeug. Ich meine, ja, schön. Also, ist ja nichts gegen zu sagen. Aber ich fand das einfach nur so im größeren Kontext, weil ich bin mir absolut sicher, dass die noch nie was von gehört haben, von dem Kram, was die irgendwie da wollen und machen und tun und so. Diese American Chamber of Commerce, bin ich mir absolut sicher. Und dann fand ich auch noch ganz bemerkenswert, dieses Ganze mit diesen Corona-Regeln da, ey, das ging immer alle an, ja, hier steht da gerade der Traum, weil da sind zu viele Leute, also diese eine, die sie da irgendwie als Veranstaltungsleiterin hatte, hat die da immer alle angepimmelt in so einem richtig üblen Ton, also wo man sich wirklich denkt, so alter Schwede, Finger auf der Tafel. Ja, und liberale Partei halt, ne, wir müssen die Leute alle anpimmeln, weil Weil wir ja hier irgendwie alle ein Durchschnittsalter von, was weiß ich, 20 haben oder so, wo die Gefahr selbst mit der ersten Welle von Corona ja relativ gering ist, dass die Leute da irgendwie schwer erkranken. Ne? Also, und jetzt ist es erst recht nicht mehr gegeben, aber wir können die Leute natürlich ja, trotzdem aber alle. Covid. Wir können die Leute ja trotzdem alle anpimmeln, ne? Und da irgendwie den besonders harten da irgendwie machen. Alter Schwede, also das hat mich auch, fand ich auch ganz schön furchtbar. Aber ja, so ist es wahrscheinlich, weil ansonsten, ich meine, am Ende, ja, wenn sie das jetzt nicht machen würden, dann würde es wahrscheinlich wieder heißen, Doppelmoral oder irgendwas. Aber das ist halt auch die heutige Zeit. Ne? Normalerweise müsste man einfach, wenn es wirklich rational wäre, würde man sagen, es sind halt einfach junge Leute, die haben die geringere Wahrscheinlichkeit. Die sind ja auch getestet. Die Leute, die irgendwie positiv waren, gehen da nicht hin. Die machen dann von zu Hause aus damit oder so. Ist doch alles in Ordnung. Was soll man denn dann noch die Leute dann da irgendwie nochmal extra stressen oder so? Aber da ist man dann päpstlicher als der Papst, junge Liberale. Ne? Und weil man sich ja schon auch in diese Ecke begeben hat, wo man sich über andere Leute irgendwie aufregt, da muss man sich dann über die eigenen Leute halt auch noch aufregen oder so kam es mir zumindest vor. Fand ich halt auch ein bisschen schade, weil im Endeffekt, das ist ja gerade das, was man eigentlich machen muss. Und ich muss auch die ganze Zeit immer daran denken, dass diese Jugendorganisationen ja eigentlich immer dafür da sein sollen, quasi noch extremer zu sein, also quasi die Ideologie von der Elternpartei, aber auf Steroide. Ne? Und das ist da überhaupt nicht der Fall aus meiner Sicht. Also ja, manche junge Leute sind ja schon alt genug, ne? Das ist vielleicht höchstens der Fall, wie gesagt, in diesen ganzen Bereichen, wo es halt Quatsch ist, wo es halt aus meiner Sicht ja entweder Unwissenheit oder halt irgendwie, ja, boah, ja, dann können wir das alles umschießen, weil wir sind ja eh erst 20 und haben irgendwelche Vorstellungen darüber, dass wir jetzt den Leuten allen erklären, was ihre Geschlechterstereotype Ansichten irgendwie zu sein haben, weil wir sind ja gerade mal aus der Schule rausgefallen und aus der Pubertät entwachsen und jetzt gestalten wir die Welt um nach unserem Gusto, weil wir ja so unglaublich schlau sind. Ne? Also das ist da so mein Eindruck so ein bisschen. Ja, ich finde, das ist ein bisschen altklug, weil ich glaube auch, dass das ein bisschen damit zusammenhängt, dass die Familien heute nicht mehr so groß sind und die Kinder, Jugendlichen dann eben entsprechend nicht mehr mit so vielen anderen Kindern, Jugendlichen aufwachsen, sondern mehr mit Erwachsenen und dann kriegt man vielleicht so eine Attitüde, dass man sich seiner Sache sicherer ist, ne? Als man vielleicht in Wirklichkeit ist oder so. Ja, aber ich glaube, das wird wahrscheinlich, ja, war früher eigentlich bei allen Leuten so gewesen sein. Sie haben halt diese Erfahrung noch nicht, aber es ist natürlich gerade auch wegen dem Zeitgeist ja, wieder schon die Fresse, ne? Im Moment dieses Ding, dass man halt sich über Geschlechterrollen und solche Sachen aufregt, das ist ja nicht nur bei denen so, das ist ja wirklich aktuell überall so, ne? Und das sind ja auch nicht nur die Jungen, die sich darüber aufregen, aber bei denen ist es halt nochmal. Also das ist halt das Einzige, wo ich das ausmachen kann, dass sie da halt weitergehen wollen als die anderen. Also jetzt als die Mutterpartei sozusagen. Und gerade in so einem Spektrum braucht man es halt nicht. Ne? Also da lobe ich mir noch einen Ben Brechtgen oder irgendwelche Leute, die an Steuern sind, Raub da irgendwie rufen. Das hätte ich echt lieber. Ne? Auch wenn das natürlich auch jetzt nicht so die super zu Ende gedachte Argumentation ist aus meiner Sicht, aber das würde ich halt eher erwarten, ne, jetzt so von so einer liberalen Jugendorganisation, dass man jetzt sagt, wir wollen hier 100% Redefreiheit zum Beispiel. Ne? Und wenn dann die anderen irgendwie sagen, nee, das geht doch nicht so einfach oder so, das erwarte ich halt von denen, dass das wollen. Oder wir wollen einen kompletten Ausstieg aus dem hier staatlichen Kirchenkrempel. Wir wollen das hier komplett abtrennen oder so. Ja, sonderlich progressiv ist das nicht, ne? Das würde ich halt von der liberalen Jugendorganisation erwarten. Das klingt nur progressiv. Ja. Also es war halt natürlich nicht alles schlecht, so waren auch viele, viele vernünftige Sachen dabei und so. Und was mir auch noch im Gedächtnis geblieben ist, ist so einer, der da ganz schüchtern an einem Mikrofon stand und irgendwie gesagt hat, da irgendwie von Inflation geredet hat und dass man doch jetzt nicht vergessen darf, bei allen Sachen, die man da irgendwie fordert, die irgendwie Geld kosten, dass das ja auch irgendwo herkommen muss, quasi das Geld, und dass man das nicht einfach so irgendwie herzaubern kann, um dann allen Leuten irgendwie was zu geben. Also das waren jetzt nicht seine Worte genau, aber halt so sinngemäß. Und der hat das so ganz schüchtern und niedergeschlagen da irgendwie vorgetragen, obwohl das aus meiner Sicht wirklich mit das Vernünftigste war, was sie da überhaupt gesagt haben und was ich auch eigentlich am ehesten noch erwarten würde und so einer Veranstaltung. Ne? Aber der war dann gerade so irgendwie so eingeschüchtert, aber diese ganzen anderen Leute mit ihrem ganzen ganzen Zeug mit, wir brauchen aber dringend noch die zweite hier Vertrauensperson, weil eine reicht ja nicht, ist doch klar und so, ne? Die waren da alle viel mutiger, ne? Ja, also. Ja, soweit zum Thema junge liberale Bestandsaufnahme, was gerade Sache ist. Ja, ist interessant auf jeden Fall. Dieses hier ist ein längeres Interview mit einer Uigurin. Also geht jetzt hier um China. Aus der Zeit ist das Interview und ich habe da hier mal an den Punkt hier gescrollt. Also ihr könnt euch auch gerne das ganze Interview mal durchlesen, empfehle ich auf jeden Fall. Geht auch ein bisschen länger, aber hier ist es auf jeden Fall ganz gut zusammengefasst, was ihr da widerfahren ist. Sie waren nämlich in so einem Lager, ist eigentlich schon in Frankreich gewesen, aber immer mal wieder nach China zurückgefahren, um die Familie da zu besuchen und so. Und das ging auch eine ganze Zeit lang gut, bis sie dann irgendwann sie konfrontiert haben mit einem Foto von einer Tochter von ihr. Also die Dame ist diese Frau Hatawai, denke ich mal, spricht sich das aus. Gulbaha Hatawai. So nach dem Motto, hier, die geht hier in Frankreich zu irgendwelchen Demonstrationen und das ist Terrorismus. Und dann haben sie da halt in so ein Umerziehungslager gepackt in China. Und da ist sie dann wohl nur rausgekommen, weil irgendwie das französische Außenministerium da richtig Attacke gemacht hat. Und da muss ich auch nochmal sagen, Hut ab, Frankreich. Also kann ich mir irgendwie in Deutschland weniger gut vorstellen. Aktuell. Aber ja. Ja, ich weiß ja auch nicht, dass wir Uiguren hier haben, aber kann natürlich auch sein. Weiß nicht. Bestimmt, aber ja. Naja, auf jeden Fall sagt sie hier, ich bin körperlich frei, aber nicht im Kopf. Also es geht jetzt hier darum, dass sie jetzt wieder in Frankreich erleben ist. Fast jede Nacht habe ich Albträume. Ich bin zurück im Lager, muss Lieder singen und Propaganda rezitieren. Und das ist nämlich das, was sie hier halt eben gesagt hat, dass sie da also in diesem Lager ständig die Leute ihr da irgendwelche Lieder beigebracht haben und Propaganda halt eben beigebracht haben und dann musste sie da eine Nase lang halt irgendwo antreten und die Sachen dann halt wieder da runterkauen, also wirklich alles wiederholen die ganze Zeit. Und diese Lager sind halt wirklich Umerziehungslager und das ist halt auch ganz offen so kommuniziert quasi. Also die machen da keinen Hehl drauf, dass es halt darum geht, diese Leute wirklich umzuerziehen zu vernünftigen Chinesen und so, ne? Und auch an dieser Stelle wieder hier, ja, unsere Kommunisten, unsere Linksextremen, die sind einfach nur für die Demokratie, ne? Die sind einfach nur für die Freiheit, die sind einfach nur gegen den Faschismus, unsere Kommunisten und so. Das ist doch alles nur hier friedlich und so, ne? Das ist doch alles nur easy peasy und so, ne? Und hier dieser ganze furchtbare Freiheit hier in Deutschland, die unterjocht die ganzen Leute alle, ne? Und wenn wir hier Kommunismus hätten, wäre alles viel schöner, ne? Ja, ja, das merke ich dann hier, weil wenn ich solche Sachen hier lese. Jedes Mal denke ich, ich werde niemals freikommen. Wenn ich dann aufwache, spüre ich eine unfassbare Erleichterung, ja. Und was sie dann nämlich auch schildert, ist, als sie ihr dann gesagt haben, dass sie freikommt, da meinte sie so, sie hat das irgendwie mehrfach dann irgendwie, wurde das wiederholt von der Person, die ihr das gesagt hat. Und sie hat es halt auch nach mehrfacher Wiederholung halt nicht glauben können, ne? Weil, ja, also die hat echt gedacht, dass sie in diesem Lager da irgendwie umkommt. Und sie schildert hier auch einen Fall, wo jemand von den Aufsehern, da so eine Lehrerin, in Anführungsstrichen, halt von diesem Umerziehungslager, da mal gemaßregelt hat, sie sollte die Leute mal ein bisschen vernünftiger behandeln. Und sie sagt dann halt so, ja, der war dann halt am nächsten Tag weg. Ne? Der war dann halt futsch, der Soldat. Boah, ich stell dir vor, du wachst morgens auf und dann kriegst du so einen Napf mit komischem Essen hingestellt und danach musst du erst Ghostbusters 2016 gucken und dann Oceans 23 oder wie das hieß und den neuen Charlie's Angels und am nächsten Tag geht es einfach so weiter. Du guckst immer nur so Woken-Scheiß-Dreck und zwischendrin werden Reden von Hengame Yagobifara über die Lautsprecher abgespielt. Ja. Und ab und zu musst du noch die Titelmusik singen. Für das Gute, ne? Für das Kollektiv ist das, für den Zusammenhalt. Gab es auch ganz gute Doku letzte Woche, glaube ich, bei Arte über die Uiguren. Auf jeden Fall sehenswert, kann ich mal empfehlen. Und da haben sie unter anderem auch berichtet, dass sie 2001 nach den Anstiegen in Amerika so Druck ausgeübt haben auf die Uiguren, weil das da eben Moslems sind. Ne? Mhm. Also da fing das an, dass sie die eingesperrt haben, okay. Und so weiter auch. Da fing das an? Nein, da fing das nicht an, aber da haben sie auf jeden Fall nochmal schwer Druck ausgeübt. Ja. Wir haben die, glaube ich, ein paar Mal hin und her in den Lager geschoben. Das müsst ihr nochmal genau angucken, ich weiß nicht mehr so genau. Ja, und dann schildert aber die Dame hier halt eben auch, dass jetzt ihre ganze Familie, also die erweiterte Familie, natürlich nicht ihre Tochter oder so, aber die ganzen anderen Leute halt jetzt keinen Kontakt mehr zu ihr haben können. Und selbst die Leute in Frankreich, die da sind von ihrer Familie, die halten sich halt auch von ihr fern, weil sie halt so viel Angst haben, dass jetzt diese Rückkehr von ihr quasi so nach dem Motto, ja, und dann habe ich unterschrieben, dass ich jetzt hier spioniere für China oder so, sowas in der Art halt eben ist. Und ja, das Buch hat die wohl auch geschrieben, was jetzt auch auf Deutsch erschienen ist, da, deswegen ist ja auch dieses Interview, also das Buch ist eigentlich auf Französisch ursprünglich geschrieben. Und ja, also das ist halt auch so ein Ding, wo fast nie drüber gesprochen wird, ne? Also über diesen ganzen Kram. Und aus meiner Sicht halt das, wo sich diese ganzen Salonkommunisten, die alle meinen, dass dann alle Leute sich selber verwirklichen können, wenn endlich dieser Kommunismus hier irgendwie eingeführt wird und dann keiner mehr irgendwas machen muss, was ihm nicht gefällt oder so, was die sich mal wirklich mal durchlesen sollten, hier den Scheiß und auswendig lernen. Und ich kann mir vorstellen, dass die Chinesen das auch, dass sie das auch verdrängen und vergessen haben zum Teil oder so. Wenn irgendwelche schlimmen Nachrichten kommen oder so, das kommt gar nicht mehr nach oben. Kriegt ja keiner mehr mit, weil ja, was keiner interessiert oder so. Schlimm. Ja, und das würde ich halt auch den Autoren hier, Jonas und Ines, vom Jakobin-Magazin hier empfehlen, dem Salon-Marxistischen Magazin, die hier sagen, nein, die Nazis waren keine Sozialisten. Seit neuestem versuchen Konservative wieder den Nationalsozialismus mit dem Sozialismus gleichzusetzen. Nichts könnte falscher sein. Ja, und was ist hier das Beispiel, was sie hier bringen? Das Beispiel, was sie bringen, ist, ja, hier die Nazis waren ja nicht nett zu den Gewerkschaftlern. Die haben denen gesagt, so, ja, hier, ihr, wenn ihr irgendwie streikt oder so, dann kostet uns das ja unsere Sachen, die wir vorhaben. Das könnt ihr doch nicht. Und im Sozialismus würde das ja nie im Leben passieren. Und tralala. Ja, und das tut mir aber furchtbar leid, liebe Jakobin-Magazin, dass ich euch das mitteilen muss. Aber dieses Ding von wegen, dass man ja die eigenen Ziele nicht von diesen kleinen Ratten, die sich da irgendwie in dieser Gesellschaft da irgendwie rumwursteln und dann irgendwie meinen, sie sollten so Dinge machen wie selber irgendwie überlegen, wie sie ihr Leben da irgendwie fristen wollen oder so oder wo sie ihre Arbeitskraft verwenden wollen oder solche Sachen. Das wird da mit dem Hammer niedergeknüppelt. Und das ist in sämtlichen von diesen Systemen passiert. Und das ist in China genau das gleiche Ding. Da kann auch keiner sagen so, ja, ich habe mir überlegt hier, diesen Staudamm, den ihr bauen wollt, ich will mein Haus hier lieber stehen haben oder irgendwelche Sachen. Das wird da auch weggeknüppelt einfach. Und alle Leute müssen sich da fügen in die Ideen, die da die großen Anführer da haben und das Zentralkomitee und diese Leute. Also wenn das euer Argument ist, dass das ja kein richtiger Sozialismus gewesen sein kann, weil im Sozialismus würden ja die Arbeiter irgendwie Rechte haben und sich überlegen können, was sie tun und so und so selber entscheiden und solche Sachen, da habe ich eine ganz beschissene Nachricht für euch. Dann habt ihr nämlich leider mal wieder bewiesen, dass ihr überhaupt keine scheiß Ahnung habt, wovon ihr überhaupt redet. Weil wenn das wirklich euer Standard ist, dann ist es nach eurem Standard. Ist es nämlich bewiesen mit diesem Artikel, den ihr geschrieben habt und nicht widerlegt, sondern bewiesen, dass die in der Tat Sozialisten waren. Weil genau dieses Ding, dass sie da drauf einen Scheiß drauf geben, was irgendwelche Leute da irgendwo am Fließband irgendwie wollen, ne, das haben wir hier, das haben wir in diesem System hier, dass man sich darüber überlegt, was die Leute irgendwie wollen. Ja, der Danisch hat ja neulich auch ein paar, die ganz guten Artikel mit ein paar Parallelen da aufgezeigt. Und unter anderem das Führerprinzip, ne? Und in allen sozialistischen Ländern hast du einen Führer. Ja. Und sowas, ja, und darauf eben auch, ne? Also das ist eine weitere Parallele, würde ich mal sagen. Mindestens eine, gibt sicher noch ein paar mehr. Ja, definitiv, aber das fand ich halt gerade dieses Beispiel, was sie sich herauspicken mit den Gewerkschaften, so nach dem Motto, ja, das waren doch keine Sozialisten, weil die waren ja total fies zu den Gewerkschaften. Das ist mal, zeigt mir mal wieder dieses Wunschdenken von diesen Leuten. Die sind halt wortwörtlich der Meinung, dass jetzt im Moment kein Mensch irgendwas tun kann und nach dieser Revolution werden dann alle frei. Ja. Und deswegen ist das dann Sozialismus und wenn die nicht frei werden, dann ist es natürlich kein Sozialismus. Und diese Begriffsknauberei ist unnötig. Ich meine, alles, was Menschen unterdrückt und totalitär ist und einen zentralistischen Regierungsapparat als Diktatur etabliert, ist abzulehnen, egal wie man es nennt, welches Label man gibt. Im Endeffekt geht es auch nur um ein paar Leute, die alle anderen Leute unterdrücken wollen. Egal welche Ideologie. Ja, diese Dame ja. Was? Die Geschichte von der kleinen Gruppe. Diese Dame hat bei Olympia Gold gewonnen und ist ja aufgefallen mit einem Instagram-Post. Und bedankt sich hier bei den Volunteers, die da irgendwie mitgeholfen haben. Und dann schreibt hier jemand, wie kannst du nur auf Instagram irgendwas posten, wo Millionen Chinesen das nicht können. Du bekommst eine Sonderbehandlung und chinesische Bürger können das nicht, ist nicht fair. Du solltest mal für die sprechen, die diese Rechte nicht haben, keine Internetfreiheit. Und die Antwort darauf war, jeder kann doch ein VPN runterladen. Es ist wortwörtlich kostenlos im App Store. Ja, ist doch wortwörtlich kostenlos im App Store. Für die Chinesen nicht, meinst du? Ey, wenn die da so ein VPN benutzen und damit erwischt werden, dann können die auch zur Umerziehung gehen oder so, wenn dir das dann irgendwie gefällt. Ja. Das ist ja gerade das Ding, ey. Wirklich, was diese Leute sich denken, ne? Ja, gibt's doch Wege dran vorbei. Und das höre ich ja auch hier in Europa ja immer. So, ach ja, wenn die Leute halt rumzensieren, dann machen wir halt alle ein VPN oder dann gehen wir halt zum Tor oder so, ne? Nee. So, als ob das dann nicht genauso Repression unterworfen wird, das kann man dann halt nicht mehr frei irgendwie machen. Ne? Also jeder kann auch ein VPN runterladen. Ja, ich kann mir auch hier irgendwie Netflix aus Amerika angucken, ist doch fast genauso wie irgendwie seine Meinung sagen in so einer kommunistischen Diktatur. Ja, der Download ist kostenlos, du zahlst halt mit deiner Freiheit. Ja, wenn ich mich richtig erinnere, war das glaube ich auch in dem Interview da gerade. Aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob ich das da gelesen hatte. Auf jeden Fall hatten sie da irgendjemanden gefragt, der irgendwie gesagt hat, die Woche über, ich glaube, es war auch in dem Interview gerade, so nach dem Motto, ja, was halten Sie denn von China jetzt und den Olympischen Spielen? Und die Antwort war, da sollte eigentlich niemand dran teilnehmen. Ah ja, genau, es war definitiv in dem Interview, weil da war nämlich auch die Anmerkung, dass die französische Sportministerin da irgendwie hingefahren wäre und dass fänden sie halt falsch und das sollte eigentlich jeder boykottieren und denen da nicht irgendwelche Aufmerksamkeit schenken und so sehe ich das halt auch. Also Olympische Spiele kann doch jeder runterladen. Kann ich die auch hochladen, wenn ich die nicht brauche, damit die nicht bei mir rumstehen? Wahrscheinlich. Tja, wie der in dem Chat sagt, lass sie doch Kuchen im App Store runterladen. Genau. Ja. Aber es ist nicht wortwörtlich kostenlos. Ja, hier haben wir einen Artikel von einem Anwalt, der sich das, der zum Verfassungsgerichtsentscheid zum Fall Künast was geschrieben hat. Nämlich, dass sich das jetzt ändern würde und insbesondere Kundendaten sozusagen von Facebook, also Nutzerdaten, deutlich einfacher an Gerichte ausgegeben werden würden in Zukunft. Und schreibt dann noch, haben Sie ein Problem, kommen Sie zu uns oder so, wenn Sie mit Hassrede belästigt werden. Ja, also das ändert sich jetzt wohl durch das Urteil mit der Künast. Es ging ja wohl darum, grundsätzlich, ob man da jetzt einen Durchgriff hat oder nicht auf die Leute und auf die Daten. Kann zwar immer noch sein, dass die Daten vielleicht nicht da sind oder dass der sagt, das war ich nicht oder so. Ne? Ja, ich möchte das nochmal einordnen, die ganze Geschichte, weil bringt ihr ja auch die Beispiele. Sie wurde durch anonyme Nutzer als pädophilen Troller, Stück Scheiße, Gehirn amputiert, geisteskrank und altes grünes Dreckschwein beschimpft. Diese hetzerischen Äußerungen waren ausgelöst worden durch einen der Politikerinnen in einem Internetblog untergeschobenes falsches Zitat. Das ist das, was sie hier schreibt, was natürlich wieder nicht mit beisteht und was aus meiner Sicht diese ganzen Sachen wie pädophilen Troller oder Gehirn amputiert oder geisteskrank in den Augen der meisten Leute nämlich rechtfertigen würde, ist die Tatsache, dass dieses falsche untergeschobene Zitat ja darauf hinauslief, dass sie da gesagt haben soll, wenn jetzt, also es ging ja irgendwie um, also nach dem Motto, what if the child consents, dieses Meme, das war ja quasi das, was sie da gehabt hatten. Also nach dem Motto, ja, wenn jetzt einer mit einem Kind irgendwie was anfängt, dann, und das irgendwie nicht mit Gewalt ist oder so, dann ist es doch eigentlich nicht schlimm oder so. Das ist das untergeschobene falsche Zitat, was sie da angeblich irgendwie mal im Abgeordnetenhaus von Berlin gesagt haben soll. Und ja, also, wenn ich jetzt sowas lese und das glaube, dass das wirklich von der gewesen ist, dann sind so Worte wie geisteskrank, Gehirn amputiert oder so, pädophilen Troller, ja, vielleicht irgendwo nachvollziehbar. Kann das vielleicht sein? Ja, es ist ja noch nicht geklärt, wie das und am Ende dann ausgeht. Halt ich finde es halt auch interessant, dass sie hier von hetzerischen Äußerungen reden, aber die hetzerischen Äußerungen sind doch nicht pädophilen Troller, Gehirn amputiert, geisteskrank. Die hetzerischen Äußerungen sind ja, wenn das untergeschobene Zitat, und darum ging es ja jetzt wohl nicht, sondern es ging jetzt darum, dass sie da irgendwie unbedingt wissen wollte, wer sie pädophilen Troller oder Gehirn amputiert genannt hat. Weil das ist ja das, worüber die Leute die ganze Zeit reden. Und das ist in diesem Bereich halt das, wo ich mir die ganze Zeit denke, so ey, dann bildet das doch mal vernünftig ab. Redet doch mal darüber, was da jetzt passiert ist, so wie ich das gerade gemacht habe. Das ist doch wichtig im Kontext. Und wenn man diesen Kontext kennt, dann versteht man das vielleicht auch. Und dann weiß man vielleicht auch, dass, was soll das denn? Warum? Ja, soll ja so verstanden werden, dass das die Obergrenze ist, sozusagen. Da sind doch meinetwegen diese Leute, die das jetzt hier gesagt haben, halt irgendwie da auf dem Holzweg geführt wurden durch irgendwen. Und da sind die doch jetzt nicht die Schuldigen irgendwie. Das ist ja so, als ob die jetzt einfach so irgendwie die Straße runtergehen und dann zeigt ihnen einer ein Bild von der Künast und dann rufen die Gehirn amputiert, geisteskrank. Und dann auch noch der Begriff der Hetze würde doch eigentlich implizieren, dass sie jetzt irgendwen aufhetzen wollen. Es ist aber auch da nicht entschieden worden. Es ist nur entschieden worden, ob jetzt ein Durchgriff passieren darf oder nicht. Es ist nicht entschieden worden, dass das jetzt schon strafbar ist, diese Ausdrücke in dem Zusammenhang. Das muss noch gewöhnt werden. Ja, aber das ist doch das, worum es geht. Es geht doch um diese Ausdrücke. Sie wollen doch jetzt. Eigentlich geht es nur um den Durchgriff, um die Adresse rausgegeben werden muss oder nicht. Diese Ausdrücke sind die Persönlichkeitsrechtsverletzungen. Das ist doch das, worum es geht. Ja, die Frage ist, ob die ausreichend sind, um diesen Durchgriff dann zu erlauben. Sozusagen. Ja, aber diese Aussagen sollen die Persönlichkeitsrechtsverletzung sein, aber das ist ja gerade das, was ich versucht habe zu argumentieren. Ja, diese Aussagen sind doch überhaupt nicht die Persönlichkeitsrechtsverletzung aus der Sicht. Wenn überhaupt, dann ist doch die Hetze, ist doch dann das untergeschobene falsche Zitat und nicht die Tatsache, dass irgendwer sagt, pädophilen Troller. Weil wenn ich jetzt irgendwie rumgehe und ja, gutes Beispiel. Angenommen, ich sage jetzt irgendwem von der Antifa, der XY ist ein Nazi. Und dann rennt der von der Antifa los und brüllt irgendwie hier das braune Arschloch, dieser Nazi, dieser Alte. Ist der dann da der was Falsches getan hat oder bin ich das? Also, und ist der dann der die Persönlichkeitsverletzung da jetzt so gemacht hat oder bin ich das vielleicht? Und das ist halt das, was ich bei dieser ganzen Sache am allerwenigsten verstehe. Und ja, was mir halt auch wirklich Angst macht, weil im Endeffekt ist es ja dann so nach dem Motto, ja, man darf im Prinzip überhaupt keine Reaktion mehr auf irgendwas haben, was mit irgendwem zu tun hat, weil wenn denen das dann irgendwie so einfällt, dass das dann im Nachgang irgendwie wieder verkehrt ist oder so. Und diese Sachen haben wir doch ständig. Das kannst du dir bei Twitter, bei diesen ganzen linken Empörungsphasen, kannst du dir das genauso überlegen? Da gibt es auch tausende von Sachen. Du hast dich gesittet zu artikulieren, aber die anderen dürfen das. Nee, ich erinnere mich da noch an, dass sie gemeint hatten, hier der, nicht Söder und auch nicht Stoiber, wie heißt der andere? Von der Seehofer. Von den CSU-Lern da, unser ehemaliger Innenminister Seehofer, genau. Ja. Dieses Ding von wegen, die Mutter aller politischen Probleme ist die Migration, wie sich da alle Leute drüber aufregen. Das war ja auch verkürzt. Ne, oder ja genau, er hat gesagt, die Mutter aller politischen Probleme wäre die Migration, weil man sich da ständig halt drüber unterhält. Bei allen Sachen irgendwie, ne, dass das so ein großes Thema ist. Und daraus wurde ja auch nur gemacht, ja, der hat gesagt, die Mutter aller Probleme wäre die Migration und damit schiebt er dann den armen Migranten die Schuld zu für alle Probleme in der Welt oder was und so, ne? Und ja, das ist dann aber keine Persönlichkeitsrechtsverletzung, wenn man das dann so hinstellt und das die ganze Zeit behauptet und denen dann irgendwas vorwirft oder so. Ne? Da muss man dann nicht irgendwie losrennen und alle möglichen Leute verklagen. Und und bei dieser Geschichte auch. Ne? Ich habe das so oft gehört, auch im liberalen Umfeld, dass da irgendwelche Leute halt so komplett als wäre es das nochmal, ja, die Künast, die hat ja so übelste Beschimpfung abbekommen und das wurde überhaupt gar nicht geahndet und das ist ja so schlimm und da haben wir ja auf jeden Fall einen Missstand und so weiter und so fort. Also, Und das finde ich bei dieser ganzen Sache halt eigentlich noch bemerkenswerter als die Tatsache, dass wir da irgendwas jetzt nachverfolgen können, weil im Endeffekt ist das ja genau das, das kannst du ja sonst im Prinzip auch, du kannst halt, wenn jetzt irgendein Gericht sagt, so, hier ist jetzt irgendwie, dann, aber das war ja das, dass die ja gesagt haben, im Endeffekt, das ist von der Meinungsfreiheit gedeckt sozusagen. Also die Sachen sind halt irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, wie diese Formulierung war, aber die ja, haben genau, halt eben gemeint, das wäre natürlich als zugespitzt, aber halt eben noch im Bereich des Zumutbaren. Und ne, wie gesagt, in diesem Kontext kann ich halt das auch verstehen, dass man so jemanden dann als pädophilen Truller bezeichnet oder als Gehirn amputiert oder als geisteskrank. Das mit dem Stück Scheiße ist schon ein bisschen was anderes, aber so die anderen Sachen, ne, also wie gesagt, wenn man das jemandem erzählt, was halt der Kontext von dem war, dann bin ich mir aber ziemlich sicher, dass die meisten Leute sagen würden, ja, das kann ich schon verstehen. Dass man, wenn einem das glaubwürdig gemacht wird, dass die sowas gesagt haben soll, dass man dann sagt, ja, die ist doch wohl Gehirn amputiert oder was. Also, aber das sollen jetzt hetzerische Äußerungen gewesen sein, ja, ja. Ja. Aber das ist auf jeden Fall das, was mich bei der Sache am meisten irgendwie vernetzt. Ändert die Rechtslage zur Hate Speech in sozialen Medien grundlegend und wird somit erhebliche Auswirkungen haben. Ja. Die Betreiber von Social Media Plattformen werden fortan viel eher Nutzungsdaten von potenziellen Tätern. Ja, die Tat dieser Leute, sie haben was gesehen und haben es geglaubt und haben dann reagiert. Ja, es geht aber hier, wenn du den obersten Absatz nochmal siehst, geht es klar um die Persönlichkeitsrechte. Ne? Das ist ja, klar. Das hat keine Sacheinlassung oder so, wie da behauptet. Das ist ja nur Persönlichkeit. Ja, und das geht ja, das stimmt ja nicht. Es geht ja schon um den Spruch da auch. Ne? Ja, das sind ja Persönlichkeitsrechte. Ja, der Spruch war aber nicht von ihr. Nee, es geht ja nicht um den Spruch. Das ist ja gerade das, was ich kritisiere. Den, ja, ja, meine ich ja. Den Urheber des Spruches. Also war das nicht sogar so, dass sie den schon sogar schon verknackt hatten, den Urheber des Spruches? Nee. Aber ich weiß nicht mehr. Das ist ja auch alles schon seit so vielen Jahren. Das, ja, ohne Spaß. Das hat ja, ich hatte noch einen Ausschnitt im Kopf von der Künast bei der Republika, wie sie sagt, ja, da lassen wir uns ja nicht von aus dem Boxhorn jagen oder wie sowas heißt. Was sie da gesagt hat, weiß ich nicht mehr. Das muss uns ja nicht und verrückt machen von so ein paar Leuten, die ein bisschen rumkrakeelen oder so. Ja. Und dann, aber trotzdem, jetzt hat es richtig Wind gemacht. Ne? Ja, die hat auch im Bundestag so damals gesagt. Also das war schon fett gelogen damals. Schon 2017 war das, aber noch vor der Wahl. Da hat sie auch irgendwas gesagt, so sinngemäß, so nach dem Motto, ja, für uns brauchen wir ja kein Netz-DG. Ne? Wir Politiker, genau. Wir halten das ja alles aus. Ne? Aber ja. Da Leute, da draußen, die Leute, ne, die sind damit ja völlig überfordert. Und, ja, jetzt kommt es wegen so einer Pilleballe um die Ecke, ne? Ja, und vor allen Dingen, also, ein paar Jahre später haben sie ja dann ihr rein Politiker-Netz-DG quasi erlassen, nämlich im Zusammenhang mit Walter Lübcke. Das ist dann heißt von wegen so, ja, aber wenn ihr jetzt einen Politiker beleidigt, dann ist es nochmal richtig extrem schlimm. Ne? Dann ist es nicht mehr nur normal schlimm, dann ist es aber mindestens dreimal schlimm. Ja, ich meine, es besteht ja immer noch die Möglichkeit, dass du dann beim Richter dann auflaufst damit. Also das heißt, wenn es dann zur Verhandlung kommt, wo dann derjenige, der das dann geschrieben hat, oder diejenigen, dann eben auch von Kali gezerrt werden, dann kann ja sein, dass der Richter dann immer noch sagt, ja, Frau Künast, das haben Sie doch gesagt, und das ist auch so, das müssen Sie jetzt gefallen lassen. Ne? Also sollen wir vielleicht noch nicht das Urteil vorwegnehmen, weil hier ging es, wie gesagt, nur um den Durchgriff. Ja, ne? Komm, jetzt. Oh, Punkt. Ja. Runter. Ja, mit dem Femizid. Genau. Und kann halt noch was kommen, mal gucken, wie es ist. Das ist besonders toll. Ja, das hier ist ein Artikel aus der Welt, den Mama mitgebracht hat, aber ich sage schon mal dazu, dass da kein Auto dran steht. Zumindest habe ich keinen gesehen und ich glaube, das ist auch einer der langen Artikel, die frei zugänglich sind. Bei der Welt ist ja normalerweise so, dass sie von denen die längeren Artikel, dass die dann doch irgendwie zu bezahlen sind. Ja, hier wird auf jeden Fall wieder das Wort Femizid vorgeschlagen als super Idee und dementsprechend ist halt auch die Qualität des Ganzen nämlich unterirdisch und das Allerschlimmste ist hier dieses Ding, dazu kommt das Phänomen sogenannter Incels, die sich oft im Internet radikalisieren, oft. Sie rechtfertigen Übergriffe wiederum mit sexueller Frustration. Übergriffe. Angriffe oder Tötungsdelikte geschehen also allzu oft aus allgemeinem Frauenhass. Ja. Und dann, lieber Autor, liebe Autorin dieses Artikels, sag mir doch bitte mal, ja, wie viele Incels, sogenannte Incels, in Deutschland oder in Europa oder weltweit denn so über einen Zeitraum von 10 Jahren irgendwen umbringen und wie viele von diesen Leuten, die die umgebracht haben, jetzt überhaupt Frauen sind. Ich krache ja, mir die Welt wieder. Aber auch direkt darüber, die Geschichte mit den Gewalttaten, das ist ja auch, das ist ja auch nicht so, dass man da von allgemeinen Frauenhass reden könnte. Das sind ganz spezielle Fälle und eigentlich auch ganz schön wenige halt, ne? Wenn da irgendwie eine Frau umgebracht wird oder so. Das ja, zu dem, was Sie hier schreiben, es gibt zudem Tote unter Prostituierten. Dazu habe ich auch letztens was Interessantes gehört. Diese ja, Toten, die es da gibt, das ist übrigens teilweise auch unter Kollegen, dass die sich da umbringen. Mhm. Das gibt es übrigens auch. Ist auch, ja, ich auch hätte jetzt was, gesagt, die, fixen die auch mal oder so, ne? Wo die weiter da gefährdet sind. Und ja, also ob die dann jetzt umgebracht werden, weil sie Frauen sind, ja, nach eurer Lese natürlich, ne? Das ist ein toxisches Arbeitsumfeld. Ja, genau, zum Beispiel. Ja, ja, ich habe da jetzt auch nicht so Spezielles noch dran zu merken. Familienstolz, ne? Das hatten wir auch schon so oft hier, irgendwelche Sachen, wo sie dann auch sagen, so, ja, teilweise ist es halt auch so, dass diese Frauen in diesen Familien dann zwar die Opfer sind, aber auch nicht immer mit dem Familienstolz. Es gibt auch genauso gut irgendwelche homosexuellen Männer, die da umgebracht werden, wegen Familienstolz. Und die Frauen in diesen Familien sind auch häufig die Täter, was das angeht. Also jetzt vielleicht nicht direkt, aber auf jeden Fall mit dafür anpeitschen. Ne? Die Worte führen zu Taten, dieses Ding. Das gibt es in diesem Umfeld auf jeden Fall auch. Dass die dann irgendwie sagen, so, ja, es ist doch hier die Schlampe hier irgendwie, die uns hier irgendwie schlecht macht oder so. Ja, die Ehre des Mannes geht bei den Muslims durch die Sexualität der Frau. Das ist ein Problem für die. Ja, aber das hat nicht nur mit den nicht Männern anerkannt, zu tun. Ne? Das hat aber nicht nur mit den Männern zu tun, das meine ich ja jetzt gerade. Auch nicht anerkannt, ne? Das ist also nicht nur so, dass die da dahinter sind. Und eine ganz andere Sache habe ich auch schon oft erwähnt. Da berufe ich mich halt auf das Buch von der Ayaan Hirsi Ali, was ich eben nur empfehlen kann, das Infidel-Buch von ihr, wo sie das ja schildert, was ihre Mutter und ihre Großmutter ihr da angetan haben. Die waren ja auch für ihre Beschneidung verantwortlich. Und zwar gegen den Willen von ihrem Vater. Aber es wird immer so getan, als wäre das alles nur so irgendwie so der Patriarch, der dann irgendwie darauf besteht, dass solche Sachen gemacht werden, während die Frauen alle sagen, nö, ist doch falsch. Wir gütigen Frauen. Diese sogenannten Femizide. Ja, wer nennt die denn so, ne? Eigentlich ja niemand. Eigentlich sagt man, das ist ein Mord oder so. Ja, aber das ist halt und, das, was sie sich jetzt seit ein paar Jahren irgendwie ausgedacht haben. Ich will ja gar nicht mal darüber reden, das mit den Incels hat mir auf jeden Fall schon gereicht. Ja, das ist vielleicht so ein prinzipielles Problem, dass man irgendwelche Gründe sucht, die dann eine stärkere Bestrafung fordern könnten lassen oder so. So nach der Mutter hier wegen Rassismus oder so gemordet. Ja, und die wollen da jetzt mehr Zahlen irgendwie erheben und versprechen sich halt auch davon irgendwas. Aber was sie da nur machen, ist Kaffeesatz lesen, um dahinter damit zu wählen und zu sagen, die Menschen leiden. Gibt uns Macht, gibt uns ganz viel Macht. Guck mal, wie die leiden. Ja, aber häusliche Gewalt ist doch jetzt irgendwie, war das denn nochmal, Prostitution drin oder so? Und auch wenn es keinen Unterhalt gibt oder so, ist das auch Gewalt. Ja, auch ein ganz schöner Meinungskommentar, ihr Meinungsartikel über den Habert, der ja von der Merkel sozusagen im Verfassungsgericht installiert wurde. Und ich weiß gar nicht mehr, genau, Zufall ist es wie ein Getränkeautomat, spuckt der von ihr erkorene Präsident des Verfassungsgerichts die gewünschten Urteile aus. Ja, finde ich auch. Und das war ja jetzt das kühnerste Urteil, was ich ja nach Wunsch sozusagen. Und da gibt es ja jetzt noch ein paar Sachen, um was geht es hier nochmal genau? Muss ich mal gucken. Genau, jetzt bist der Mann. Gerade hat der Bürgermeister zwischen Flensburg und Füssen aus der Patsche geholfen, die nicht mehr wussten, wie sie Corona-Spaziergänge verbieten sollen. Ist so, da hat er genau, haben sie dieses Spaziergangverbot für rechtens jetzt erklärt. Und das auch noch, ne? Sie sind verboten, weil eine Vorfeldkooperation im Vorfeld gezielt verunmöglicht wurde oder war. Steht hier. Das ist sicher ein Zitat aus dem Urteil da oder aus dem Beschluss. Das war ja ein Beschluss, glaube ich, und kein Urteil eben. Die Demos müssen im Prinzip genehmigt werden. Steht zwar nicht so im Gesetz, aber was schert das schon den Verfassungsrichter? Ja, und hier wird noch angemerkt, dass Habert damit vielleicht ein Eigentor geschossen hat, denn das Urteil sollte für alle gleich gelten, auch für Greenpeace, Fridays for Future, die Antifa, die ihren angemeldeten Spontiaktionen etc. Mal sehen, wie die Polizei das bei der nächsten Klimaaktion umsetzt, aber den Atem sollte man nicht anhalten, deswegen ja wahrscheinlich entsprechend nicht. Ne? Das stimmt. Also, wenn die Spontiaktion verboten ist, dann sind auch die Spontiaktionen auf der Straße verboten, sich da festzukleben oder so. Ich weiß nicht, das ist sowieso verboten, das könnte ja sein. Bin ich nicht ganz sicher. Eigentlich darf man nicht den Straßenverkehr blockieren, oder? Es wurde jetzt ja argumentiert, dass die Rettungs- und Polizei und anderen Behörden nicht rechtzeitig vor Ort die Demo dann sichern können, in Anführungszeichen. Mhm. Das ist schon ziemlich vorgeschobenes Argument. Mhm. Genau wie bei diesen spontanen Gegendemonstrationen. Da wird ja auch nicht vorher der Polizei Bescheid gesagt, so und so viel Teilnehmer, wir brauchen so und so viel, um die Straßen abzusperren, um den Verkehr zu sichern. Oder vielleicht machen die Antifa-Gegendemonstranten, vielleicht haben die sogar so gute Beziehungen zu den Behörden, dass sie das absprechen. Ich weiß es nicht. Aber ich gehe mal nicht davon aus. Ja. Jemand verlangt also, dass die Leute alle im Handstand kommen, dann machen sie das auch noch. Ne? Das ist irgendwie, das mit den Masken oder so, das ist doch nicht begründbar, zum Beispiel da im Freien. Dass sich alle Masken aufhaben müssen. Naja, aber der Herbert hat es abgewunken. Ja. So ist das. Next. Chris? Hallo? Ja, vielleicht kann ich an dieser Stelle mal kurz einwerfen. Heute ist übrigens der internationale Tag des Radios. Ich wollte es euch nicht vorenthalten. Oh. Ne, also im Radio gesprochenen Wortes. Ne, wir sind ja keine Radiosendung, aber wir sind auch Freunde des gesprochenen Wortes. Ja. There is absolutely no reason to do this song now. Radio, Radio. Ein Gastbeitrag von René Schlott, seines Zeichens Historiker und Publizist in Berlin, im Spiegel. Und der macht 10 konkrete Vorschläge, von denen ich einige ziemlich gut finde, einige nicht so gut. Erstens, sprachliche Abrüstung auf allen Seiten. Weder sind die einen Covid-Idioten noch die anderen Schlafschafe. Was ist denn mit solchen Worten außer negativer Aufmerksamkeit gewonnen? Nichts. Zweitens, eine bessere Debattenkultur. Könnten wir nicht zumindest versuchen, auf Nazi-Vergleiche zu verzichten, auch aus Achtung vor den Opfern und den Überlebenden? Es gibt kein einziges Beispiel, dass ein solcher Vergleich je zu irgendetwas geführt hat, außer zum Gesprächsabbruch. Und werden Mitmenschen, die eigenen Auffassungen nicht teilen, nur Nazis, Antisemiten und Holocaustleugner sieht, der übersieht vielleicht die wirklichen Nazis, Antisemiten und Holocaustleugner, von denen es nun wahrlich genug gibt, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Drittens, es hilft weder die gesellschaftliche Spaltung zu ignorieren, noch sie herbeizureden oder gut zu heißen. Versuchen wir alle, insbesondere die Eliten und Privilegierten in diesem Land, die eine öffentliche Stimme haben, einmal den eigenen Standpunkt für einen Moment zu verlassen und uns zum Beispiel die Situation einer alleinerziehenden Mutter in Berlin-Hellersdorf, einer Kassiererin oder einer Krankenschwester, eines arbeitslos gewordenen Künstlers, eines einsamen Heimbewohners oder eines Menschen vorzustellen, der engste Angehörige verloren hat, ohne sich von ihnen verabschieden zu können. Viertens, einigen wir uns darauf, dass wir jede Diskriminierung und jeden gesellschaftlichen Ausschluss von Minderheiten als Mittel der Politik grundsätzlich ablehnen. Unser Grundgesetz kennt viele Ideale, der Gleichbehandlungsgrundsatz gehört dazu. Fünftens, lernen wir wieder, die Wahrnehmung von Grundrechten durch andere StaatsbürgerInnen zu akzeptieren, auch wenn uns selbst deren Meinungsäußerungen missfallen oder wir ganz anderer Meinung sind. Sehen wir darin auch einen Gewinn für unsere Demokratie, die sich stets nicht nur an ihren Mehrheitsentscheidungen, sondern auch an der Behandlung von Minderheiten messen lassen muss. Respektieren wir die Ängste anderer, auch wenn sie uns übertrieben erscheinen mögen. Sechstens, achten wir das historisch erkämpfte und verbriefte Recht jedes Einzelnen und jeder Einzelnen auf körperliche Selbstbestimmung. Siebtens, und da fangen jetzt die Sachen an, die ich nicht mehr so gut finde, bilden wir einen runden Tisch, moderiert von Rita Süßmuth oder einer anderen anerkannten Persönlichkeit unter Beteiligung aller Sozial- und Kinderschutzverbände dieses Landes und unter Einbeziehung von Kindern, der sich mit der Situation, mit ihrer Situation befasst und auch als Zeichen an die kommende Generation, die Zukunft unseres Landes. Das finde ich jetzt wieder ein bisschen sehr, wir schmeißen uns an Fridays for Future ran. Wenn wir einen runden Tisch bilden, sollten da alle Gruppen der Gesellschaft dran sitzen. Grundsätzlich finde ich die Idee gar nicht schlecht. Dann möchte er noch, dass wir am 18. März zum Jahrestag der Märzrevolution von 1848 zu einer gemeinsamen Demo gehen und die soll angemeldet werden von Annalena, Sarah Wagenknecht, Karl Lauterbach und Wolfgang Kubicki unter Beteiligung möglichst vieler gesellschaftlicher Gruppen, die die ganze Vielfalt unseres Landes repräsentieren. Oder feiern wir am 23. Mai dieses Jahres einen gemeinsamen Grundgesetztag mit zivilgesellschaftlichen Aktionen in ganz Deutschland. Ach naja, Zivilgesellschaft ist so ein bisschen verbraucht. Bilden wir die im Koalitionsvertrag vorgesehene unabhängige Freiheitskommission sofort und berufen wir sie ein, damit die Kommission fortan alle Corona-Maßnahmen begleitet und den Expertenrat ergänzt. Und dann schlägt er noch vor, jemanden anzurufen, mit dem man sich entzweit hat, ob dessen Sicht auf Corona und das dem auch nahezulegen, das auch zu tun, um so eine Telefonkette zu veranstalten. Ja, grundsätzlich fände ich es gut, wenn wir insgesamt mal einen gesellschaftlichen Schritt in die Richtung machen würden, die er anspricht, aber ich habe das dumme Gefühl, oder vielleicht bin ich auch zu misstrauisch jemandem gegenüber, der im Spiegel schreibt, dass da halt doch wieder dann nur die Sachen gemeint sind mit den bösen Sachen, die halt sowieso Mainstream böse sind und die Rosa-Klepp-Stiftung hat halt nichts gemacht, nichts Falsches zumindest. Ist das das Lauterbach-Ding? Das war von Mammon und okay. Hier sieht man einen Anleser, Bundesverfassungsgericht gibt grünes Licht für eine Pflicht im Gesundheitswesen. Dabei weigert es sich zu erkennen, dass sich durch die Omikron-Variante die Gefahrenlage verändert hat und dass die Impfung in ihrer aktuellen Form hauptsächlich zum Selbstschutz taugt. Ja, die Impfung könnte im Einzelfall zu einer schwerwiegenden Nebenwirkung führen, die im extremen Ausnahmefall auch tödlich sein können. Allerdings zwinge das Gesetz Betroffene nicht, sich impfen zu lassen, ihnen stehe es frei, ihren Arbeitsplatz zu wechseln und ihren Beruf aufzugeben. Dies mutet zynisch und empathielos an. Gibt es in Deutschland allerdings einen Überfluss an Pflegekräften? Fragezeichen. Ja, ich habe in einem anderen Artikel gelesen, in der Papierzeitung war das, dass es angeblich deutschlandweit 25.000 arbeitssuchende Pflegekräfte gibt. Ich weiß nicht, ob das eine realistische Zahl ist, aber hört sich für mich irgendwie nicht an wie eine realistische Zahl. Warum lernen die nicht zu programmieren? Genau. Ach Gott, er nur wieder. Ja, das ist hier ein schlaues Video von Herrn Kuhle, was er bei YouTube vorsichtshalber mal gelöscht hat, aber hier nicht gelöscht hat. Das ist vom 21. Mai des Jahres 2020. Und das wollte ich euch jetzt mal vorspielen. Grundrechte in Deutschland nicht zu einer Zweiklassengesellschaft kommen. Okay. Das ärgert mich hier dieses Facebook. Der Kuhle guckt mit und hat gesagt, nee, scheiße. Auf die Grundrechte in Deutschland nicht zu einer Zweiklassengesellschaft kommt. Und wir müssen darauf Wert legen, dass eine Immunitätsdokumentation keine Impfpflicht durch die Hintertür ist. Ne, hier geht es um die Impfpflicht, wie wir lesen. Und die Immunitätsdokumentation darf keine Impfpflicht durch die Hintertür werden. Interessant. Ach, oder? Wir sind doch jetzt schon in der Papers-Please-Phase. 2G, 2G, 2G. Heute geht es um das Thema Impfpflicht. Und um das gleich vorweg zu sagen, es gibt in Deutschland keine Impfpflicht gegen das Coronavirus. Und es ist auch keine Einführung einer Impfpflicht gegen das Coronavirus geplant. Ja, und der Herr Kuhle weiß über alles sehr gut Bescheid. Hat er einen alten Tweet vom Gesundheitsministerium gelesen, oder was? Ich frage mich ja, was seine Meinung zum Linksextremismus ist. Da weiß er bestimmt nicht gut Bescheid. Und außerdem ist Luke Skywalker überhaupt nicht Darth Vader. Auf Bundesebene gibt es das sogenannte Infektionsschutzgesetz. Dieses Infektionsschutzgesetz ist bisher in der Corona-Krise zweimal geändert worden. Bei der ersten Änderung des Infektionsschutzgesetzes ging es darum, dass das Bundesgesundheitsministerium besondere Rechte bekommen sollte, damit man schnell und pragmatisch auf die aktuelle Corona-Situation reagieren konnte. Das betrifft beispielsweise die Regelung von Einreisen ins Bundesgebiet, das betrifft die Bereitstellung von Material, es betrifft aber auch den Einsatz von medizinischem Personal. In all diesen Bereichen konnten wir durch eine Veränderung des Infektionsschutzgesetzes schnell auf die aktuelle Corona-Situation reagieren. Dabei hat die FDP dieser Veränderung des Infektionsschutzgesetzes zugestimmt. Eine zweite Veränderung des Infektionsschutzgesetzes wurde dann im Mai im Deutschen Bundestag beraten und hier hat die FDP nicht zugestimmt. Der Grund, warum wir dem zweiten Gesetz zur Reform des Infektionsschutzgesetzes nicht zugestimmt haben, war nicht, dass dort eine Impfpflicht enthalten gewesen wäre, sondern es war die Tatsache, dass weitere Verordnungsermächtigungen für das Bundesgesundheitsministerium enthalten waren. Was aber stimmt, ist, dass in einem ursprünglichen Entwurf für das zweite Gesetz zur Veränderung des Infektionsschutzgesetzes die Einführung einer sogenannten Immunitätsdokumentation vorgesehen war. Eine Immunitätsdokumentation muss man sich so vorstellen wie einen Impfpass und es sollte ermöglicht werden. Ja, so muss man sich das vorstellen. Kann man sich gar nicht vorstellen, sowas, aber das wollte man mal machen und die FDP war dagegen. Dass an das Vorhandensein dieser Immunitätsdokumentation dann bestimmte Rechte geknüpft werden. Also, dass man beispielsweise eine bestimmte Einrichtung betreten darf oder dass man. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Aber ich probiere es mir mal vorzustellen. Auf eine Maske verzichten darf. Und hier gibt es große Bedenken im Deutschen Bundestag. Denn es kann nicht sein, dass ich dafür die Beweise erbringen muss, dass ich in diesem Land bestimmte Grundrechte ausüben darf. Menschen haben das Recht auf Bewegungsfreiheit. Sie haben das Recht, ihre Arbeitsstätte frei zu wählen. Sie haben das Recht, an einer Versammlung teilzunehmen. Und wir wollen nicht in einer Situation landen, in der nur bestimmte Menschen, die einen Immunitätspass haben oder eine Immunitätsdokumentation haben, bestimmte Grundrechte ausüben dürfen. LOL. Geil, oder? Wir sind alle sprachlos, ich merke das schon. Ist doch cool, ja, es oder? Ist halt, es, ja, man stumpft ab gegen diese Politiker, die vor einem Jahr noch was ganz anderes gesagt haben. Oh Mann. Was war mir gerade noch eingefallen, aber ich habe schon wieder vergessen. Und es ist gut, dass dieses Thema aus dem Infektionsschutzgesetz gestrichen worden ist. Wir müssen darauf achten, dass es mit Blick auf die Grundrechte in Deutschland nicht zu einer Zweiklassengesellschaft kommt. Und wir müssen darauf Wert legen, dass eine Immunitätsdokumentation keine Impfpflicht durch die Hintertür ist. Denn eine Impfpflicht, das wäre ein massiver Eingriff in die Grundrechte. Und das kann wirklich nur in absoluten Ausnahmefällen gerechtfertigt sein. Ein Beispiel für einen solchen Ausnahmefall ist die Impfpflicht für Masern, die der Deutsche Bundestag in dieser Legislaturperiode eingeführt hat. Der zentrale Unterschied zwischen Masern und Corona ist, dass man die Krankheit viel besser kennt, dass man die Wirkung eines solchen Impfstoffs viel besser abschätzen kann, dass man es geschafft hat, auch dank Impfungen diese Krankheit zu besiegen und jetzt durch ein leichtes Absinken der Impfquote es wieder bestimmte Bereiche gibt, in denen Masernerkrankungen vorkommen und eine wirklich sehr gefährliche Krankheit plötzlich wieder ein Thema ist. Bestimmte Bereiche. Dass vielleicht eventuell bestimmte Bereiche, wo bestimmte Schulen? Gesellschaftliche Gruppen irgendwie, die vor ein paar Jahren bestimmt noch nicht so da jetzt leben, wo sie jetzt leben, eventuell. Aber ja, vielleicht aber auch, ja, die Bevölkerung wird auch älter, ne? Deswegen werden Masern dann möglicherweise auch gefährlicher. Also alleine vielleicht deswegen, könnte ich mir vorstellen. Also deswegen ist die Impfpflicht für Masern ein richtiger Schritt, aber man kann nicht bei einer neuen Krankheit, bei der es überhaupt keine Forschung darüber gibt, wie sich sowas auswirkt, plötzlich eine Impfpflicht einführen. Und aus diesem Grund war sie auch in dem ursprünglichen Gesetzentwurf der Bundesregierung glücklicherweise nicht vorgesehen. Die Corona-Krise sorgt für große Fragen mit Blick auf das Verhältnis von Wissenschaft, Medien und Politik. Wir brauchen kritische Bürgerinnen und Bürger und ein selbstbewusstes Parlament, die beide daran mitarbeiten, dass das Verhältnis von Gesundheitsschutz und Grundrechten ins rechte Maß gerückt wird. Und wir müssen diese Debatte immer wieder von Neuem führen und dürfen uns dabei nicht von Falschinformationen oder Ängsten leiten lassen, sondern von Neugierde, von Innovation und von dem Bewusstsein, dass wir es schaffen werden, wenn wir zusammenarbeiten, gut aus dieser Krise hervorzugehen. Tja, da habt ihr es. Da sind wir alle schuld, weil wir nicht zusammenarbeiten wollten. Und, weiß ich nicht. Und die Demokratie ist auf jeden Fall gefährdet. Und also so ein paar Sachen klangen da schon irgendwie, weiß ich nicht, wie irgendwas, was man heutzutage, wenn man da noch auf dem Standpunkt wäre, wahrscheinlich als Querdenken, Schwurbelei oder weiß ich nicht, was bezeichnet wird. Oder Freiheit ohne Verantwortung. Genau, das war das, was mir vorhin eingefallen war und damit entfallen war. Das ist ja alles Freiheit ohne Verantwortung hier, wenn ich die Leute einfach so irgendwo reinlassen will, ohne dass die da irgendwie ihren Immunitätsnachweis vorzeigen. Hallo, also das geht ja gar nicht. Ja, und jetzt die Wissenschaft ja viel weiter. Jetzt haben wir ja unsere Parole, dass ohne Impfung die Verläufe ja so schwer sind, was immer wieder wiederholt wird, wo ich mich auch immer noch frage, worauf sich das überhaupt stützt, weil im Endeffekt also die jungen Leute kann sich ja nicht stützen, weil die hatten bisher auch keine schweren Verläufe. Das sehe ich auch nämlich nicht. Schwere Verläufe weiß ich nicht. So. Aber ja, also ich weiß ja nicht. Es wird immer wieder gebracht, ja, hier ist das Argument. Ja, das macht dann keine schweren Verläufe. So, Ende des Argumentes. So, ja. Ja, also es ist. Ja, wurde ja, ich meine, es hat sich jetzt aber auch rausgestellt. Es ist halt so, dass mehr Patienten im Krankenhaus sind, aber nicht intensiv versorgt werden müssen. Der Punkt ist jetzt vor allem, die Statistiken sind doch so, dass die, die ungeimpft sind, die sind doch gar nicht alle ungeimpft, die gelten doch nur als ungeimpft. Das heißt, irgendwie sind doch, das heißt, auf den Stationen und so weiter liegen eigentlich mehr Geimpfte mittlerweile. Ja, weil die eben nicht vollständig geimpft sind, sind laufen die als Ungeimpfte. Herzlichen Glückwunsch. Sowas kann man nicht verpflichtend machen. Das sehe ich jedenfalls nicht irgendwie. Ja, hier wurde der Vollbart verboten. Und zwar natürlich, damit die Maske besser sitzt oder so. In der Unimedizin heißt es hier, in Greifswald. Der eine oder andere fand das auch nicht so gut, aber die Hausleitung hat da wohl so ein Merkblatt rumgereicht oder rumgeschickt, wo dann unter anderem auch entsprechende Piktogramme oder so drauf waren. Schlecht, ne? Für Dumme oder so. Ja, das ist ja vor allen Dingen deswegen irgendwie aufgefallen, weil eins von den Sachen wohl gewesen sein soll, so dieser Zwei-Strippen-Bart irgendwie. Berühmt geworden mit einem gewissen deutschen Politiker. Und, Siebener-Bärchen oder was? Ja, genau das. Ja, das war ja eigentlich auch aus dem Ersten Weltkrieg, ne? wegen der Gasmaske, aber okay. Also. Ist das so? Ja, das war ein Veteran. Ich meine mich zu erinnern, dass der Hitler irgendwann gemeint hätte, dass er das irgendwie populär machen will. Achso, das kann vielleicht auch noch sein. So seine eigene Marotte. Meine eigene Bart-Kollektion. Der Bärchen weiß ich jetzt gar nicht mehr. Aber ich habe das auch gehört, dass das aus dem Ersten Weltkrieg stammt mit den Gasmasken. Okay. Ich habe mich aber gefragt, ob das nötig ist mit dem Vollbart. Verbot sozusagen. Ja, was heißt nötig? Also, woran ich da direkt denken musste, ist, dass es ja sowieso irgendwelche Vorschriften bei diversen, also du kannst ja auch in der Bank nicht einfach dir den Bart wachsen lassen, wie du willst, oder. Okay, ja, sicher. Kann der Arbeitgeber bei dem Gesundheitswesen ist das ja auch häufig so, dass die Leute da irgendwelche Vorschriften haben, wie sie sich da irgendwie. Weil, ja, also dass so ein Bart jetzt irgendwas behindert, ist ja schon wahr. Und dass er auf jeden Fall auch irgendwie so ein bisschen diese Barriere dann einschränkt, ist auch wahr. Aber was hier halt eben nur war, weil dieser Quatsch mit diesen Beispielen eigentlich, ne, das ist eigentlich so das größte Ding irgendwie. Das war eine freie Sichtweise, weil ich meine, wenn ihr jetzt ein Bart, wenn ihr, also so ganz dicht liegen die vielleicht auch manchmal nicht an, so seitlich. Wenn jetzt dann ein Bart zwischen ist, hast du wenigstens so ein Stück Stoff sozusagen dann nochmal als Puffer dazwischen. Also dazu muss ich, schlechter muss ist es dann auch nicht, weiß ich nicht. Also erstmal die Art und Weise, wie die Masken in dem Bereich tragen, wo die halt auch Kontakt mit so Patienten haben, ist nicht die Klemmes hinter den Ohren, die machen das sowieso eng anliegender. Dann diese ganze Bartsache, die war, glaube ich, vor über einem Jahr schon mal, habe ich einen Artikel aus New York gemacht. Da hatten die auch Beispiele. Also ein ganz normaler Backenbart, ein Ziegenbart, ein Schnurrbart oder auch ein Vollbart bis zu einer Länge, wer will denn Schnurrbart nicht länger als 3 Zentimeter sein, sei alles erlaubt. Ja, und dann kann man so, und dann, es hat mich ein bisschen an Nordkorea erinnert, da gibt es ja so ein paar Frisuren, die gesetzlich erlaubt sind und alles andere darf nicht angeboten werden von den Friseuren. Aber es war jetzt nicht so, dass da man überhaupt gar keinen Bart mehr tragen durfte. Ich weiß jetzt nicht, wie das hier bei Greifswald war. Wer will das denn? Nee, das ist auch so. Genau so. Also sind nur einige Formen, also nur Vollbart im Prinzip war verboten oder war gebeten, dass sie es nicht mehr machen oder so. Aber der Schnurrbart, den will ja auch keiner haben, sag ich mal. Die absolute Härte sind Oberlippenbärte. Angelique Kotze? Was? Achso, ja, die Medizinerin aus Südafrika, die hat, habe ich schon mal von gelesen, ganz am Anfang, als es mit dem Omikron bekannt wurde, so im November. Ja, die wurde angeblich, oder so berichtet sie, unter Druck gesetzt von europäischen Regierungen. Sie sollte öffentlich das nicht als milde Erkrankung bezeichnen. Ja, das ist im Kern auch das, was im Artikel steht. Mir wurde gesagt, ich solle öffentlich nicht erklären, dass es eine milde Erkrankung sei, sagt Angelique Kotze der Welt. Donnerstags Ausgabe, ich wurde gebeten, von derartigen Äußerungen Abstand zu nehmen und zu sagen, das sei eine ernste Erkrankung, das habe ich abgelehnt. Ja, also sie hat da eben auch eine entsprechende Erfahrung gemacht. Die Erfahrung, die ja auch bei uns sich geweigert wird, anzunehmen. Das waren so Leute wie Lauterbach zum Beispiel, ne? Das ist alles ganz gefühlt. Und wer weiß, was da alles noch kommt und so. Ja. Eigentlich ein starkes Stück, wer hat da Interesse dran, ne? Warum machen Regierungen sowas? Das glaube ich nicht von mir, oder? Nee, das ist von mir. Ich habe einfach dieses Zitat vom Lauterbach, fand ich so großartig. In Deutschland reicht es nicht, den Ungeimpften nur auf die Nerven zu gehen. Da muss man mehr tun. Ich weiß nicht, wir sind doch im Mittelfeld mit den Impfquoten. Was soll das? Also. Und wir sind im angeblich mit den Bettenzahlen irgendwie weit oben. Also ja, aber keine Impfpflicht durch die Hintertür. Ne? Hintertür ist nur für Notfälle. Ich habe den März gesehen letzte Woche. Sein. Der hat ganz klar und deutlich gesagt, wir wollen eine Impfpflicht und zwar auf Halde, also für die Zukunft, dass wir das machen können, wenn sowas nochmal kommt. Dass wir das sofort aus dem Hut zaubern können. Umgehend, sofort. So, das finde ich wirklich nochmal viel schlimmer. Aber er gibt der Partei dann natürlich wieder Kontur dadurch, sagen wir mal so. Aber das finde ich wirklich eine total bescheuerte Idee. Aber was soll das hinauslaufen? Was soll denn dieses Mehr sein, habe ich mich gefragt. Mehr was? Da muss man mehr tun, als den Ungeimpften nur auf die Nerven zu gehen. Was ist denn dieses Mehr? Wird man er sagt ja vorher, es ist für eine Impfpflicht. Ja, drängt auf Einführung der Impfpflicht, heißt es davor. Der Rückzieher von Bayerns Ministerpräsident Söder habe ihn bestürzt. Bestürzt. Ja, ist ja schlimm. Ich glaube, die haben jetzt die Ausgangssperre nachts raus und wieder weggenommen oder so, ne? Das ist auch bestürzt. Wann kriegen wir eigentlich diese neue Regierung? Da war doch irgendwas im Gespräch, dass wir eine neue Regierung kriegen vor ein paar Monaten. Nein. Ist doch neu. Beste Regierung aller Zeiten. Reste-Regierung, ja. Die Regierung von der Reste-Rampe. Ja, im Außenministerium und dem Wirtschaftsministerium, da passiert sicher neue Dinge. Von dem Lindner habe ich viel gehört. I can't believe it's not Fortschritt. Ja, tschüss, Karl. Ja, Geschichte wird gemacht. Geht voran. Da wollten wieder ein paar Leute Quote durchdrücken und die Frau Anke Morsch am Bundesfinanzhof installieren. Das haben sie jetzt zurückgepfiffen. Ich weiß nicht, von welchem Gericht es war, aber ein Gericht hat es auf jeden Fall gestoppt. Und die anderen Kandidaten seien alle besser geeignet gewesen, vor allen Dingen haben sie das gesagt, als die Frau Morsch. Und deswegen wird die jetzt wohl ihren Platz räumen müssen. Ja, Ähnliches wird auch vermutet bei dem Präsidenten, glaube ich, der Gesellschaft oder Vizepräsidenten, die sie da vor anderthalb Jahren, glaube ich, eingestellt haben. Das kommt vielleicht auch nochmal aufs Tapet. Der genaue Grund war, also die Dame ist halt Richterin, aber das reicht wohl nicht. Sie sagen, dass man für diese Berufung halt in dem Bereich dann auch Richter gewesen sein muss. Und dieser Bundesfinanzhof ist wohl irgendwie das höchste Steuergericht, was wir haben. Wusste ich auch noch nicht, nie gehört, Bundesfinanzhof. Aber es wurde das höchste Steuergericht und da hat sich halt die GroKo damals noch überlegt, da setzen wir doch jetzt hier die Dame hin, das ist auch eine Frau, wahrscheinlich gab es da zu wenig Frauen oder so, es klang hier so ein bisschen an in diesem Artikel. Und ja, genau, ich frage mich gerade, ob das ein Ding ist, von dem, das jetzt vom Lindner kommt, oder ist das eigentlich so eine... Nein, das kommt noch von der GroKo, steht da schon im Anlesen. Achso, sorry, ja, okay. Na gut, erst die GroKo hat das gemacht, damals, man wollte die installieren. Ja. Und jetzt ist er eben wieder, ist das gestoppt worden. Außerdem hat das wohl mit dem Justizministerium zu tun, steht hier drin. Also dieser Finanzhof klingt zwar nach Finanzministerium, aber da das halt ein Gericht ist, ist das wohl vom Justizministerium irgendwie. Okay. Das ist also ganz kompliziert. Ja, und dann haben wir ja einen Neuzugang in der eine neue Staatssekretärin, nämlich die Frau Morgan. Und die war halt früher mal bei Lobby Control, soweit ich weiß, und dann bei Greenpeace. Und jetzt haben wir hier Lobby Control bei Twitter, die schreibt, unser Kommentar zu Jennifer Morgan mit der Personalie Jennifer Morgan sendet die Außenministerin das Signal, dass konsequenter Klimaschutz künftig oberste Priorität hat, was bisherigen Ankündigungen der Grünen spricht. Also wie oft muss man das eigentlich noch hören, ey? Als Lobby Control haben wir auch in der Vergangenheit betont, dass es möglich sein muss, Fachleute von außen in die Ministerien zu holen. Bei Wechsel aus der Politik hinaus brauchen wir dagegen strenge Regeln. Man kann einen solchen Wechsel von einer Organisation, die sich für ideelle Ziele einsetzt, auch nicht gleichsetzen mit dem Wechsel aus Verbänden, die vorrangig eigene wirtschaftliche Interessen vertreten. Klar ist aber auch, dass Morgan künftig die Position der Bundesregierung vertreten muss und nicht die von Greenpeace. Ist das klar? Mir ist das nicht klar. Das Auswärtige Amt muss zudem sicherstellen, dass Greenpeace nun keine besonderen Vorteile gegenüber anderen Akteuren in Klimaverhandlungen zugestanden bekommt. In Klimaverhandlungen. Außenministerium in Klimaverhandlungen. Ja, super Sache. Ja, es fördert auch nur die Verwirrung, dass es bei Klimaschutz und Umweltschutz gehen würde, ne? Also das ist es nämlich häufig nicht. Also gegen Bisschen wird er da auch kritisch. Mich wundert vor allen Dingen, also dass es bei diesen Greenpeace um irgendwas Sinnvolles geht. Das ist ja wegen diesen ganzen WWFs und diesen ganzen Leuten da sowieso alles fragwürdig, worum es denen da geht. Und ob das alles so sinnvoll ist. Ja, aber ja, ich meine, das ist im Prinzip eine, die irgendwie vernetzt ist, die man da irgendwie kennt und die sie sich dann da jetzt ins Boot holt, aber warum ausgerechnet im Außenministerium auch noch? Und also. Ich verstehe es von vorne bis hinten nicht. Und aus meiner Sicht halt eben auch einfach, ja, wir holen uns die Expertise mit anderen Worten, wir senden ja halt das Signal an unsere Leute, dass wir uns schon drum kümmern, dass wir 100% von unserer Agenda hier irgendwie durchdrücken. Ja, so kann man es verstehen, ja. Also ich lese aber auch ein bisschen drin, dass sie sich eine Hilfe holen, weil sie es selber nicht gebacken kriegen, ne? Also wer da mehr zu erfahren will, dem empfehle ich einen Artikel, der jetzt auf Tichys Einblick die Tage erschienen ist, über den Einfluss von Lobbyisten auf die Bundesregierung und das halt nicht erst seit jetzt, sondern halt auch schon seit dem letzten Mal, dass die Grünen an der Regierung beteiligt waren. Und hier haben wir noch so eine Lobbyorganisation, die sehr beliebt ist, nämlich den Journalistinnenbund. We proudly present, Doppelpunkt, Gender leicht, wie Sprache für alle elegant gelingt, von dem Journalistinnenbund Mitglied, in Klammern nicht Mitgliedin und auch nicht Mitgliederin, die Dame, die wir hier sehen, erscheint heute im Duden Verlag. Für alle, die noch zögern. Soll ich gendern und wie geht das? Nachlesen, empfehlen, verschenken, Dudenverlag, gendern, Dudenverlag. Ja, vor allem verschenken. Wer freut sich denn nicht wie ein Schneekönig, wenn Tante Isolde vorbeikommt und sagt, ich hab dir was mitgebracht? Enz schenkt Enz ein Buch. Packst du Enz Buch aus. Ja, genau. Ja. Und was sehen wir hier? Journalistinnenbund und ihre Bio, feministisch, vielfältig, engagiert, das bundesweite Netzwerk für Frauen in den Medien. Genderleicht ist unser Projekt. Genau. Heißt nämlich zufällig so wie das Projekt von denen, was sie überall pushen. Wer hat eigentlich das Foto Nestle gemacht? Oder so. Wer hat denn dieses Foto gemacht und freigegeben? Die Frau hat die Augen nicht mal. Ja, guckt, als hätte ihr gerade jemand irgendwie eine Flashbang vor die Füße geworfen. Gender leicht. Duden, aus dem Duden Verlag. Schau mal. Eine Sonderausgabe vom Duden Verlag. Ist das denn die Wahrheit? Ja, apropos Feminismus. Ich habe die Woche über dieses Buch hier gelesen, Material Girls. Du Ärmster. Von der Frau Stock. Und die hat ja so enorme Probleme gehabt. Das war nämlich die Dame, die dann direkt von ihrer Universität und so verdrängt werden sollte, wegen ihren TERF-Ansichten. Und wo dann irgendeine deutsche Zeitung, ich weiß nicht mehr, ob sie Zeit war oder so, die hatten auf jeden Fall einen unterirdischen Artikel darüber geschrieben und dann irgendwie so gesagt, so nach dem Motto, ja, ob die da jetzt wirklich Drohungen gekriegt hat oder so, das wissen wir alles überhaupt gar nicht. Also genau das, was sonst halt eben immer, ne, einfach so hingenommen wird, irgendwie bei der Dame, da musste man da plötzlich ganz, ganz genau hingucken und wer weiß, vielleicht denkt die sich das ja auch nur aus, dass sie da Drohungen bekommen hat oder so, also es war wirklich unterirdisch. Und da hatte dann dieser eine Herr, dessen Namen ich nicht zusammenkriege, weil er so, so besonders ist. Aber auf jeden Fall hatte da halt jemand einen Artikel darüber geschrieben, über diesen unterirdischen Artikel und das nochmal richtig gestellt alles. Der hatten wir auch damals hier bei uns mit dabei und deswegen habe ich mir jetzt mal das Buch von ihr mal zu Gemüte geführt und es ist im Prinzip, ja, also sie hat halt diesen ganzen Kram im Endeffekt gefressen und das ist eigentlich auch so bemerkenswert, weil die Leute regen sich darüber auf, dass das transfeindlich wäre, aber dabei ist es halt eben nur so, dass sie halt ihre Linie zieht bei, und das hat sie ja mit diesen ganzen Radikalfeministinnen im Endeffekt gemeinsam, bei diesem Ding, Männer sind Frauen und Männer sollten im Endeffekt jeden Zugang zu irgendwie Frauen Bereichen bekommen, wenn sie jetzt sagen, wir sind Frauen. Na, das ist das, was sie halt kritisiert. Aber den ganzen anderen Kram, den die da verzapfen, den hat sie halt so ziemlich gefressen. Und ja, also sie ist schon halbwegs rational, wenn es um dieses, ob jetzt Geschlecht irgendwie konstruiert ist oder nicht. Das führt sie alles aus und sagt dann irgendwie so, ja, hier, das hat vielleicht irgendwie einen Aspekt irgendwie, der kulturell ist, aber im Großen und Ganzen ist es halt schon was anderes. Und sie beschreibt halt auch diese verschiedenen Dimensionen, die dieses Geschlecht halt hat. Jetzt auch im biologischen Sinne und diese verschiedenen Sachen, die es jetzt im intersexuellen Bereich da gibt und trennt das halt alles fein voneinander ab, was ja auch alles in Ordnung ist und so, und wo es halt aus meiner Sicht aber vollkommen entgleist, dieses Buch, das ist ganz am Ende, wo sie dann wirklich sagt, die Lösung von dem Ganzen ist Intersektionalitätstheorie und sich da sogar bezieht auf dieses Carnegie River Collective, was halt so marxistische Feministen irgendwie waren, die halt von diesem Black Feminism, was halt wirklich so eine Strömung halt eben war, und da diesen ganzen Rassekrempel da irgendwie mit reingerieben haben. Und das ist halt was sie da irgendwie abfeiert in diesem letzten Kapitel von dem Buch. Und da habe ich mir halt echt gedacht, so, alter Schwedemädchen, Du musst es doch eigentlich wissen, du hast es doch eigentlich ausgebreitet, dass diese ganze Denke von den Leuten, wo das dann hinführt, dieser postmoderne Ansatz und dieses ganze Zeug. Und dann, und da steht sie dann aber wieder da, als wäre es halt auch irgendwie rational oder so, weil klar, sie meint dann irgendwie so, ja, es gibt dann unterschiedliche Dimensionen und so. Und ja, klar, mehr vom Gleichen. Aber das ist dann halt alles wieder diese Unterdrückung, ne, gegen die man dann trotzdem noch irgendwie ankämpfen muss. Und ja, und das sehen dann die Leute und sagen so, ja, Kathleen, das ist diese Unterdrückung, aber was du halt nicht verstehst, ist halt eben on top, gibt es halt eben auch noch diese Unterdrückung, wenn du jetzt eine Frau bist, aber als Mann geboren. Ne? Das ist ja auch einfach nur eine Dimension davon, also halt doch dein Maul. Das ist im Endeffekt das, was die Leute, die sie da kritisiert, dazu sagen würden. Und auf dem, deswegen meine ich halt, es entgleist aus meiner Sicht halt vollkommen an der Stelle ihre ganze Argumentation ad absurdum geführt am Ende. Mit diesem Ding, mit also hier kann die River Collective, das fand ich da schon reichlich, ja, also, weil die sind halt heftig unterwegs gewesen, auf jeden Fall, dieses Carnegie River Collective. Also, mit irgendwie einer humanistischen Sicht oder so hat das auf jeden Fall gar nichts zu tun. Und das ist aus meiner Sicht auch einer von den Sachen, wo diese ganze Bewegung da nochmal vollkommen ja, abgedriftet ist und dann immer extremer geworden ist ab dem Punkt. Das ist halt wirklich so ein Punkt in dieser ganzen Entwicklung. Die auch hier Lindsay und die Black Rose alles aufgenommen haben und auch so erkannt haben als einer der Punkte, wo halt aus irgendwelchen Bewegungen für Gerechtigkeit dann halt irgendwelche Bewegungen geworden sind für unsere Ideologie und unsere Sicht auf, was wir für Gerechtigkeit halten. Also, wenn man dann meint, irgendwie damit irgendwas besser zu machen oder irgendwas rationaler zu machen oder so. Und das scheint ihr durchaus wichtig zu sein, dass man, also sie gibt sich da halt echt Mühe, das irgendwie vernünftig zu argumentieren vorher in dem Buch. Ja, also auf der einen Seite ist es absoluter Quatsch, dass sie da so angegangen wurde, weil aus meiner Sicht hat sie halt eben von 100 Punkten 99 Punkte erfüllt und nur den letzten halt nicht. Naja, dieses Ding von wegen, dass jetzt auch noch die Männer dann halt Frauen sein müssen, wenn die das einfach sagen. Und das ist alles, wo sie da nicht mitzieht. Und da dann halt so auszuticken und irgendwie zu meinen, so die gehört jetzt bedroht und weggemacht oder so, das ist ein furchtbar schlechter Mensch. Obwohl sie eigentlich bei allem mit denen übereinstimmt und selbst in so eine Fringe-Geschichte wie hier diese, also jetzt vom Ideenkram her, also es ist eigentlich Mainstream von dem, wie viele Leute sich da zugehörig fühlen, aber aus meiner Sicht ist es halt eben, was philosophisch angeht, ist es halt ziemlicher Fringe-Kram, also wirklich weit abseits von irgendwelchen rationalen Sachen. Und ja, also war ich ganz schön erstaunt auf jeden Fall, also vor allen Dingen mit dem letzten Kapitel halt, wie gesagt, ne? Also wenn das nicht gewesen wäre, dann hätte ich gesagt, das ist ein gutes Buch, auch wenn ich in vielen Punkten halt, ja, so diesen normalen Feminismus-Kram, den sie da halt irgendwie gefressen hat, großen Löffeln, aber das kann man den Leuten ja kaum noch vorwerfen, weil das ging sie ja eh überall erzählt, und wenn man es von früh bis spät erzählt bekommt, dann warum soll man das nicht glauben, da muss ja dann irgendwas dran sein. Naja. Ja, World's First Queer History Degree Faces X as Staff Fight for Jobs during LGBT History Month. Ja, ist ein Artikel darüber, dass die Goldsmith University hat, die hat ein Queer History Master's Degree. Also da kann man queere Geschichte auf Master studieren und das finden die Menschen dort total wichtig. Und das ist auch der einzige wohl in Großbritannien und auch der Lehrstuhl für Black British History, schwarze britische Geschichte, der ist auch bedroht und das alles im LGBT-Monat und so weiter und so fort. Alles ganz schrecklich, wir werden die Verluste wahrscheinlich nicht verkraften, wenn es wirklich passiert. Aber mitgebracht habe ich es wegen einem Satz, der ist im letzten Absatz und den fand ich einfach großartig. Ich guck mal, ich übersetze mir auf Deutsch. Warte mal gerade, so. Einige der innovativsten Innovationen finden im Bereich der queeren Geschichte oder der LGBT-Geschichte statt, sagt die Wissenschaftlerin. Wenn das verloren geht, schadet das der ganzen Geschichte. Die wichtigsten Innovationen, die finden im Bereich queere Geschichte statt. Ist euch das auch schon aufgefallen? Kernfusion, queere Geschichte. Satelliten, queere Geschichte. Was geht in den Köpfen dieser Leute vor? Sind die so solche Fachidioten, dass sie den Wald vor Bäumen nicht mehr sehen und glauben wirklich, queere Geschichte, das wäre jetzt wirklich so da. Da ist die Avantgarde, da ist die Speerspitze, da passieren wirklich Dinge und da wird der Planet gerettet, oder was? Und das im LGBT History Month. Ich verstehe es nicht. Die größten Innovationen und wir ignorieren, wir lachen darüber. Ja. Wir machen uns lustig. Verlieren vielleicht die wichtigsten Dinge, die wir je rausgefunden hätten. Ich bin traurig. Und während das passiert, stellen sich andere Leute im nächsten Artikel auf eine Bühne und sagen, ich bin froh, dass ich hier eine Frau bin und diesen Preis gewonnen habe. Wir haben irgendwann schon mal darüber gesprochen, dass diese Britpop Awards da ihre Kategorien eingedampft haben. Früher gab es da, wie in so vielen Fällen auch, Best Male und Best Female Singer oder Pop-Heini oder Musician. Was auch immer. Und man hat dann gesagt, nee, das ist uns zu binär, das ist uns zu rückständig. Wir machen jetzt nur noch einen Preis, was wahrscheinlich darauf hinausläuft, dass nie wieder ein Mann diesen Preis gewinnen wird, so wie ich das momentan sehe. Aber gut, dieses Mal hat die Adele, gell? Die Adele, wie wir in Deutschland sagen. Die Adele hat den Preis gewonnen. Und ja, wie gesagt, sie hat dann die Frechheit besessen, an eine Anspielung darauf zu machen, halt, dass halt der Preis jetzt nur noch, dass es nur einen Preis gibt. Und sie hat gesagt, I understand why the name of this award has changed, but I really love being a woman and being a female artist. I do. I am really proud of us. I really, really am. Ja, und dann, was ist wohl dann passiert? Dann ist der Shitstorm über sie hereingebrochen. Weil viele Menschen haben es nicht verkraftet, dass nach J.K. Rowling auch die Adele jetzt gesagt hat, sie ist Team Frau. Oder überhaupt nur ihr Frausein gefeiert. Eigentlich hat sie ja das gar nicht gesagt. Sie hat nur ihr Frausein gefeiert. Das ist nicht erwähnt. Nicht gesagt. Du darfst nicht erwähnt. Ja, die. Ja, kannst. Mein einer Kumpel, dem ich immer sage, irgendwann kommen sie wegen was dir gefällt. Ich hoffe, er hat eine Adele-Platte. Dann merkt er vielleicht irgendwann mal was. Ja, ich muss mich anscheinend wieder distanzieren. Okay, mache ich hier mit. Warum? Ja, sie hat einen Preis bekommen. Ah, sie hat einen Preis bekommen. Ja, aber es war kein kleiner Preis, deswegen brauchst du dich eigentlich nicht zu distanzieren. So, und hier geht es um die Bilder, Chris. Die Bilder. Scheiße, ich kenne die Bilder schon. Die wir alle noch nicht oder schon gesehen haben. Boah. Herr der Ringe, Amazon, TV-Serie. Genau. Fucking Debakel, sage ich mal. Also. Sage ich auch, genau. Also, es gab ja im Vorfeld schon einige Berichte, die darauf hingedeutet haben, dass das Ganze eine ziemliche Shitshow wird. Auch schon, was man halt auch so eine rote Flagge war, halt die Tatsache, dass sie jetzt auch so lange gewartet haben, weil im Endeffekt soll das ja starten irgendwie im September und jetzt gibt es erst die ersten Trailer. Ich glaube, der Trailer hat irgendwie Premiere jetzt in der Nacht beim Super Bowl und diese Bilder sind diese Woche erst rausgekommen und von irgendwelchen Dingen, die schon vorher halt geleakt worden sind, wusste man halt schon, es geht um Diversität und wir müssen jetzt irgendwie unsere Erwartungen wieder hier subverten und so. Und dementsprechend sieht das Ganze dann auch aus, ne? Ja. Hier haben wir die Dame im Wasser. Und also über die Agenda zoomt. Und das ist dann wohl hier die Galadriel. Ja, das eben in dem Wasser war auch schon Galadriel. Genau, das haben ja auch schon Leute gedacht, dass das dann wahrscheinlich in diesem Jahr, die dann da irgendwie zur Kriegerin irgendwie umfunktioniert wird. Weil das Ganze ist ja eine Vorgeschichte zum Herrn der Ringe, aber tausende von Jahren vorher. Aber die Elben, die werden natürlich ganz schön alt. Die sterben gar nicht, um genau zu sein. Und sie haben sich halt jede Menge neue Charaktere dafür einfallen lassen, um die halt divers machen zu können. Und feiern sich natürlich dafür. Wie findet der Tolkien das? Der Tolkien ist tot. Aber die Rüstung, ich finde, das passt überhaupt nicht zu einer Galadriel. Die Schauspielerin passt von ihrer Ausstrahlung, wenn man sich schon an Peter Jackson orientieren will, und da fand ich Galadriel wirklich gut getroffen. Cate Blanchett ist ohne Frage eigentlich die perfekte Besetzung dafür. Kann man hier wahrscheinlich nicht zahlen, ist klar. Aber sie ist für mich, das sieht aus wie Joan of Arc, aber ja, nicht wie Galadriel. Das haben sie sich wahrscheinlich auch gedacht dabei, dass das es so haben. Und das Schwert sieht einfach nur unsagbar scheiße aus. Das sieht wirklich, das ist so ein schlechter Prop. Vielleicht machen sie da noch digital was dran. Ja, aber so ein kleines blondes Mädchen, die wird doch alle mit ihrem Schwert alle mit ihrem Schwert bekämpfen, oder nicht? Da muss man auch keine Kraft haben für so ein Schwert, oder? Drückt man auf einen Abzug und dann feuert das. Ja. Ja, und dann kommt dieses Trio hier. Und da ist mir dann alles aus dem Gesicht gefallen. Genau. Ich meine, es ist besetzt, wen ihr wollt. Aber das hier ist einfach ein fetter Mittelfinger an die Nerdkultur von Menschen, die halt auch, die auch Gamergate geliked haben, also Anti-Gamergate geliked haben, die jetzt in Position sind, wo sie das machen können und sagen, haha, guck mal, ihr könnt nichts machen. Unser Elf hat kurze Haare und ist dunkelhäutig. Unsere Zwergin hat keinen Bart. Sie trägt für eine Zwergin völlig unziemliche Klamotten nach Tolkien-Lore. Ja, aber echt, das ist, was soll das sein? Soll das ein Witz sein, weil sie übergewichtig ist oder was? Das ist mal richtig schlecht. Wirklich, vor allem der Vergleich. Links ein Zwerg, in der Mitte soll auch ein Zwerg sein und rechts das ein ist ein Elf. Also sorry, der Unterschied zwischen Mitte zu rechts ist nicht groß genug. Es könnte, oder ist das ein Kind zwischen einem Elf und einem Zwerg? Vielleicht machen die das ja. Ich hätte die in der Mitte nie im Leben für Zwerg gehalten. Angeblich ist sie die Prinzessin von Khazad Dûm. Vielleicht also ist sie adoptiert. Von Moria. Das heißt, sie stammt in direkter Linie von Durin ab, dem Vater ihres Volks. Wahrscheinlich war der mal irgendwie bei den Haradrim zwischendrin oder so. Keine Ahnung, wie das passiert ist oder was da passiert ist. Bisschen wie in der Bibel, ne? Stammte von dem ab. Aber trotzdem ist es so, dass Zwergenfrauen bei Tolkien Bärte haben. Trotzdem ist es so, dass sie eigentlich nicht von männlichen Zwergen zu unterscheiden sind. Und was machen sie hier? Sie gehen auf dieses alte, binäre Ding zurück. Weil die Zwerge waren schon viel weiter. Da gab es keine Unterschiede mehr. Männer haben Rüstung getragen, Frauen haben Rüstung getragen. Die sind zusammen runter in den Schacht und haben die Edelsteine rausgeholt. Und was macht ihr? Ihr fallt zurück in das völlig überholte, rückständige, binäre Ding, wo Frauen irgendwie andere Kleider anhaben und huschi-puschi Make-up und Schmuck. Und Männer sind hier die Typen mit der Rüstung und dem kantigen Gesicht oder was. Und das ist dann progressiv oder was. Wegen der Hautfarbe ist es dann progressiv. Ja, das klar. Ist eine einzige Provokation, um hinterher, wenn die Scheiße halt keiner gucken will, wieder sagen zu können, ja, aber weil ihr Rassisten seid. Ich habe gesagt, das ist grotesk, es hat mit Tolkien nichts zu tun auf Twitter. Und es kamen sofort die Leute an, die gesagt haben, ja, wenn sie zu schwarz ist, bist du ein Rassist. Mhm. Ja. Man nennt sie auch ja, dann macht halt Geschichten über schwarze Menschen. Ja, reflektier dich mal, ne? Aber klaut nicht eure Inspiration bei Menschen, die sich nicht mehr wehren können und die eigentlich eine Hommage an die nordische Sagenwelt geschaffen haben und nicht Wakanda. Gott, das kann doch echt nicht so schwer sein. Und Jeff Bezos hat auch noch so viel Geld, das Ding trotzdem fünf Staffeln lang laufen zu lassen oder wie lange. Hier, das ist, glaube ich, Elrond, genau. Genau. Ich springe aus dem Fenster. Ja, genau, das war auch ganz furchtbar. Ja, das ist ja quasi der Charakter von Hugo Weaving bei Peter Jackson Film. Und was hier vor allen Dingen furchtbar ist, also zum einen natürlich, wie sie den hier irgendwie so Fanboy-mäßig hier gemacht haben. Und dann ist es halt so, dass sie eigentlich schon jemanden damit besetzt hatten, der für eine jüngere Version von Hugo Weaving wirklich perfekt geeignet wäre. Also die hatten echt einen Schauspieler, der den wirklich wie aus dem Gesicht geschnitten aussieht, nur halt ein bisschen jünger. Und den haben sie dann wohl wieder weggehen lassen oder so. Und stattdessen diese Person hier genommen, der irgendwie aussieht wie, ja, keine Ahnung, Spider-Man oder so. Also. Mann, ey. Ja, das kann man nicht zulassen, denn das an den Schnitt so nach oben versaut. Und auch die Haare wieder. Ich meine, ist doch. Habt ihr nicht gesehen, wie Jackson das mit den Elben gemacht hat? Das war schon sehr, sehr passend. Aber nein, hier so eine 0815 fucking Föhnfrisur oder was? Ja, und ich meine, außerdem bei den Jackson-Filmen, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich hatte das doch auch so in Erinnerung, dass er ja da auch gleich zu Anfang in dieser Rückblende quasi auftaucht, wo sie da halt diesen Krieg haben gegen den. Und da sieht er schon genauso aus wie später. Komisch, Das ne? zum einen, und zum anderen ist er da ja halt also nicht so ein kleiner Fanboy, der irgendwie im Gras sitzt. Naja gut, auf der anderen Seite ist das ja auch wiederum ein paar Jahre später als das, was wir hier sehen. Die Ja, Schlacht der fünf Heere, ja, die aber Schlacht ich finde es halt der komplett, letzten Bündnisses. ich finde es halt komplett unglaubwürdig, dass sich das irgendwie so entwickelt dann. Also, ich glaube auch nicht, dass sie da hingehen. Ich glaube, das wird dann jetzt irgendwie, der ist dann wahrscheinlich schwul oder so. Ja. Gimli, get your dwarven ass in here now. Ja, Mittelerde wird intersektional. Haben die doch Das kritische. Mittelerde Economic Forum wird schon dafür sorgen. Wahrscheinlich, ja. Das haben wir hier ja Ohne auch. Sound, ohne Sound einfach nur Ohne den. Sound, Ich glaube, okay. da ist Musik. Wenn ich mich Ja, nicht das kann irre, gut und Musik sein. macht ja immer Ärger. Auf jeden Fall lesen wir hier, was ist kritische Rassentheorie und warum ist das so controversial? Ja, warum wohl? Vom World Economic Forum. Supporters of CRT say it's a way to understand and tackle racial inequality. Also die Befürworter der kritischen Rassentheorie sagen, mit ihrer Hilfe kann man Ungleichheit nach rassistischen Gesichtspunkten verstehen und bekämpfen. Aber es gibt die Gegner, die sagen, dass kritische Rassentheorie genau das Gegenteil tut. Also, was ist denn diese kritische Rassentheorie? Sie wurde von amerikanischen Jurastudenten in den 80ern zum ersten Mal entwickelt. Und sie sagt, dass die Gesetze, Regeln und Vorschriften, die unsere Gesellschaft heute regeln, historisch davon geformt wurden, dass wir die Menschen von Farbe unterdrückt haben, die People of Color. Oder in ja, Zweitklassigkeit geschickt haben. Und dass genau das die große Kraft hinter der großen Ungleichheit zwischen den verschiedenen Gruppen heute ist. Die reden über Ungleichheiten, ne? Ich meine, eigentlich geht es doch um Ungerechtigkeit, oder nicht? Das ist so ein Ding, das auch gerne verwirren hier dann beim WEF, ne? Und jetzt kommt die Geschichte, dass halt natürlich im amerikanischen Justizsystem mehr Schwarze als Weiße sitzen, obwohl es eigentlich unter der gesetzlich eigentlich gleich sein sollte, was natürlich eine völlige leere Nummer ist eigentlich. Aber die Gründe, die man dann anführen würde, warum das World Economic Forum hier eine Nebelrakete zündet, nämlich es liegt ja auch daran, wer öfter straffällig wird. Das ist natürlich bei der Critical Race Theory auch alles nur die Schuld der Weißen. Die Gegner sagen, dass die Critical Race Theory alle Weißen als Heuchler hinstellt. Well. Aber für die Befürworter der kritischen Rassentheorie geht dies am eigentlichen Punkt vorbei. Na, wer hätte es gedacht? Sie sagen, das System braucht keine Rassisten, die in ihm arbeiten. Um rassistische Ungleichheiten zu produzieren. Also es müssen gar keine Rassisten mehr im deutschen Staat arbeiten, aber der ist dann immer noch rassistisch. Selbst wenn Hengame Kanzlerin ist. Geil. Und Sibyl Schick Außenministerin und so. Ja, dann genau, ist das es immer noch Leute so. Nicht zu denken geben. Ja, genau, ihr braucht gar keine Rassisten. Es müssen gar keine schlechten Leute irgendwie da sein. Man so. Braucht das gar keinen Covid nicht. Gehabt zu haben, um dann Covid zu kriegen. Wir müssen einfach nur das System ändern. Zwinker, zwinker. Weil es ist doch so schlecht, dieses System. Wir müssen es ändern. Wir müssen endlich nach China kommen. Wo wir es endlich ausleben können. Und alle gleich sind. So, und dann haben wir hier Mary Matsuda, eine der Mitbegründerinnen. Die sagt auch, es liegt nicht an den Leuten, sondern an dem System, das diese schlechten Ergebnisse produziert. Das System. CRT wird normalerweise im Studium gelehrt. Aber 14 US-Staaten sahen es als nötig an, CRT aus ihren Klassenzimmern zu verbannen. Und weitere 16 Staaten, da hoffen die Gesetzgeber, dass das bald passiert. Die Befürworter der kritischen Rassentheorie sagen, es sei eine Linse, durch die man die heutige Ungleichheit zwischen den Hautfarben beobachten können. Klar, und alles drumherum blendet man da aus mit so einer Linse. Ne? Und man kann damit dann halt auch, oder also die kritische Rassentheorie erkennt an, dass Rassismus kein Relikt der Vergangenheit ist. Nee, weil wir erfinden ja immer neue Rassismen. Wie soll der da irgendwann mal Vergangenheit sein? Und sie sagt auch, dass wir dadurch, dass wir die zugrunde liegenden Gründe kennen, wenn wir die zugrunde liegenden Gründe kennen, können wir anfangen, eine gerechtere Gesellschaft zu errichten. Ist das nicht wunderschön? Ja, die zugrunde liegenden Gründe zur Erinnerung, das System. Die zugrunde gerichteten Gründe. Was denken Sie über kritische Rassentheorie? Ich denke, es ist Schmonzes, wie man hier in Hessen sagt. Like, comment, share, subscribe, push the great reset button. Euer World Economic Forum. Und hier haben wir Polly. Polly Girl. Polly will einen Cracker. Der investigative Journalist für Sie. Mohammed Amjad. Ich krieg den Satz nicht ohne. Ich habe es vorher extra versucht. Der Investigative-Journalist Mohammed Amjad hat gerade ein antirassistisches Seminar zu einem Instagram-Filter gegeben, den er observiert habe, aber den es, wie er ihn beschreibt, gar nicht gibt. Das verlinkte Video ist fake, weil man in genau diesem Insta-Filter den Twin, also es geht darum, halt praktisch berühmte Zwillinge von einem zu finden, immer selbst lädt. Und Mohammed hat hier wohl erklärt, wenn du mal, du kannst ja mal da durchscrollen, Mohammed hat hier wohl in dem Video erklärt, also dass Schwarze und Menschen von nicht weißer Hautfarbe halt mit Gorillas, mit Chewbacca, mit allem Möglichen assoziiert werden, während weiße Menschen mit Brad Pitt und Ryan Reynolds oder so. Aber man sucht sich halt die Sachen selber aus. Die dann am Ende. Aber Mohammed sagt halt, das ist rassistisch, das ist der Algorithmus, das ist bla bla bla. Ich habe 2 Stunden hat er sich angeblich damit beschäftigt und Polygirl sagt halt, ja, wie kann man sich 2 Stunden mit was beschäftigen, ohne die grundlegende Funktionsweise zu erkennen und dann einen Vortrag darüber halten? Das ist so. Und sie sagt ja auch, sie weist auf sein Buch hin und über eine Recherche zum Thema Pornografie und Flüchtlinge, wo halt auch, wo er auch einen rassistischen Winkel reingebracht hat, obwohl der Typ, der diese Pornofilme produziert hat, ganz klar sagt, seine Kunden kommen aus dem arabischsprachigen Raum. Aber für Mohammed war es halt der weiße Markt. Vielleicht, weil die diese weißen Umhänge und diese Kappen tragen. Oh, ich weiß es nicht. Aber ja, weiß nicht. Sollte sich vielleicht mal ein Journalist bei der Bild oder der Welt drum kümmern, um diese merkwürdigen Ungereimtheiten in den Reportagen. Ja, hier sehen wir nochmal. Retten, Leben, retten. Genau, ich habe das gar nicht so richtig verstanden, worum es da geht, aber irgendwelche Leute haben sich da angeklebt, irgendwie in Berlin. Man versteht das auch nicht, warum die sich da hingekleben. Nicht. Weil sie die letzte Generation sind. Ja, gegen das System, Chris, du hast es immer noch nicht bei Shell vor der Haustür festkleben oder so? Oder? Ist das rechts nicht dieser Typ von der Piratenpartei mit der Sackkarre? Nee. Mit denen hatte ich auch ein komisches Erlebnis, also erzähl ich vielleicht nochmal. Naja, auf jeden Fall, nach denen ist halt der IQ endgültig unten und deswegen sind die letzte Generation, würde ich mal sagen. Ja. Und hier sehen wir eine Feuerwehrfrau. Das ist eine. Habe ich auch noch nie gesehen. Was gibt's? Und die redet hier wohl mit Engelsgeduld auf die Blockierer ein, damit sie da durchfahren kann. Mhm. Ja, berühmt geworden ist ja auch das eine Video, wo die Bild so einen Trucker interviewt hat, der irgendwie gemeint hat, so, die können froh sein, dass ich heute anständig gefickt habe. So. Schnauzt da so aus seinem Hochstand. Ja, es nervt die Leute, ne? Kein Wunder auch. Ja, aber war lustig, ne? Ricarda Lang hat Anfang der Woche gesagt, sie findet das gut. Mhm. Und Mitte der Woche hat sie schon gesagt, nee, das ist keine Lösung und das lehnt sie ab. Schwupp, und dazwischen hat sie beim Lanz gehockt, in dem Sofa sich gefläht, nicht mal fürs Fernsehen kann die sich gerade hinsetzen. Jolle, nee, sag mal nix, ey. Ne? Sie mit dem Auto dahin gefahren. Furchtbar. Ja, mit dem Auto zum Lanz gefahren, ganz sicher. Naja, hier gibt es ein neues Gesetz, eine neue Hundeverordnung, Gassi-Gesetz, stand da im Titel, das Gassi-Gesetz. Schreibt vor allen Dingen vor, dass Hunde ausgeführt werden müssen. Von zweimal, glaube ich, am Tag jeweils eine Stunde, nicht weniger als eine Stunde. Ja, sie hoffen sich damit im Prinzip, dass sie, dass diese Zwingerhaltung damit aufhört, obwohl ich das ein bisschen fragwürdig finde. Interessant fand ich aber auch genau, was hier aufgemacht ist. Sehr gut. Der Artikel war sehr lang. Das war nicht alles interessant von den Hundegeschichten und so. Aber hier die Haltung in Räumen. Da ist Vorschrift, dass der Hund nach draußen gucken können muss. Und da würde ich mal sagen, das ist halt so ein Hund. Das ist aber schon mal besser als Kinder, glaube ich. Ne? Das ist, glaube ich, für Kinder ist das nicht Vorschrift. Und ich glaube, das ist nicht unbedingt in allen Kinderzimmern so, dass sie von ihrem Zimmer aus nach draußen gucken können. Ja, finde ich auf jeden Fall für Hunde auch schon krass. Ja, das wird auf jeden Fall angezogen. Die Anforderungen an die Hundezucht werden auch verschärft. Naja, solche Sachen. Und dann müssen wir gucken. Also immer schön rausgehen. Kontrolliert werden kann das wahrscheinlich nicht, ob ihr genug rausgeht oder so. Da muss man wahrscheinlich drauf hoffen, ja, dass der deutsche Bürger sein Nachbarn anzeigt. Dass sie gar nicht wissen, wie sie das überhaupt machen wollen, ne? Das irgendwie zu kontrollieren oder so. Ich kann es ja nicht kontrollieren. Kannst nur davon ausgehen, dass du dann den Leuten da dran kriegst, wenn die Nachbarn mal anzeigen oder so. Ja, wahrscheinlich. Immer kackt ja auf dem Balkon oder so. Aber ne? Das ist halt auch so Sachen wieder, ne? Wo man sich denkt, so normalerweise, also ich bin mir ziemlich sicher, dass man das regeln muss, ist dass schon es ein bisschen sowieso nicht erlaubt ist, irgendwie seinen Hund schlecht zu behandeln oder so, absichtlich. Und auch bei diesen Geschichten wieder, ne? Also klar, die Leute, die sowas dann fordern, so ein Gesetz, die würden sich wahrscheinlich hinstellen und sagen so, ja, aber ist doch wichtig, dass die Hunde genug Auslauf haben und so. Aber da siehst du halt mal wieder so die Mentalität von diesen Leuten, dass man einfach alles regeln muss, ne? Du kannst nicht, weil ein Mensch kann ja nicht, wenn der Hund irgendwie mit seinem Schwanz wedelt und irgendwie raus will, mit dem rausgehen, das geht ja nicht. Da muss noch der Staat kommen und sagen, Ja, aber zweimal am Tag, jeweils eine Stunde. Ne? Ist dann dem Text auch noch, dass man sich auch ein bisschen mit dem Hund beschäftigen muss. Das haben sie auch extra reingeschrieben. Ja, Ich wobei habe auch das schon gesehen, hier auch, Leute, da die sich steht ja auch damit irgendwas beschäftigen. mit dieser Zuchtgeschichten, dass die gewerbliche und private Zucht und so, dass da nur ein Betreuer auf so und so viele Hunde irgendwie darf und so. Ja, das mag ja Das ist ja alles nur einigermaßen sinnvoll, okay, klar. sein, ja. Und das lässt sich dann vielleicht auch noch irgendwie kontrollieren, wenn das jetzt irgendwie gewerblich ist oder so, dass man da hin und wieder mal vorbeigeht und mal stichprobenartig irgendwie guckt, Aber wie hier das bei steht, denen ist oder eine so. Mindestzeit von 4 Stunden für den täglichen Umgang mit Hundewelpen wird vorgegeben. Ja, in der Wann Zucht. gilt das Achso. denn? Die sollen mich anrufen. Ich hätte Bock drauf. Ich habe auch Zeit. Also 4 Stunden kann man schon mit Hunden schmusen, aber da steht auch nicht, wo man anrufen muss. Am Start. Muss Da Herrn steht schon auf Steinmeier der Rückstand. anrufen und sagen, Wo sind meine Welpen? Frank Ah, sie zwitschern Walter, einfach. gib Hilfe. Zwitschern. Und ich kenne vor allem auch Leute, die haben alte Hunde. Und wenn diese alten Hunde jeden Morgen und jeden Abend 1 Stunde lang durch die Gegend rennen, Dann sind die immer sauer, ne? da haben die keinen Bock drauf. Ja, Die genau möchten so eine sitzen fette. gehen und wieder auf ihr Sofa. Mit Winterdackel oder so. Ja, nee, aber wirklich, muss ja, fett ist ja nichts, aber alte Hunde einfach, die haben die Power nicht, um 1 Stunde spazieren zu gehen. Ende. Ja, es wird nicht differenziert natürlich, ne? Nö. Ja. Wir haben mehr Anspruch auf Zeit als irgendwelche Pflegebedürftigen. Tja, kommen wir, hier ist eine Zusammenfassung von einer Studie, die Nieman Labs, das ist so ein journalistischer Think Tank und NGO, angestellt hat. Da geht es um sogenanntes Native Advertising. Das heißt im Endeffekt, eine Firma zahlt einer Zeitung, dass ein Artikel in ihrem Sinne geschrieben wird und das wird zwar als Werbung deklariert, aber es ist vom Stil und von der Art her, wie es präsentiert wird in der Zeitung, nicht eindeutig sichtlich. Unter anderem ist bei dieser Studie rausgekommen, dass 3/4 aller Leute nicht in der Regel sehen, dass es ein Sponsored Advertising ist oder ein Native Advertising oder es hat halt auch verschiedene Sachen. Sponsored Content, Partner Post Wir oder hatten ja eine andere. letzte Woche erst diesen Artikel von Edition F, der praktisch eine reine Werbung für Mars war und von Mars auch bezahlt worden ist. Als Beispiel. Tja, also allein dieses Geschäftsfeld wird im amerikanischen Werbemarkt hat das einen jährlichen Anteil von 57 Milliarden im Jahr 2021 gehabt. So. Ja, das ist ein sehr großer Anteil. Also Ja, 10%. diese plumpe Blinkwerbung, das macht auch kein Mensch mehr. Ne? Klar. Das lohnt sich, glaube ich, auch nicht. Das ist das Problem. Ah, Verzeihung. 10% von 5,7 Milliarden. So, also 570 Millionen wurde ausgegeben im letzten Jahr. Ich habe gerade für 57 Milliarden ist der gesamte Werbung. So. Jetzt habe ich mich genug verhaspelt. Kommen wir kurz zu einer Sache. Es wurden hier von verschiedenen Nachrichten, Agenturen und Newspapers die Sachen ausgewertet. Und es wurden im Endeffekt zwei Sachen rausgefunden, dass es halt sehr viel stattfindet. Dass die meisten, zum Beispiel die New York Times, Washington Post und Wall Street Journal, auf die haben die sich hier konzentriert, die haben neben ihren normalen Newsrooms, haben die nochmal eine einzige weitere Redaktionsstube, wo die quasi im Endeffekt nur so Native Advertising quasi machen, weil du hast halt professionelle Journalisten, die halt diese Werbungen so schreiben, dass sie sich halt auch wie Nachrichtenartikel lesen. Ergibt ja Sinn. Aber aus ethischen, in Anführungszeichen, Gründen muss es natürlich als Werbung deklariert werden und es muss räumlich getrennt werden von den eigentlichen Redaktionen. Und das Zweite, was sehr interessant ist, ist, dass es gar nicht sehr oft gemacht wird, um eigentliche Werbung zu machen, sondern um andere Nachrichtenartikel aus den Nachrichten zu verdrängen. Wenn beispielsweise ein Skandal war bei einer Firma, dann werden mehrere positive Nachrichtenartikel, ne, beispielsweise man hat gerade was besonders Umweltfreundliches gemacht oder man unterstützt besonders bekannte Aktivisten, gerade beim Klimawandel, dann werden da halt besonders prominente Artikel drüber geschrieben. Und da haben die halt herausgefunden, dass in 2 von 3 Fällen bei diesen Native Advertising dann die generelle Anzahl der Artikel, die über dieses Unternehmen und den Skandal geschrieben wurden, signifikant zurückgegangen ist. Das ist sehr interessant. Das heißt, es ist quasi ein Crisis Management Tool, mehr als ein Werbungstool. Man lässt quasi in diesen prominenten Zeitungen quasi die Artikel schreiben, die trenden dann und dann findet man, wenn man guckt, was ist denn mit dem Unternehmen los, dann sieht man halt nur die positiven Artikel und der Skandal ist vielleicht auf Seite 2 erst. Schon eine interessante Strategie. Ja. So viel zu Native Advertising. Ja, wie das hier in Deutschland gehandhabt wird, ist ja auch ein bisschen seltsam. Es muss ja hier auch nur klein gekennzeichnet werden. Könnte man davon ausgehen, dass es vielleicht ähnlich läuft. Aber ja. Ganz interessant. Auch interessant natürlich nur ganz kurz zur Luca-App. Ja, Brandenburg will zwar den Vertrag jetzt auch kündigen mit Luca-App, aber sie wollen trotzdem weiterhin die Daten nutzen. Die Justizministerin Susanne Hoffmann möchte halt Kontaktdaten der Luca-App für Verfolgung von Straftaten nutzen. Sie meint beispielsweise bei einer Vergewaltigung in einem Restaurant oder wenn in einem Bar oder einer Restaurant, einer Disco jemand ermordet wird. Passiert ja sehr häufig. Ich meine, das mit der Vergewaltigung, okay, aber wie in einem öffentlichen Restaurant oder wo soll das dann passiert sein? Ich weiß nicht. Oh Gott, ja, auf dem Tisch wahrscheinlich und alle feuern an. Ja, auf jeden Fall, Frauen sind am meisten betroffen, deswegen müssen die Luca-Daten jetzt genutzt werden. Und ja, das war es eigentlich auch schon. Ne, die haben eine Anschlussverwendung gefunden für die App. Ja, so ein Wunderbar. Ja, hier haben wir eine laufende Entwicklung. Es gab ja letztes Jahr eine Entscheidung. Facebook wurde ja quasi dafür gerügt, dass die ganzen Benutzerdaten auf amerikanischen Servern, die physisch in Amerika stehen, halt gespeichert werden und dass alle Daten immer ausgetauscht werden zwischen europäischen Servern, die nicht sehr stark als Datenspeicher benutzt werden, sondern nur als Buffer. Und im Endeffekt hat der Europäische Gerichtshof vor 1,5 Jahren schon entschieden, ja, ihr müsst die Server jetzt entweder in Europa stellen und die Daten halt, die europäischen Daten auch wirklich physisch in Europa lassen, weil Datenschutzabkommen, die halt den Datenaustausch zwischen Amerika und Europa betreffen, die sind ausgelaufen und ihr habt Klauseln in euren Verträgen, die sogenannten SCCs, was einfach nur Standard Contractual Clauses heißt. Das heißt, in den allgemeinen Geschäftsbedingungen steht, dass du halt auf dein Recht verzichtest und dass es okay ist, dass die Daten übertragen werden können, weil es gibt kein aktuelles Abkommen, was halt diese Daten abdecken würden. Deswegen muss Facebook jetzt entweder die Server in Europa hinbauen oder sie müssen im Endeffekt die Geschäftstätigkeit einstellen oder sie müssen eine Strafe zahlen in Höhe von jährlich 2,8 Milliarden US-Dollar äquivalent, in Euro dann natürlich. Ja, und Facebook hat quasi durch eine Hintertür in dem jährlichen Investor Report quasi zwischen den Zeilen geschrieben, sollte jetzt im ersten Halbjahr die irische Europäische Datenschutzkommission quasi entscheiden, dass diese Klauseln, also quasi, dass man in den Terms and Service auf seine Daten verzichtet, dass das nicht ausreicht, um zu rechtfertigen, dass man die Server nicht in Europa hat, dann wird man nicht die Server in Europa bauen, sondern man wird in Europa Instagram und Facebook nicht mehr weiter betreiben. Und auch nicht diese 3 Milliarden Strafe pro Jahr zahlen. Und das haben die halt nicht laut verkündet, sondern das steht halt in diesem Investorbericht drin. Ob das da nur drin steht, um eventuelle Investoren zu beruhigen, bis halt die Entscheidung jetzt getroffen wird, weil wenn diese Entscheidung getroffen wird, dann wird natürlich auch noch ein weiterer rechtlicher Prozess in Gang gesetzt werden dadurch. Aber es ist halt schon bemerkenswert und hat so ein paar Wellen geschlagen, so, ach, die Facebook und Instagram stellt die gesamte Geschäftstätigkeit in Europa ein, wenn da das, ja, wäre schon hart. Ja, das wäre schon gut. Dann hätten wir so eine China, eine Situation wie in China halt. Ja, Russland ist doch auch schon abgesperrt, ne? Aus Facebook-Sicht, so. Ja, okay. Ich weiß es nicht, ob es was Gutes wäre, aber ich meine, der Weg wäre natürlich nicht der richtige. Aber Facebook will natürlich auch darauf drängen, Kosten zu sparen. Und ich meine, warum die Server nicht einfach in Europa betreiben? Warum sie nicht sukzessive einfach ein paar Daten rüberschaffen, sozusagen? Keine Ahnung. Die müssen halt die europäischen Daten in Europa lassen. Und es gibt Daten, die zwischen Europa und Amerika ausgetauscht werden. Aber die Profildaten und die persönlichen Nutzerdaten und Login-Daten und diese ganzen Sachen, die dürfen halt nur in Europa bleiben. Und viele andere Sachen auch. Die Münchner Sicherheitskonferenz findet in der nächsten Woche statt. Und vor dem Hintergrund des ganzen Konfliktes von Osteuropa mit Russland über die Ukraine wäre es eigentlich ein sehr gutes Forum gewesen, weil bei der Münchner Sicherheitskonferenz geht es ja im Endeffekt um internationale militärische Dinge, Angelegenheiten, Rüstung, große Rüstungsaufträge und da werden sehr viele Backchannel-Gespräche geführt, wo halt auch hinter den Kulissen vielleicht mal ein bisschen Tacheles geredet werden kann, wo man halt nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen muss, weil die Kameras eingeschaltet sind. Aber die Russen haben sich jetzt dazu entschieden, nicht daran teilzunehmen, weil aus russischer Sicht die Konferenz hat sich aus russischer Sicht in den letzten Jahren immer mehr zu einem rein transatlantischen Forum gewandelt und dabei an Inklusivität und Objektivität eingebüßt. Und dementsprechend ist das halt eine, in Anführungszeichen, reine NATO-Veranstaltung jetzt. Und verliert auch so ein bisschen an internationaler Wichtigkeit, sag ich mal, gerade, wie gesagt, es wäre jetzt halt ein guter Punkt gewesen, mal ein paar Dinge zu besprechen, wie es aussieht. Hier haben wir eine Zusammenfassung einer Studie von der Rabobank und hier wird genau vor dem Hintergrund der Ukraine halt Deutschlands Situation analysiert. Es wird im Endeffekt geguckt, wie ist die aktuelle Situation und welche Wege hat Deutschland im Endeffekt hier rauszukommen. Und wenn du hier auf Seite 5 gehst, da ist eine Grafik, die eine Sache sehr veranschaulicht. Im Endeffekt sind 4 Szenarien. Zwei Szenarien sind relativ klar. Die eine ist, man geht voll auf Konfrontation mit Russland oder man geht voll auf Appeasement mit Russland und damit auf Konfrontation mit osteuropäischen Staaten, nordeuropäischen Staaten und Amerika. Ein weiteres Szenario wäre, dass Amerika und Russland außen vor gelassen werden und eine rein europäische Lösung gefunden wird. Es geht immer um militärische Angelegenheiten, aber auch um wirtschaftliche Angelegenheiten. Heißt, eine rein europäische Angelegenheit würde beinhalten, weniger von Russland zu kaufen, weniger von China zu kaufen, weniger von Amerika zu kaufen. Die untere Karte ist das, was wichtig ist. Die obere Karte sind ja die NATO-Staaten und Russland. Und unten sehen wir Russland auf der einen Seite rot und auf der anderen Seite die Zersplitterung der europäischen Position, wie sie derzeit halt steht. Und laut dieser wirtschaftlichen und militärischen geopolitischen Studie würde es halt in einem Szenario, was sie Status Quo nennen, was derzeit beschritten wird, deren Meinung nach, halt so aussehen, dass Europa in diese Blöcke, wie man sie hier unterschiedlich eingefärbt sieht, militärisch in einem Punkt zerfallen könnte und auch, dass auch wirtschaftliche Konsequenzen nach sich tragen könnte. Man hat halt die Süd- und südeuropäischen Staaten, Mittelmeerstaaten, Frankreich. Dann hat man die Nordstaaten, die ja auch NORDEFCO, eine eigene Militärallianz schon gebildet haben. Dann hat man die drei SI-Staaten, das ist ja, sind ja die südosteuropäischen Staaten, die baltischen Staaten und Polen und England, Island, ja wunderbar, als Unterstützer und unten noch ein paar, die direkt betroffen sind. Die Türkei ist hier komplett, steht halt in der Mitte und könnte im Endeffekt in dem Szenario alle gegeneinander ausspielen. Und dieses Szenario setzt voraus, dass halt Deutschland weiterhin mit Russland arbeitet, gegen die Interessen von Amerika und vor allem den Ost- und Nordeuropäischen Staaten, die halt sich sehr bedroht sehen durch Russland in so einem Szenario. Es geht halt immer darum, was passiert, wenn Russland die Ukraine angreift, was macht Deutschland dann? Macht es nichts gegen Russland, versucht es eine europäische Lösung gegen Russland zu finden und lässt die Amerikaner außen vor, schlägt es sich auf die Seite der Russen und der Chinesen, ja, und in allen Szenarien werden dann halt die wirtschaftlichen Prognosen gegeben, das ist jetzt vielleicht nicht so besonders interessant, natürlich wäre die wirtschaftlich interessanteste Variante, sich auf die westliche Seite zu schlagen, ja, weil man dann einen einheitlichen Block gegen Russland hat, allerdings hätte das natürlich ziemlich krasse militärische Konsequenzen dann, weil man könnte an sich schon nicht den Eindruck haben, dass man in Deutschland relativ russlandfeindlich eingestellt ist, wenn man die Nachrichten verfolgt. Habe ich zumindest den Eindruck. Aber international gesehen gelten wir ja eher als zurückhaltend. Ja, und was Russland-Konfrontation angeht. Ja, und es wird zu verschiedenen Situationen kommen. Eine wirtschaftliche Situation, dass wir boykottiert werden von Russland und China und Amerika. Oder dass wir als Deutschland mit Holland und Österreich und vielleicht noch ein paar anderen europäischen Staaten isoliert dastehen in Europa und Stück für Stück wirtschaftlich von den anderen Staaten abgehängt werden. Ja, oder isoliert werden. Ja, also. Was ist mit der Alternative globaler thermonuklearer Krieg? Das Ganze hängt jetzt an der Ukraine. Ja, also an den thermonuklearen Krieg denke ich jetzt nicht. Aber diese ganze Situation in der Ukraine hat halt dazu geführt, dass Deutschland jetzt gezwungen wird, in irgendeine Richtung zu gehen. Und das wird halt Konsequenzen haben für Deutschland. Ja, es ist entweder ein Affront gegen Russland und China oder es ist ein Affront gegen Amerika oder ein Affront gegen sehr viele osteuropäische Staaten und die nordeuropäischen Staaten. Ja, also Schweden, Finnland, Norwegen, die sind mittlerweile da halt auch sehr, sehr, sehr auf Seiten von den osteuropäischen Staaten gegen Deutschland. Das kommt hier, glaube ich, nicht so an. Aber ist so. Und ich hoffe natürlich, dass sich die ganze Lage diplomatisch entspannt. Tja, bei der Münchner-Sicherheitskonferenz hätten die das Ganze ja mal klären können. Aber gut. Wie Männer, hätte ich schon fast gesagt. Aber das wäre ja sexistisch. Ne? Ja, Leute, habt Angst. In New York ist eine neue Mutation im Abwasser aufgetaucht. In Israel haben sie auch Neokopf gefunden, aber das ist das New York-Kopf dann jetzt? Oder wie nennen sie das? Ja, keine Ahnung, auf jeden Fall, es geht hier um Corona. Angeblich gibt es da jetzt neue Mutationen, die nur im Abwasser von New York auftaucht, sonst nirgends. Und Ich müsste das dann hier ist mit den Alligatoren mutiert. Ja, wahrscheinlich. Das müsste das das NAS-Virus sein, Nordamerika. Was, die sind so benannt. Und die hat möglicherweise... möglicherweise Resistenzen gegen bestimmte Impfstoffe. Hm. Wahrscheinlich die in New York hergestellt werden. Ich auch kann ich mir gar nicht vorstellen, dass es ein Coronavirus gibt, was gegen Impfstoffe resistent ist. Komplett abwegig. Ja. Ja. Aber so scheint es zu sein. Ja. Aber, ja. Also beware so New York-Mutation aus dem Abwasser. Wird auch nichts da mit der Öffnung, ne? Das verdammt New Yorker. Wir können doch einfach die Kanalisation zumachen. Wahrscheinlich. Ja, Schredder steckt weiter, ich sag's dir. Oder wir verwenden New York einmal... einfach als ein großes Gefängnis. Ich habe Hunger auf Pizza auf einmal irgendwie. Weiß auch nicht warum. Vielleicht, weil du nicht genug gegessen hast. Vielleicht ist das eine von den Nebenwirkungen von der Mutation. Genau, man... Ja. Und irgendwann wachsen dir noch so Haare rechts und links von der Nase und dann langsam und Pelz und so ein nackter Schwanz. Du wirst mit Ninja-Sternen um dich und malst ganz, ganz schöne Gemälde. Und soll es sich nicht ändern. So. Ja. Genau. Bei Twitter stand, wurde das mal als New York neue Mutation im Abwasser entdeckt. Von der wisst ihr, wo es keine neue Mutation gibt? Im Wald. Ach so, ich dachte beim Kulturmarxismus. Im Wald mutiert alles nur voll bio und natürlich. Ja, im Wald ist nur so matschig momentan. Bei uns jedenfalls. Ja, scheint die Sonne. Ich bin auch gar nicht so weit weg von dir. Aber gut. Ja, ein bisschen. Ja, gut, Düsseldorf, Dortmund, da ist ja schon ein gewisses Gefälle. Manchmal kommt ja doch die Sonne auch hin. Wir haben auch die Rattenplage in Dortmund gar nicht heute dabei gehabt. Hat der Mammon wieder sein Vetorecht? Wahrscheinlich gesagt. Nee, hab ich nicht tun. Aber ja, gut, dass du mich erinnerst. Ich wollte ja mal mein Luftgewehr benutzen. Das ist ja nicht so einfach im Dunkeln. Naja, als Niedersachse kann ich dir dann nur sagen, heuer nicht irgendwelche Rattenfänger an und bezahle die dann nicht. Das könnte böse enden. Hast du keine Leuchtspurmunition für das Luftgewehr? Nächste Woche ist der 500. Stream der Welt. Das ist gelogen. Das ist reingelogen. Die Zählweise können wir jetzt, glaube ich, in den nächsten Minuten nicht klären. Wir können ja mal gucken. Ich glaube, wir sind erst kurz vor 400 offiziell. Das ist schon eher richtig, ja. Ja, 10 Jahre sonst, oder was? Kinder, Kinder, Kinder, so lange machen wir den Unsinn schon. Also ein Grund zu feiern ist mir immer recht, sagen wir es so. Eben. Ich bin kein Partypuper, ab geht's. Er macht das Fass auf. Ja, aber da müssen wir erstmal bei der 500 ankommen. Ich glaub, das denk dran, Knicklicht lesen, Miete pro Kopf lesen, thatsafespace.net besuchen. Fördern, was der Freiheit dient und zerschmettern, was ihr schadet. Mhm. Und nächste Woche wieder einschalten. Ja, wenn Sie heute Gimlis Oma sagen hören wollen. Und morgen früh den Rams die Daumen drücken. Das ist ganz wichtig. Ich bin dann aus Prinzip schon für die anderen. Ist morgen Super Bowl oder was? Wie waren das? Wie hießen die anderen? Die hatten auch so einen coolen Namen. Die Cincinnati Bengals. Die Bengals, genau, hier, wie diese Band damals. Ja, ja, ja. Ruby and the Bungie Club, und wie hieß das nochmal? Bungie Club, ne? Bungie Club. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Ne, Bunga Bunga ist das so. Das I like to move it, move it. Ist Bunga Bunga. Oh, Bunga, yeah. Bunga Club.